Herrgott, Sacra Kruzifix, wer hat die Grünen gewählt von euch? Wenn ich den finde, den hau ich der Tabaren. Das muss dieser kalte Bürgerkrieg sein, von dem alle immer reden, der schlimmer wird und im Kampf um deinen Verstand. Aber es war doch so ein warmer Sommer. Das kann doch kein kalter Bürgerkrieg gewesen sein. Ja, aber so ein bisschen Ökofaschismus, weißt du? Für die Natur, weißt du? Omnikulturalismus. Hm? Aber ich dachte, die Gedanken seien frei. Naja, also. Was du immer für naiven Scheiß erzählst. Also theoretisch ist es ja so, bei den grünen Wählern, die haben keinen moralischen Kompass, sondern eher so ein Roulette-Drehkreuz, weißt du? Und da dann, Hauptsache, ich fühle mich wohl, weißt du? Die haben eine Roulade. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumbazis sind da. Bazis. Hallo. Ja. Ja, 20% sind schon eine ganze Menge, oder? In Bayern. Aber ich habe schon gerade gesagt, den Leuten in Bayern haben sie wahrscheinlich eingehämmert, dass die Grünen grün sind, dass sie fürs Grüne sind. Und das stehen die Bayern drauf. Ja, das sind halt diese normalitären scheiß NPCs, oder? Sind denn in Bayern eher gute, schlechte oder hässliche Zensoren? Sensoren sind immer schlecht und hässlich. Ja. Warum der Kampf gegen rechts die Gesellschaft weiter spaltet? Naja, also in dem Artikel stellt Telepolis drei verschiedene Gedankengänge vor, wie das denn zurzeit im Kampf gegen rechts, gegen den Populismus aussieht. Und Telepolis ist ja irgendwie so, ich weiß nicht, kritisch liberal, so ein bisschen schon eher links, aber manchmal hauen die schon auch ziemliche harte Sachen raus, plus sie verstehen hin und wieder was von Außenpolitik, was eigentlich in der Regel nicht auf eine linke Gesinnung hindeutet. Aber so an sich in dem Artikel selber werden jetzt halt so vier Hauptpunkte vorgestellt. Gegen rechts zu sein behandelt Symptome, keine Ursachen. Und da geht es darum, dass ein Soziologieprofessor vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld festgestellt hat, dass es zu wenig Anerkennungsquellen gibt und zu wenig Menschen, die sich im Diskurs nicht vertreten fühlen, deren Anerkennung sozusagen ihre moralische Anerkennung als Bürger fehlt und ihre Anerkennung als Einzelperson und der Wert ihrer Arbeit fehlt auch und dass dadurch sozusagen ein Haufen Konfliktpotenzial entsteht dadurch, dass die Menschen halt so ein bisschen, in Anführungszeichen, unintegriert sind, nach Wilhelm Heidmeier. Und nächste Theorie ist so, dass Flüchtende, die es bis an die EU-Außengrenze geschafft haben, sind nicht mehr wert als die Zurückgebliebenen in den Elends- und Kriegsgebieten der Welt, sozusagen. Kritik, die ich auch schon öfters mal rausgebracht habe, so, also lässt jetzt zwar ein paar rein, die kommen in der Regel aus der Mittelschicht, aber so jetzt richtig vor Ort geholfen hast du jetzt dann aber nicht, UNHCR ist nicht finanziert und dort könntest du Millionen Menschen mehr helfen im zweistelligen Bereich und hier kannst du halt 100.000 versorgen und dort halt, grob über den Daumen 100-fache für jede Person, die du aufnimmst. Grob über den Daumen. So. Das sind auch offizielle Zahlen. Und dritte These ist, innerhalb des derzeitigen Wirtschaftssystems lässt sich die Welt nicht retten. Dieses System ist selbst eng mit dem Faschismus verwandt, wo dann ein Autor halt ausführt, dass halt der Neoliberalismus zum rechtsradikalen Totalitarismus halt eine gewisse Ähnlichkeit hat. Die Kritik kann ich halt jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Neoliberalismus wird oftmals von Linken verwendet, um zu sagen, das sind alles freie Märkte. Dabei haben wir nicht so viel freie Märkte, wie wir es uns gerne einbilden wollen. Allein, dass wir keine konkurrierende Währung für einen Euro haben, die man selber schaffen kann mit einer eigenen Zentralbank, wenn man dort in Schwierigkeiten mit dem Staat kommt. Allein das beweist schon, wie frei denn die Wirtschaft tatsächlich ist. Wir haben da ein Zentralkomitee in der Zentralbank, was die Wirtschaft mitsteuern möchte. Also deswegen neoliberal, was weiß ich. So. Also die meinen damit freien Markt, aber Neoliberalismus ist nicht der komplett freie Markt. Und die vierte These, Mit Existenzangst sieht die Welt anders aus. Da haben sie eine Umfrage gemacht in der Aufstehenbewegung, an der 33.000 Menschen teilgenommen haben. Und selbst innerhalb dieser Aufstehenbewegung sieht man halt so ja, eine gewisse Furche. So, manche Menschen haben Angst vor der Zuwanderung. Manche haben Angst davor, lehnen sie trotzdem nicht ab. Und manche sehen halt das gar nicht als Problem, dass man auf dem Jobmarkt und ja, Wohnungsmarkt miteinander konkurriert. Und da sieht man das selbst innerhalb der Aufstehenbewegung, was das sozusagen eine Antwort im Kampf gegen den Rechts so irgendwie sein soll, dass selbst innerhalb ja, dieser Bewegung halt, dass so ein paar Furchen da sind. Also ich fand den Artikel ganz interessant, ja, aber ja. Du hast da jetzt so ein bisschen untergepflügt ja. in deine Furche, was sie da sagen, was der Unterschied ist, nämlich dass es die Leute mit den guten Jobs und dem dicken Einkommen sind, die praktisch keine Angst vor der Einwanderung haben und dass es die Leute sind, die direkt betroffen sind von Einwanderung durch Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, durch Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt etc. pp., dass es die sind, die Angst vor Einwanderung haben, was einem ja logisch erscheint, so, wenn man drüber nachdenkt. Aha. Ja, absolut. Ich habe mich allerdings bei der Wortspaltung auch gefragt, ja, sozusagen, wie sich das definiert. Also, woran machst du so eine Spaltung fest? Oder sagen wir mal, eine Zunahme der Spaltung, woran willst du das jetzt genau festmachen? Woran wird das festmachen? Das kannst du doch. Ist das eine geistige Haltung oder ist damit vielleicht auch irgendwie ein sozialer Wandel gemeint, soziale Veränderung? Ich meine, ich habe ja auch so einen ähnlichen Artikel mit so einem Soziologen und der redet eben davon, dass sich ja die Gesellschaft eben so ja, von der Industriegesellschaft zu einer, weiß ich nicht, was verändern würde. Und dass eben damit in Zusammenhang stehen würde, das stimmt ja irgendwie auch, ne? Aber so ein Strukturwandel ist ja nicht unbedingt eine aufgehende Schere. Ne? Also der, ja, zumindest innerhalb der Aufstehen. So. Also zumindest innerhalb der Aufstehenbewegung hast du so ein bisschen eine Schere. Wie es dann nochmal gesamtgesellschaftlich aussieht, das wäre dann nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, sozusagen. Ja, ich finde, so eine Schere macht sich ja davon, wie soll man sagen, definiert sich ja darüber, wie weit die entsprechenden Extreme auseinander sind, ne? Also ich finde, ihr seht das alles viel zu komplex. Ich finde, wenn man einfach nur Geld einfach reinsteckt in Initiativen, die einen Zensurapparat ausbauen, das erreicht schon. Das löst diese Spaltung. Denn wenn niemand sagen kann, dass eine Spaltung stattfindet, findet sie denn statt? Denk mal darüber nach hier. Ja, aber das ist der Ansatz, der momentan gefahren wird von der Regierung im Endeffekt und von den Leuten, die halt Zuwanderungskritik und ähnliches sofort als rechts oder noch schlimmer verorten. Ja, dieses, ja, wir reden da einfach nicht drüber und wir ächten einfach das Gespräch darüber und wer trotzdem negativ darüber redet, der kriegt halt das N-Wort zu hören. Ja, okay, wenn im Wald ein Baum umfällt, ja, spaltet dieser die Gesellschaft, ne? Das ist so die Frage. Wenn es niemand hören kann, wenn niemand da ist, ne? Also wenn man die Starre der Positionen nimmt jetzt als Definitionspunkt, dann stimmt das natürlich schon, dass es zugenommen, ne? Die Leute reden weniger miteinander über sowas. Also ich würde auch sagen, langfristig jetzt so auf 10, 20 Jahre gesehen, wirst du auf jeden Fall ähnliche Verhältnisse wie in den USA bekommen und die Gesellschaft wird noch wesentlich weiter auseinander trifft. So mein persönlicher, meine persönliche Idee, die ich sehe, wie sie sich. Ja, der eine Typ nannte das zum Beispiel nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Und hatte das so auf 70er, 80er Jahre Deutschland bezogen. Was vielleicht nicht ganz verkehrt ist, aber auch da gab es ja so immer so in der Geisteshaltung ganz schön große Unterschiede, ne? Also bei den Extremen auch. Ja, insofern das eben von der Ausdrucksweise vielleicht ein bisschen fraglich. Zwischendrin eine Stimme zur Landtagswahl in Bayern. Claudia Roth wertet das Wahlergebnis als Votum für ein humanes Bayern und einen Politikwechsel. Was haben Sie über die Grünen-Chefin noch gesagt von Bayern? Die hatte doch so ein schlimmes Interview oder was? Das wäre die Klassensprecherin oder sowas. Ja, die hatten wir ja letztens auch hier schon, bevor ich wusste, dass sie die bayerische Kandidatin ist, mit die verdammten weißen Männer, alten weißen Männer, von denen sie sich nicht mehr das Leben kaputt machen lassen will und so. Die verdammten weißen Männer. Aha. Das ist ja immer das Lustige, wenn dann wieder jemand sagt, SJWs ist doch nicht schlimm. Ja, die sitzen halt bereits, in den Institutionen bei uns so. Ja, ist bestimmt nicht so schlimm. Ganz genau. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du ein SJW auch so erkennst, ne? Das ist einfach nur so eine Idee, ne? So ein Splitter von einer Idee reicht schon aus. Dann steckt er halt drin. Die Frage ist nur, wie tief und wie viel die Leute darauf reagieren und machen damit, ne? Aber egal. Das ist halt diese boshafte Gleichheitsidee, die alles andere runterziehen will, was ein bisschen besser wie man selber ist. Das alles gleich machen will und eigentlich nur von Neid angetrieben. Ja, aber ein bisschen besser. Ich meine, solange wir halt Leute wie George Soros haben, der ein Vermögen hat, mit dem er halt ganze Kontinente beeinflussen kann, und solange wir so Leute wie Quandt und Mohn und Springer haben, die nichts geleistet, alles geerbt haben und trotzdem die Politik in Deutschland mit ihrem vielen Geld beeinflussen, sehe ich halt das Problem nicht nur bei der ungleichen Verteilung, sondern auch bei der ungleichen Möglichkeit, die Demokratie zu steuern, beziehungsweise durch Finanzierung von bestimmten Gruppen halt die Demokratie auszuhöhlen. Schaffen wir einfach Eigentum ab? Nee, das auch nicht, aber müssen Leute Milliarden besitzen? Ist das wirklich nötig? Ist jemand so viel Geld wert? Müssen Leute Millionen verdienen im Jahr, weil sie irgendwie der Oberfurz von Audi sind oder Mercedes? Arbeiten das finde ich noch okay, aber diese Quantennummer mit dem Erben und ja, jedes Jahr irgendwelche Milliarden dazu verdienen, das finde ich auch auf jeden Fall sehr fragwürdig, ja. Also ich finde es besser als jede andere Alternative, die gibt. Denn ja, das ist ja, du bist ja vorgeschädigt. Nein, Kapitalismus gibt es keine Kritik, niemals möglich. Kapitalismus obsiegt. Politische Bedeutung ist nur ein Abfallprodukt meines Reichtums. Alles, was ich nicht mag, ist Kulturmarxismus. Oder Ökomarxismus. Mit Stückchen. Liberale Muslime üben Kritik an Unheilbar-Demo. Und unteilbar, nicht unheilbar, bitte. Oh. Die Unheilbar-Demo wurde. Schickt ihr auch einen Vorwurf mit an die aufstehenden Leute oder so? Verstehe ich das richtig? Nee, aufstehen hat damit nicht so viel zu tun. Die Frau Wagenknecht hat ja auch gesagt, sie bleibt der Geschichte fern, weil sie da halt so ein No-Borders-Ding sieht, und das ist ja nicht Frau Wagenknechts Sache, und deswegen hat sie da zum Beispiel nicht mitgemacht. Also. Ja, das ist auch so ein bisschen der Teilbar, dass der Spaltervorwurf drin steckt, meinte ich jetzt in der Teilbar. Ach so, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. No borders, no nations, no deportations. Kein Mensch ist illegal. Abel. Schon gar nicht, wenn er breit ist. Abel. Ohne tanken. Was? Ja, ich weiß jetzt nicht, wer das hier eingereicht hat, aber. Ich. Es ging hier halt darum, dass halt. Ja, autoritäre Migrantengruppen halt mitlaufen und man sich manche Leute gesagt haben, wenn es jetzt gegen autoritäre Deutsche geht, mit anderen autoritären Migrantengruppen, hab keine Lust, so, ja, habt, ja, kaputten moralischen... Dann muss man alle mitnehmen, ist doch klar. Ja, ihr habt einen moralischen kaputten Kompass und es... Und nicht, wenn man sich halt mit den nächstbesten Leuten zusammentut, die halt mitmarschieren. Aber halt für das einstehen, was man ja hier nicht haben will von den eigenen, aber halt die stehen dafür im anderen Land ein. Und da muss man sich halt auch als weltoffener, toleranter und heilbarer Mensch halt irgendwie, ich weiß nicht, an den Kopf mal fassen, bisschen kratzen, überlegen, ich weiß nicht. Aber das ist aber gar nicht intersektionell hier. Was ist da los? Es ist halt, NPCs, ich weiß nicht, so, es ist halt die Doppelmoral der Linken, so Hauptsache irgendeine Gruppe nehmen, Hauptsache gegen den Mainstream, Hauptsache destruktiv und das als Freiheitskampf verkaufen, so, es ist gar nicht wichtig, was gerade sozusagen der Hauptstrom ist innerhalb der Gesellschaft, Hauptsache sich irgendeine Gruppe raussuchen und die gegen die Mehrheit hetzen. So. Und das dann noch als moralisch überlegen verkaufen. So. Das ist das, was die machen. Ich verstehe auch gar nicht, warum die da so Vereinigungen wie die Muslimbruderschaft oder die Grauen Wölfe mit ins Boot holen, beziehungsweise deren zivilgesellschaftliche Entsprechung. Aber gleichzeitig habe ich dann Ausschnitte gesehen, wo wo Leute lauthals die Entkriminalisierung der PKK fordern und ähnlichen Blödsinn. Also es scheint ein ziemlicher Gemischtwarenladen gewesen zu sein, diese Demonstration. Hauptsache mal draußen gewesen, war ja gutes Wetter und gezeigt, ja, dass man irgendwie halt zu den Guten gehört. So, ja, endlich war das ja auch mit dieser Freiheit statt Angst-Demo da drin, die es ja schon ein paar Mal gab, die ja ursprünglich von diesem Verein Digital Courage veranstaltet wurde, der, glaube ich, diese Demo jetzt auch mit ausgerichtet hat. Die hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier bei uns dabei. Das sind die mit dem Big Brother Award, die sich selber für feministische Sprachänderungen einsetzen. Also quasi für Neusprech. Und der Thomas Ney von den Piraten Brandenburg, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal, der hat ja schon, also im positiven Sinne, der hat ja zum Beispiel mal so einen Gastbeitrag geschrieben über Redefreiheit, der ganz vernünftig war. Und der hat jetzt also einen Blogbeitrag geschrieben, der war gestern auch dabei, wollte halt quasi an der Freiheit statt Angst Abteilung da teilnehmen, die wohl lächerlich klein ausgefallen ist, wie er meinte. Und halt eben auch eingekesselt war von MLPD und allen möglichen anderen Sachen, wo er als Liberaler, wie er da schreibt, halt eben nicht dahinter steht. Und ja, so wird es dann halt gehijackt, ne? Ich meine, das ist ja das, was wir eigentlich schon seit Jahren sagen, dass dieses ganze Feminismus-Ding, dieses ganze politische Korrektheit, SJW-Ding, das wanzt sich halt überall rein und ändert dann das Thema, ne? Und auf, ja, auf irgendwas und das, und dann gibt es ideologische Reinheitstests, dann, dass nur die Leute halt akzeptabel sind, die allen Punkten irgendwie zustimmen oder so. Und ja, die. Klassischer Entriismus. Diese. Ich finde, wenn du auch so einen Endpunkt irgendwie gesetzt mit dem, also mit dem, was eben eine Extremposition ist an der Stelle. Ja, und diese muslimischen Verbände, die versprechen sich halt von dieser Kritik an der AfD und diesem ganzen Kram sicherlich, dass man sie wieder mehr als Opfer dann halt sieht oder überhaupt als Opfer sieht oder weiterhin als Opfer sieht oder so. Weil da sind ja auch Leute dabei, die gegen dieses Neutralitätsgesetz in Berlin sind, dass die Leute nicht mit Kopftuch unterrichten dürfen und so. Und ja, da will man dann halt wieder, die Frau Gümüşay war ja auch da und so, ne? Also man will halt wieder so sagen, irgendwie ist alles Rassismus und so. Und leider war halt eben auch, haben wir auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, weil ich ja da in diesem Bereich eine ganze Zeit lang ziemlich zu Hause war, mit so ganzen atheistischen NGOs, die es in Deutschland so gibt, Humanisten und so. Und die sind da auch mitgelaufen, also sowohl diese Giordano-Bruno-Stiftung, der eine oder andere mag sie vielleicht kennen, als auch der Humanistische Verband Deutschlands. Das war beides welche, bei denen ich jetzt nicht Mitglied bin, aber die ich auf jeden Fall kenne, wo ich Leute kenne, die da Mitglied sind, die da, also auf jeden Fall schon ein paar Jahre mit denen zu tun und unterstützt die auch generell, aber ja, das war halt auch so und da gab es dann irgendwelche Stellungnahmen von wegen so, ja, wir wissen ja, dass da diese Leute irgendwie mitgelaufen sind, aber wir kritisieren die ja schon so lange und deswegen kann uns ja auch keiner vorwerfen, dass wir irgendwie mit denen gemeinsame Sachen machen würden und wir sind ja trotzdem der Meinung, dass es irgendwie Solidarität und blablabla, diesen Kram, den sie sich halt da drauf geschrieben haben, so irgendwie wichtig ist. Ja, das mag ja alles gut sein, aber ich bin halt der Meinung, das verdammte Ding heißt unteilbar und man will da irgendwie sich einreden, dass man irgendwie eine Front irgendwie ist gegen die Bösen oder so, dass man da irgendwie eine klare Linie ziehen könnte oder so. Und das kann man halt nicht. Und das habt ihr ja auch bewiesen mit diesem Kram und mit den Leuten, die da halt alle irgendwie da zusammengewürfelt waren. Hm. Ja. Wenn man dann noch irgendwie sagen würde, hier der Feind meines Feindes ist mein Freund, so dreist und dämlich wie der Spruch in dem Fall wäre, weißt du, so könnte man es vielleicht verstehen, aber so Probleme werden überhaupt nicht angesprochen oder wenn sie angesprochen werden, dann einfach verworfen. So ein Ding von, ja, das ist halt, haben wir halt so gemacht und lenkt nicht du jetzt auch noch ab. War vielleicht einfach eine doofe Idee, unteilbar, die Bezeichnung. Ja. In dem Artikel kommt auch noch die Sairan Artis, die Ibn Rushdie Goethe-Moschee eröffnet hat. Die wird auch noch erwähnt. Und interessant ist, dass bei ihr mittlerweile auch schon ein Mordanschlag versucht, den sie überlebt hat, zu den normalen Drogen hinzukommt. Also das wusste ich jetzt bei ihr nicht. Also. Auch ich habe eben noch unterwegs im Zug einen Facebook-Artikel von jemand gelesen, der hatte die Idee, auf diese Demo zu gehen mit einer Deutschlandfahne und einer Europafahne an einem Fahnenmast praktisch zum Rumtragen. Und der ist übel beschimpft worden natürlich als Rassist und rassistisch und keine Ahnung. Seine Idee war eigentlich zu sagen, wir lassen nicht zu, dass die AfD diese schwarz-rot-goldene Fahne mit Beschlag belegt und wir zeigen, dass das halt für uns im europäischen Kontext stattfindet. Und er hat sich auch ganz klar, hat auch gleich gesagt, ich will keinen Beifall von rechts und so. Aber das zeigt ja schon, dass du dich da nicht mal mit einer Fahne sehen lassen kannst. Ja? Nicht mal in der Kombination von Schwarz-Rot-Gold und Blau mit Sternchen, ohne angepisst zu werden, sagt eigentlich auch schon aus, was das für eine Demo war. Also wenn ich das so sehen würde, dann hätte ich ganz bestimmt wie Kübra Gümüşay auch Pipi in den Augen. Ja, Pipi in den Augen. So beseelend, so schön. Hashtag unteilbar. Vielfalt statt Einfalt. Herzchen, Ken Hass. Was? Da fehlt ein I. Da steht einfach. Nee, da ist ein Punkt über dem. Also, haben gemerkt, dass ihnen das I fehlt und haben versucht. Einmal mit Profis. Vielleicht war das auch ein Nicken an den Ken Jebsen. Weißt genau, du? Wollte ich auch gerade sagen. Kein FM. Hakan Kiritz, ne? Weißt Bescheid? Kriegerstraße in Friedrichshain. Ehepaar klagt an. Linke Hausbesetzer jagen uns mit Nazi-Methoden. Uff. Ja, haben wir hier ein Pärchen, das da in der Rigaer Straße lebt, nahe der besetzten Häuser und die haben Übergriffe von linken Aktivisten beobachtet und haben dann der Polizei Hinweise gegeben und seitdem werden die halt gemobbt. Der Höhepunkt war, dass man praktisch angekündigt hat, dass die ausziehen und gesagt hat, ja, an dem und dem Tag ziehen die aus, kommt alle her, die Wohnung ist, die Miete ist noch bezahlt, ihr könnt dann auch da bleiben und die Möbel könnt ihr auch mitnehmen und so. Die sind also da gezielt mit Namen und allem drum und dran in den Dreck gezogen worden. Fragt man sich halt, ist das diese tolerante, weltoffene Linke in Berlin, von der alle immer sprechen, wenn es um sowas wie unteilbar geht? Ich dachte jedenfalls, dass sie leere Häuser besetzen wollen. Und so. Ja, auf jeden Fall, was mir zu dieser ganzen Nummer auf jeden Fall einfällt, ist im Vergleich mit diesem Ding, mit diesem Typen von diesem Browser-Ballett, wo irgendwie über Wochen die Magazine voll waren mit, oh mein Gott, die AfD ist bei ihm vorbeigekommen, Hausbesuch von der AfD und das wäre ein kleiner, klarer Einschüchterungsversuch und so weiter und so fort. Ne? Also habe ich jetzt über diesen Kram jetzt nicht gehört. So. Ich habe das Video inzwischen gesehen von dem Hausbesuch. Und es ist ja mal so völlig harmlos. Der steht da vor der Tür und sagt, ja, hier ist die Produktionsfirma. Und wir klingeln da mal, also so in bester Heute-Show-Manier im Endeffekt. Weil die Heute-Show macht das ja genauso. So, hier ist die Firma, wir fragen mal nach, was die dazu zu sagen haben. Und genauso hat er das auch gemacht. Und er hat in keiner Weise dazu aufgerufen, dass die Leute da hingehen sollen oder irgendwie gedroht. Wahrscheinlich hat er auch nicht gewusst, dass das die Privatwohnung von irgendwem ist. So ja, wie ja, was, hieß, ne? Also. Ja, aber was können die dafür, also was kann er dafür, wenn die halt als in ihrem Impressum praktisch eine Privatwohnung als Sitz ihres, ich meine, das ist ja eine Firma, oder? Browser Ballett inzwischen. Die kriegen ja Geld von Funk und also. Ja, außerdem geht doch vor so einem Wahlkampf auch mal ein Politiker von Haus zu Haus. Da kann auch mal einer von der AfD dabei sein. Meinst du, der wollte Werbung machen? Ja, das sind ja gute Leute in dem Fall nicht, aber. Gut, sie könnten jetzt nur halt eben behaupten, die haben das gefilmt und wollten damit dann quasi Leute aufstacheln, dass sie dann da alle vorbeirennen oder so. Aber ja, also finde ich halt auch ein bisschen weit hergeholt. Das wurde aber alles so berichtet, als wäre es eine Tatsache. Und von solchen Sachen hört man dann wieder gar nichts, ne? Was ja eigentlich eindeutig ist. Also, und es ist. Ja, erzähl. Es ist ja auch so gelaufen, wie das ja oft auch von Linken gerne ins Feld geführt wird, warum sie anonym ihre Aktionen machen, nämlich dass, weil dieses Ehepaar Zeuge in einem Verfahren gegen einen Gewalttäter war, sind die Linken über ihre Anwälte an Adressen, Namen etc. pp. Gekommen. Hm, ja, sehr schön. Die Frau sagt auch, hätte ich vorher gewusst, was nach meiner Zeugenaussage passiert, hätte ich sie nicht gemacht. Wie das nenne ich Einschüchterung. Das ist Einschüchterung durch Gewaltandrohung. Das, ja, absolut. Also wir haben ja letzte Woche auch verpasst, diesen Hassreport von Herrn Böhmermann. Und da hatte ich mich jetzt auch diese Woche keine Zeit, mich weiter damit zu beschäftigen, aber Bleilo hat auf jeden Fall ein Video gemacht, was ich mir angeguckt habe. Und da heißt es unter anderem, dass in diesen Sachen, die sie da rumgeschickt haben, in ihrem Hassreport auch so ein Ausschnitt aus einem, aus irgendeiner Polizeidokument irgendwie drin sein soll mit Adresse und Namen von irgendwem. Das war der Haftbefehl von dem mutmaßlichen damals Verdächtigen für den Mord in Chemnitz. Die haben praktisch das, was dann später halt alle gemacht haben, nämlich das zu schwärzen, wenn sie das gezeigt haben, die haben gnadenlos einen Tweet da abgedruckt, wo halt die kompletten Informationen noch zu sehen waren zu dem damaligen Verdächtigen, der inzwischen auf freiem Fuß ist. Super. Reconquista Internet. Die Best. Und wir wurden mal wieder nicht erwähnt. Ich verstehe nicht, dass man das bei einer Akteneinsicht nicht auch irgendwie verhindern kann oder so. Wundert mich ein bisschen, das ist doch irgendwie ein Standardproblem. Ja, das war ja, dieser Haftbefehl ist ja geleakt worden. Ja, ja klar, aber man muss dazu aber auch sagen, das Haus, wo die wohnen, da ist es wirklich am schlimmsten. Ich habe ja auch mal auf der Rigaer Straße gewohnt und die wohnen direkt gegenüber von der Bäckerei 2000. Ja, da ist es natürlich am meisten los und die wohnen da wohl schon seit 2006. Also, ich meine, man kann da gar nicht wirklich normal wohnen bleiben, das stimmt schon. Das sind das sehr seltsame Verhältnisse. Aber warum man da überhaupt dann hinzieht und nicht nach einem Jahr wieder wegzieht, das verstehe ich nicht. Also überhaupt, dass der Gegner eine Akteneinsicht kriegt, wo dann die Adresse des, des Klägers oder so drinsteht, ist schon ein bisschen problematisch. Und ich habe gehört, dass das bei Vergewaltigung auch ein Problem wäre. Dass Frauen deswegen nicht anklagen würden, das wäre ja was, was ich mal nachvollziehen könnte. Ich meine, wenn der Angeklagte die Adresse vom Kläger kriegt, okay, das kann ich vielleicht gerade noch einsehen, aber wofür braucht der Angeklagte die Adressen von Zeugen? Ja, überhaupt, diese ganzen Adressengeschichten, da muss man noch ein bisschen sensibel mit umgehen, sozusagen. Ja, aber ist das denn klar, dass jetzt wirklich die Adresse da auch mit bei, weil ich meine, die können ja gucken, wo die Leute da, also wenn da irgendwie Zeugen sind, würde ich wahrscheinlich auch mal auf die Klingelschilder schauen oder so. Vielleicht hat man das irgendwie nicht beachtet, weil früher konntest du ja auch jede Adresse oder jeden Namen im Telefonbuch nachgucken, wo die Leute wohnen oder so. Sowas, ne? Ja. Also in dem Artikel steht, das LKA habe dem Ehepaar vor der Aussage im Prozess gegen eine, also der Typ war so eine Art Türsteher der Riga 94, der da wegen Gewalt verurteilt wurde, und bei dem Prozess sagte das Ehepaar aus, vor der Aussage soll ihnen das LKA Anonymität zugesichert haben. Doch über ihre Anwälte gelangten die Mitglieder der linksradikalen Szene schnell an die Namen der Zeugen. Auch andere Zeugen und Anwohner seien von den Linksradikalen systematisch bedroht und eingeschüchtert worden. Manche Zeugen waren so verängstigt, dass sie ihre Aussagen zurückzogen. Kennen wir von der Mafia. Ah, das sind so Berlin-Geschichten. Passt ganz gut zu Berlin. Mauer drumherum bauen. Frag doch mal nach, Diskurs von Laura Wiesböck. Und zwar haben wir ja so eine Aktion, die von der Zeit gestartet worden ist, wo man international rumfragt, sozusagen so eine internationale Aktion, wo man versucht, innerhalb eines Landes verschiedene Bürger verschiedener Ausrichtungen zusammenzubringen. Die Idee dahinter ist, dass es humanisierend wirkt für die anderen Standpunkte, wenn man die besser wahrnimmt und so. Und ich habe da jetzt gerade erst ein Buch gelesen, nennt sich Infotopia, ist schon etwas älter, von Cass R. Sunstein, und der meinte, dass genau das eigentlich mehr zu Polarisierung führt. Allerdings haben sie hier auch einen Wissenschaftler, der schreibt halt in ihrem Artikel, dass genau das, was sie hier als Aktion machen, nicht zu Polarisierung führt. Und Weißt du, was auf jeden Fall am besten ist? Einfach Informationen nicht entfernen, so sondern eher Transparenz schaffen und die Möglichkeit, dass jeder seine Meinung bilden kann. Ich weiß nicht, wir sollten so ein Gesetz haben, so ein Meinungsfreiheitsgesetz. Wie findet ihr das? Ein Meinungsdurchsetzungsgesetz. Demokratie-Meinungsdurchsetzungsgesetz, Durchsuchung. Ja, und Kay Sunstein war auch der Typ, der uns das Nudging gebracht hat. Also diese Idee von dem libertären Paternalismus, dass man sozusagen mit ein paar Tricks die Entscheidungen der Bürger von vornherein beeinflusst in die Richtung, die Politik sie haben möchte. Und den Menschen eine scheinbare Wahlmöglichkeit lässt, die aber oftmals durch die, ja, Vorgaben so bearbeitet ist, dass das rauskommt, was man haben will. Aber Abel, eine Diktatur der Guten ist keine Diktatur. Es ist auch nicht. Das sind auch die Guten. Ja, zu diesem hier, das ist, es gab ja mal diese gemeinsame Erklärung als Petition gestartet, hier von der Vera Lengsfeld und vom Herrn Broder. Und das ist jetzt hier, also das hat ausreichend viel Unterschriften gekriegt, um im Bundestag halt in diesem Petitionsausschuss da angehört zu werden. Und die beiden Herrschaften waren dann da also jetzt in diesem Petitionsausschuss. Das ganze Video kann man sich auf dem Kanal vom Herrn Steinhöbel auf jeden Fall angucken oder auf der Bundestagsseite natürlich. Und ja, also ich wollte es jetzt nicht abspielen, ich wollte es nur mal zeigen. Ich habe es mir auch komplett angeguckt. Ich fand es so ein bisschen, ja, so semi-gut, sagen wir es mal so. Also, ja, eigentlich auch so. Ja, es war so ein bisschen, man weiß nicht so ganz richtig, was man jetzt erreichen wollte mit dieser Sache. Und das haben quasi halt auch die Abgeordneten da natürlich gemeint. Und es hat so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wollte man den Leuten nur mal irgendwie kräftig was Schienbein latschen oder so. Mit ein paar von den Formulierungen, die da so waren. Also Broder hat irgendwas gesagt von wegen, ja, mit der Linken rede ich erst gar nicht, das sind alles irgendwie SED-Leute und so. Und ja. Stimmt ja auch ein bisschen. An den Grünen hat er sich auch abgearbeitet, ja, das ist natürlich richtig, aber ich meine, du machst irgendwie eine Petition für den Bundestag und dann setzt du dich dahin und sagst den Leuten, wie scheiße sie sind. Also ich meine, wenn ich schon Medienheini bin mit irgendeiner Zeitung oder so, dann kann ich auch da den ganzen Tag reinschreiben, wie scheiße die alle sind. Da brauche ich keine Petition für den Bundestag zu machen. Also. Ja, stimmt schon. Also. Die Linke hat ja dann auch irgendwie gesagt, ja, wir reden da auch gar nicht mit oder so, ne? Das ist ja von sich auch rausgehalten. Meine ich. Sie hat ja irgendwie gesagt, sie haben ja doch gar kein richtiges Anliegen oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Also es war halt ganz interessant, dass die alle meinten, so, ja, was sind jetzt ihre Lösungen oder so? Und dann sagt der Bruder so, ja, ist doch nicht unsere Aufgabe, Lösungen zu erarbeiten. Ich meine, ja, im Prinzip hat er recht, aber dann würde ich die Frage umformulieren. Das hat sie jetzt nicht gemacht, die Dame, die das gefragt hat. Aber meine Frage war dann so, ja, was sind denn jetzt die konkreten Probleme irgendwie, über die wir hier reden? Ne? Also ich meine, wenn man da irgendwas lösen will, dann muss man das ja machen. Und das in dieser gemeinsamen Erklärung, ja, stehen ja halt so Sachen drin wie, wir wollen eine vernünftig geregelte Einwanderung und so, ja, schön, aber ja, was bedeutet denn das jetzt? Also, ja, rein theoretisch hätten wir das ja auch vorher schon gehabt, nur hat sich die Politik entschieden, die bisherigen Regeln alle zu brechen. Ja gut, da gab es halt auch so viel Diskussion jetzt darum und dann weiß ich jetzt natürlich auch nicht, welches jetzt nur Gelaber ist von den Leuten da und was jetzt irgendwie stimmt, weil die dann halt auch meinen, so, naja, Schengen-Raum und so, und ich meine, gibt es halt im Regelfall keine weitestgehenden Kontrollen oder so und bla bla bla blub, ne, ja, also. Ja, und trotzdem schieben wir Leute für viel Geld nach Italien ab. Obwohl es im Schengen-Raum keine Kontrollen gibt. Das ist so ein bisschen alles Schildbürger. Alles tendiert immer mehr Richtung Schildbürger in unserem Land. Das ist einfach schräg. Ja, auf jeden Fall. Wer es euch interessiert, schaut es euch an. Der Bruder hat doch auch einen YouTube-Kanal oder so jetzt, ne? Ja, von Achse des Guten, ja. Ja, dann machen sie auch so komische Zusammenschnitte. Wow. So, ja. Meine Freunde, das hier habe ich gefunden. Ja, es fand eine Tagung statt, veranstaltet von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und wie ihr sehen könnt, ist das Thema sehr ernst. Man möchte handeln gegen Rechtspopulismus, Antifeminismus und Menschenfeindlichkeit. Es ist Zeit. Angriffe auf Vielfalt, Emanzipation und Gleichstellung sind Angriffe auf die Demokratie. Für Rechtspopulistinnen und die extreme Rechte sind Diversität, Gleichwertigkeit, Feminismus oder geschlechtliche Vielfalt Feindbilder, die es zu bekämpfen gilt. Oder sie interessieren um rassistisch instrumentalisiert zu werden. Neben Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus bietet ein erstarkender Antifeminismus eine erfolgreiche Anschlussfläche zur gesellschaftlichen Mitte. Auf unserer Konferenz werden aktuelle extreme rechte Dynamiken unter einer Genderperspektive betrachtet. Was wissen wir darüber? Was bedeutet das? Und vor allem, wie ist dem zu begegnen? Das liest sich so ein bisschen wie ein umformulierter Absatz aus der Broschüre, die wir letztens besprochen haben. Meine Freunde... Anschlussfläche zur gesellschaftlichen Mitte zum Beispiel. Ja, es meine ist ja, Freunde es ist und ja Genossen. Auch wieder hier von dem von dieser Fachstelle Gender und Menschenfeindlichkeit. Ne? Also ich meine, deren Sicht auf deren Perspektive auf dieses ganze Feld ist ja klar. Ne? Also bitte, es wird noch besser. Ja, die haben nämlich hier in der Broschüre auf Seite 2 einen ganzen Plan ausgeschrieben, wie das da alles so vonstatten ging und so. Da hat auch ganz am Anfang die sehr respektable Annette Kahane gesprochen. Also ich finde das toll. Wenn du mal ein Stück runter scrollst, noch war da ein schönes Ding da unten hier. Bleib mal auf der ersten Seite. M-Sternchenstraße. Der jetzige Straßenname verletzt die Würde schwarzer Menschen in Berlin und schadet nachhaltig dem Ansehen der Stadt, weshalb dieser hier nicht ausgeschrieben wird. Hey, warte, meinen Sie damit die Mohrstraße? Ja, die Mohrenstraße, ja. Die M-Sternchenstraße. Die heißen Mohr mit Nachnamen. Sind die jetzt auch irgendwie illegal oder was? Es gibt in Mainz auch die Familie Neger. Nee, das ist ja, gelogen, eben. Das stimmt. Ja, ich kannte auch mal jemanden, Neger gesehen. Das muss ich dringend umbenennen, ey. Warte, darfst du Neger sagen? Darfst du den Familiennamen überhaupt aussprechen? Das ist echt nicht politisch korrekt. Der jetzige Familienname verletzt die Würde. Also, wir haben auch noch zwei gute Wortmeldungen aus dem Chat. Islamfeindlichkeit ist Voraussetzung für die Demokratie und Antifeminismus ist Voraussetzung für die Gleichberechtigung. Ja. Ja, hat aber was. Aber guck mal, ja, das würde doch bedeuten, dass sie weniger Buswärts verwenden können auf ihren Plakaten. Ja, das bedeutet, dass sie mal irgendwie mehr Inhalt machen müssen und nicht Haltung. Und das also ist ich glaube ja, dieses M-Sternchen, das ist wie üblich, dass man hier ein Schimpfwort rausgeixt, dass es wahrscheinlich Mösenstraße heißt. Ich frage mich ja auch, ist das das gleiche Sternchen, was bei den Gender-Leuten dann da zwischen Dingsbums und Innen steht? Die Mohrinnenstraße unterstrich? Ja, das Sternchen steht für alles, was verboten ist. Die M-Innenstraße. Hey, aber lass uns... Auch dieser Absatz da drüber... Klar, Hausrecht hat jeder, aber dann rechtsextreme Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen. Also jeder, der nicht genau nach dem Katalog der Amadeo Antonio und der neuen deutschen Medienmacher spricht, hat da nichts zu suchen. Ja. Ne? Und wird rausgeworfen. Ja, die Demokratie leben. Die organisieren hier Herdenmoral, um dich mit Schuldgefühlen eine bestimmte politische Richtung zu führen. Ein bisschen Selbstreflexion wäre der Saal verdammt leer. Ja, aber Leute, geht doch mal bitte nicht darauf ein, was da unten steht, okay? Das ist einfach nur ein Festgreifen an einer Schriftart, okay? Und das Wichtige ist ja, was da drin vor sich geht, okay? Zum Beispiel hier, scroll mal hoch hier, Chris, da gehen wir mal kurz durch. Männlichkeit, ne? So, ja. Pass auf, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Okay? Ihr müsst es verstehen. Ja, das ist wichtig. Die Reformulierungen radikalisierter Männlichkeit, Rufe nach Law and Order und Aufforderungen an solidarisch wehrhafte Männlichkeit sind bereits länger... Soldatisch. Solidarisch ist dasselbe. Sind bereits länger Kennzeichen rechtspopulistischer, extremer Milieus und ihrer Aktivitäten. In deren Grunderzählung ist der Mann... Opfer von Feminismus und Geschlechterdemokratie. Geschlechterdemokratie, Alter, was ist das für ein Wort? Alter, das ist gruselig. Statt Demokratie gibt es jetzt Geschlechterdemokratie. Der zugleich Vödel eine Stimme. Unsere deutschen Frauen vor gefährlichen fremden Männern schützen muss. Wie können rassismuskritische und intersektionale Gegenstrategien aussehen? Welche Widerstandsstrategien braucht es, insbesondere auch der rassistisch adressierten migrantischen Männern und People of Color im breiten Kontext von Bildungsarbeit und Zivilgesellschaft? Ja, jetzt bitte, Abel, sprich. Muss ich nur die auch meine chinesische Frau. Also ja. Ich weiß nicht, seit der Zuwanderung, also Stuttgart, Bahnhof waren dann auch ein paar, sagen wir mal, Nafris, so vom Augenschein her, haben sich entblößt, haben sich hingestellt und so rübergewunken, gegafft und so. Weiß nicht, früher gab es sowas auch mal, aber halt nicht so häufig. So Sachen häufen sich halt. Und ja, aber hey, komm, das ist schon okay, mach dir keine Sorgen. Ja, die Frage nach dem, was wird aus deiner Zukunft, ist rassistisch. Das haben wir doch geklärt. Also, Antifeminismus. Ein erstarkender Rechtspopulismus und organisierter Antifeminismus geht mit Angriffen auf Gleichstellungspolitik, Gender-Mainstreaming und sexuelle Vielfalt einher. Antifeminismus und das Feindbild Gender sind zentrale Elemente im Rechtspopulismus und zugleich Bindeglied bis weit in konservative und bürgerliche Spektren. Insbesondere die rassistische Vereinnahmung von Frauenrechten, Vergleich Kandel-Chemnitz, erweist sich in letzter Zeit als mobilisierungsstark. Wie kann der rassistischen Instrumentalisierung und Antifeminismus als Demokratiegefährdung entgegengetreten werden? Ja, weißt du was? Du hast dann so Leute, denen du sagst, hey Frau, entscheide dich doch mal, was du machen möchtest. Dann gehen einige Frauen nicht da, wo du sie sehen möchtest. Und dann heißt es, das ist schlecht. Ja, ich meine, guck mal, hier kommt die linksextreme, soziolinguistisch-konstruktivistische Linke an den Start und sagt, ja, konservativ, bürgerlich, ja, das ist alles... Von einer Krake befallen, die das irgendwo rumwabbert und die organisieren den Antifeminismus und entspricht nicht ihrer Herdenmoral. Das ist eigentlich das, was aus dem Text rausschlägt. Speziell inhaltlich ganz schön dünn, ne? Also, ja. Um was es da geht, da hört man irgendwie gar nicht so richtig. Ich meine, das Ding gerade war, alle sind blöd, speziell die Mitte, aber auch der Rand. Alles, was wir an Gesellschaft sehen, ist problematisch. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Geld und mehr Unterstützung. Und unsere Politik ist die einzig wichtige. Und wir brauchen intersektionale Gegenstrategien. Ja, Intersektionalität, ich weiß nicht, das ist die identitäre Linke. Ja, damit kann man sowas wie, ich weiß nicht, die Identitären sehr stark stärken. So kann man machen. So, das sieht man in den USA, was dann abgeht, aber ja, go for it, Antonio Adorno Stiftung. Hey, aber das Forum Nummer 4, ja, zum Thema Medien, hat aber auch noch was zu sagen, was total inhaltsleer ist, ja, aber hör mal zu, ja, hier Abel, sonst hier, Demokratie stirbt sonst, ja, wenn du hier nicht zuhörst, ja. Hass und Gewalt im Netz trifft oft Frauensternchen und feministische BloggersternchenInnen. Und dieses Sternchen bedeutet ja, das verletzt die Würde des Menschen, oder? Ja, ich glaube schon. Weißt du, ja, die haben ja nicht klar gemacht, welches Sternchen damit gemeint ist. Also, wenn ein Sternchen ist, dann hier, ja, verletzt die Würde schwarzer Menschen. Ist Bescheid. Wenn das Sternchen für die gleichen Buchstaben steht wie oben, heißt das Bloggerohrinnen und Frauenohr. Ich glaube einfach, das Wort Blogger ist das B-Wort. Überleg mal, es ist auch schon 2 GG und ER hinten dran. Das ist gar nicht so weit weg. 2 GG, ha? Mittlerweile wird international Antifeminismus und Frauenhass als Einstiegsdroge in die extreme Rechte diskutiert und dies als Motiv für terroristische Taten, Stichwort Incel, besprochen. Alter Schwede, ihr habt sie wirklich gar nicht mehr zusammen. Die Pick-up-Artists, die tun sich mit den Traditionalisten und mit den Konservatisten verbünden. Ja, die Hedonisten, auf jeden Fall, Alter. Ja, und vor allen Dingen Incel, also das, wenn überhaupt, sind es keine terroristischen Taten, sondern Amokläufer. Ja. Keine terroristischen Taten. Also die denken sich das ja nicht aus, um da irgendwie Angst in die Herzen der Ungläubigen zu bringen oder so. Hey, aber dafür ist Tarik Tesfur am Start. Das ist doch toll, dass der auch mal Arbeit findet. Ich meine, der hat ja sonst nichts, aber da kann er dastehen und sagen, guck mal, ja, ich bin schwarz und alle klatschen. Also die Pick-up-Artists verwenden die Insels als Selbstmordattentäter auf die Demokratie. Oder was? Ja. Die Amadeo-Antonio-Stiftung glaubt auch, dass Paper ein Zeichen von Rechten ist, okay? Die glauben, dass das Okay-Zeichen ein Zeichen von Rechten ist. Ja, die haben überhaupt keinen Faden, den sie verlieren könnten, ja? Das ist unmöglich mit denen. So, aber warum bekommen die Geld vom Staat? Warum? Wieso? Weil die irgendwie sich benannt haben nach einem Typen, der von ein paar Nazis getötet wurde. Ja, sorry, okay, tut mir leid für den. Das ist auch halt gammelig, aber es ist halt echt gammelig, sich dann noch dazu zu seinem Namen umzubenennen, eine ganze Stiftung zu gründen und dann solche Sachen rauszuhauen. Weißt du, wenn der Typ, der gestorben ist, der namensgebend war für die Amadeo-Antonio-Stiftung, weißt du, wenn der noch leben würde, würde der sich jetzt einfach hart schämen für den Scheiß. Ja. Auch wenn ich hier teilweise lese, wer da alles mitmacht, halt ihr oben steht politische Bildnerin. Ja. Was ist denn eine politische Bildnerin? Ja, so eine kritische, wie wir noch letztens hier gelernt haben. Hier, Belltower News. Amadeo-Antonio-Stiftung. Moderation. Christina Diener. Debate. Amadeo-Antonio-Stiftung. Geschäftsstelle Gleichstellung des Senats von Berlin. Fachstelle Amadeo-Antonio-Stiftung. Super. Ja, das ist sicher sehr diverse Diskussionen gewesen auf der Veranstaltung. Ja, Männer sind total Nazi. Alles klatscht und dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Aber wenn ich dann hingehe und sage, dass Feminismus schon irgendwie klein bisschen was eventuell ganz weit entfernt theoretisch was gegen Männer hat, ja, dann ist so, nee, das ist nicht der Sinn davon. Und wer das macht, das sind so Minderheiten. Der Sinn ist ja verboten, ne? Der Sinn ist ja, dass es verboten wird, das zu kritisieren. Ja. Dementsprechend ist das natürlich auch schlecht reden und gefährlich reden. Also das würde ich nur noch zunehmen. Ich habe irgendwie gelesen, dass der Spiegel und die Zeit, dass sie jeweils so Artikelserien Feminismus ist auch harte Herdenmoral. Weil nicht jeder stark sein kann, nimmt sich der Feminismus die gemeinsame Schwäche als Signal, als Signifier. Und danach ist halt alles sehr negativ belastet, was man sich anguckt mit dieser Linse, wenn alle gleich schwach sind und man sich Schwäche und ja, die Frage ist, ob man sich selber eigentlich stark macht oder ob man auch alle anderen auch schwächt, ne? Und hier die Autorin Brodnik, beziehungsweise die Interviewte, wo kommt die her? Die hat das auf jeden Fall auch in dieselbe Kerbe geschlagen. Und hat da eben auch die Angst sozusagen der Frauen im Netz vergrößert. Und dementsprechend sollte dann wahrscheinlich demnächst was dagegen getan werden, dass die bösen Antifeministen immer so böse sind halt, ne? Der Vorwurf, also, den sich viele Frauen bei MeToo anhören müssen, ist ja, warum sprecht ihr jetzt über etwas, was euch vor langer Zeit passiert ist? Aber genau das ist die Macht der Hashtags. Plötzlich reden wir über etwas, was vorher auch schon da war. Aber was willst du damit sagen, Ingrid? Das ist die Macht der Hashtags. Wir reden über etwas, was vorher auch schon da war? Geschichte eben. Wir hatten vorher offensichtlich keinen Rahmen, um Gewalt gegen Frauen, seien es verbale Attacken oder sexuelle Gewalt, offen zu thematisieren. Haben wir nie drüber gesprochen, ne? Es gab vorher keine Initiativen gegen häusliche Gewalt oder gegen Hasssprache oder gegen sexuelle Gewalt. Das gibt's alles erst seit MeToo. Vorher hat es kein Schwein interessiert, wenn Frauen vergewaltigt worden sind. Vorher hat es kein Schwein interessiert, wenn jemand beleidigt worden ist. Es war ja nicht so, dass buchstäblich einer von den Präsidenten von Amerika eine Frau oder mehrere Frauen sexuell belästigt hat und einfach dann gecovert wurde von einer Kandidatin der letzten Präsidentschaftswahlen von Amerika, Hillary Clinton. Bill Clinton, der alte Typ, Alter. Weißt du, da hat man ja keine Hashtags gehabt, weißt du, deswegen ist das ja auch nicht so groß hochgekocht, weißt du, also, ja, wenn man da Hashtags hätte, ja, der Bill, der hätte sich das doppelt überlegt, ne? Nicht weißt hochgekocht, du? Also, die wollten den ja seines Amtes entheben, irgendwie ganz Kram. Ja, ich weiß. Der Spiegel kann aber auch geil fragen, ne? Das Netz hat die weltweite Debatte ermöglicht, gleichzeitig erleben gerade Frauen online viel Hass, wie beurteilen sie das Problem? Also, es wird ein Problem gemalt, ja? Untersuchungen zeigen, dass junge Frauen etwa doppelt so oft mit sexueller Belästigung im Netz konfrontiert sind wie gleichaltrige Männer, Mammon. Ja, doppelt so oft. Warum ist denn da so die Formulierung? Ich meine, Sprache. Aber diese, so, schließt sich mal zurück, irgendwie auf eine angebliche Vergewaltigungsdrohung oder so. Also, ich wurde im Netz, glaube ich, noch nie sexuell belästigt. Und ich glaube, ich bin da schon ganz so lange unterwegs. Das hätte mir wenigstens noch passieren sollen. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich meine, das ist ein wirkliches Problem, ist, dass das wirklich existiert. Mal so. Und selbst mit dem ganzen Zeug, weißt du, so ein Faktor ist auch die Anonymität, gerade die übelsten Herabwürdigungen erhalten Feministinnen oft als anonyme E-Mail. Ja, das auch noch, wer kriegt denn heutzutage noch E-Mails? Ja, und vorher hat man dann halt einen Brief geschrieben vielleicht oder so. Also ich meine, gab ja auch vorher schon anonyme Drohungen, anonyme Beschimpfung. Also, nee, das, was ich damit meine, so herausheben zu wollen, ist so, wenn du ganz irgendwie beliebt bist oder auch unbeliebt bist, wenn Leute dich einfach kennen, ja, dann wird nicht jeder deine Meinung von dir selbst zu dir selbst teilen. Du wirst Sachen gesagt bekommen, die entweder nicht stimmen oder die stimmen, aber wehtun. Ja, und die Gegenrede, das sollte illegal sein. Sich ihren Weg, ne? Wenn du online das verbietest, das zu machen, dann suchen die Leute sich einen anderen Weg. Und das ist irgendwie das Netz.dg ja auch bewirkt, dass die Leute dann auf die Straße gehen stattdessen. Ne? Also ich würde auch lieber, dass mir Leute im Internet schreiben, dass sie mich voll nicht ausstehen können, als wenn sie direkt vor mir stehen und mir das sagen. Aber ich werde weder noch die Leute hinter Gittern bringen wollen oder irgendwie bestrafen wollen oder darüber heulen, dass Leute mir sagen, dass sie mich nicht mögen. So, sorry, warum ja, nehme ich mir das nicht einfach raus und sie dürfen das? Weißt du, das ist so Female Privilege. Ja? Die haben als Frauen das Privileg, darüber zu jammern und zu meckern, dass ihnen jemand was... Ja, und andere Leute als Dreck und Müll zu bezeichnen und ja, so weiter. Ja, ja, auch das, weißt du, es fängt halt so mit Sprache schon an. Aber weißt du, die werden sich hinstellen und stundenlang darüber reden, wie Sprache ja voll wichtig ist und so, und Interpretationsraum und so. Aber ihren eigenen ideologischen Gegnern einen Interpretationsraum dabei noch verhindern. Das ist echt eklig. Um das Ganze abzuschließen, Frau Brodnik, folgert daraus das, was sie immer folgert. Sie möchte gern Einsicht in die Algorithmen von Facebook und Twitter haben. Ja, also, als ob sie es verstehen würde, Alter. Als ob sie das nicht schon seit 3 Jahren wie eine Gebetsmühle wiederholen würde. Ich würde mal kurz zeigen, wenn ich Facebook wäre. Kurz. Ich würde irgendwas hinlegen, was sie zu interpretieren hat oder so. Würde ihnen gar nicht das Wahre geben oder irgendwie sowas. Das merken die doch gar nicht 5 Jahre lang. Mal kurz was Aktuelles zwischendrin. Andrea Nahles kündigt eine sorgfältige Analyse des schlechten Wahlergebnisses der SPD auf allen Ebenen an. Die schlechte Performance der Großen Koalition sei einer der Gründe für den Absturz ihrer Partei. Fest steht, es muss sich etwas ändern. Ja, Frau Nahles, aber ich glaube nicht, dass schon lange etwas ändern. Ne? Ja. SPD muss weg. Und Söder strebt ein bürgerliches Bündnis an, eine Koalition mit den Freien Wählern. Die Unterschiede zwischen CSU und Grünen sieht er als gravierend an. Was auch immer das bedeutet. Das bedeutet im Endeffekt, ja, wir müssen trotzdem mal drüber reden, wenn es darum geht, die Macht zu erhalten, befürchte ich. 3 Wähler, 11,5%. Ja, dieses hier ist aus der New York Times. Da geht es irgendwie darum, was man macht, wenn man anonym der Vergewaltigung bezichtigt wird. Und was die Barry Weiss hier schreibt, ist auf jeden Fall politisch akzeptable Strategie wäre, gar nichts zu machen, sich zurückzuziehen und nur zu sagen, dass man MeToo unterstützt, dass das schon lange überfällig ist und so weiter. Und dieser Stephen Elliott hat das wohl so gemacht. Gründer der linken Website The Rumpus. Sagt mir noch gar nichts, aber gut. Der war hier auf der Shitty Media Man Liste irgendwie gelistet. Vor einem Jahr oder so ging, glaube ich, um. Boah, ja, gibt's eine Bewegung, die Menschen anonym auf, ja, Straftaten bezichtigt und das politisch Richtige ist dann in die Richtung zu nicken und zu sagen, diese Bewegung ist in Ordnung. Also, und das ist gesellschaftlich progressiv und eine Kraft, die dem gesellschaftlichen Frieden dient und uns voranbringen wird. Das ist, ja. Abel, das ist sehr wichtig und schön, was du gesagt hast, aber ich habe einen Einwand, okay? Franziska. Franziska Giffey. Was geht ab, Franziska? Vor 22 Stunden hat sie was geschrieben. Meine Solidarität für Christina Hähnel. Ich werde alles, was in meiner Macht als Frauenministerin steht, tun, um Ärztinnen und Ärzte, die Schwangeren in Nothilfe, Beratung und Unterstützung geben. Solidarität wird Christina Händel. Ich werde alles, was in meiner Macht als Frauenministerin steht, tun, um Ärztinnen und Ärzte, die Schwangeren in Nothilfe, Beratung und Unterstützung geben, zu entkriminalisieren und so weiter. Und so muss ich lesen, ja okay, also betroffene Frauen haben ein Recht auf Informationen, Ärztinnen und Ärzte ein Recht auf Rechtssicherheit. Gemeinsam mit Justizministerin Katharina Barley haben wir einen Lösungsvorschlag dafür ausgearbeitet. Wir machen uns stark, um mit der CDU-CSU eine Eignung darüber zu erreichen. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und dann ist da ein Foto von der Franziska Giffey hier unten. So kann es nicht weitergehen. Ja, das sind mal wieder unsere Politiker, die sagen, dieses Gesetz ist so doof. Das ist doch nur wie eine Posse. Warum ist das überhaupt auf dem Plan, dieses Thema? Ich finde das NetzDG unterbieten oder so. Kann ich das NetzDG abschaffen gehen? Ich finde es auch nicht gut. Ja, keine Sache. Ich will das ändern. Ja. Bitte? Hallo? Nein, nicht einfach Ja sagen. Auf der Unteilbar-Demo haben sie ja gestern auch gesagt, so, die Gesetze sind voll ungerecht und nur weil das Gesetze sind, müssen wir uns da ja nicht irgendwie dran halten, wenn die doof sind. So. Wenn das halt die Art ist, in der wir uns in Zukunft mit sowas auseinandersetzen, einfach sagen, ja, wenn ich das doof finde, dann halte ich mich halt nicht dran, dann ja, wird gut laufen, auf jeden Fall. Steuern sind Diebstahl. Steuern sind Bereicherung. Besonders dein Geld. Steuern sind wichtig, um einen funktionierenden Staat zu erhalten, aber man sollte sie halt nicht verschwenden. Frauen sind Diebstahl. Stadt München verbietet sexistische Werbung. Ja, das ist ja auch einmal Zeit geworden. Überall die nackerten Weiber an die Wände. Die Stadtratsvollversammlung hat gestern auf Antrag der Rathaus Grün und Rosa Liste beschlossen, frauenfeindliche Werbung auf städtischen Werbeflächen zu verbieten. Sexistische und pornografische Werbung soll in München auf Werbeflächen der Stadt künftig nicht mehr zu sehen sein. Was gab's in München? Pornografische Werbung auf Werbeflächen der Stadt? Ich dachte, Pornografie fällt unter so ein Verbot ab 18 und darf man gar nicht öffentlich und so. War das Plakate oder Spots, die frauenfeindlich sind oder bestimmten Anforderungen nicht entsprechen, können auf Grundlage dieses Stadtratsbeschlusses, vom Wirtschaftsreferat und von den Münchner Stadtwerken SMB abgelehnt werden. Das Wirtschaftsreferat sowie die Münchner Stadtwerke vermieten Werbefläche auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Ganz schön schwammig, wa? Bestimmte Anforderungen nicht entsprechen. Das wird unten drunter ausgeführt. Die Stadt München verbietet Werbung, die sexuelle Attraktivität der Frau ohne Sachzusammenhang zeigt oder die Frauen demütigt oder lächerlich macht. Lächerlich macht, das ist gerade so. Wie viele Deppen, männliche Deppen gibt es in Werbespots? Hunderte, Tausende. Aber das ist scheißegal. Hauptsache, Frauen darf man nicht lächerlich machen. Das ist wirklich abartig. Auf Werbeplakaten, ja, sorry, auf denen Frauen als Ware dargestellt werden. Ja, wie soll das aussehen, was Frauen als Ware dargestellt werden? Ja, kennst du das nicht? Kauf dir fünf, krieg eine dazu. Oder so. Boah, Alter, geil. Ja, Mann. Oder die zu Gewalt gegen Frauen oder Kindern auffordern. Ja, ich hab noch nie ein Plakat gesehen, wo drauf steht, schlag deine Frau und denk Milchschnitte, gib der Alten eine aufs Maul. Oder der neue Erdbeerjoghurt mit der Extraportion Gewalt gegen Kinder. Kennst du das nicht? Ja, sorry, Alter. Müllermilch und schlag deine Frau. Weißt du, keine Ahnung. Eins und eins auf deine Frau, ja. Sollen nicht mehr zu sehen sein. Werden einfach ausgeblendet aus der Realität. Geil. Ob es sich um sexistische Werbung handelt, soll auch die Gleichstellungsstellung, die Feministinnen, die da wohnen. Genau das. Du hast ein neutrales oder so, nein, Gottes Willen, das wäre ja auch zu einfach. Ja, weißt du, weil die Feministen haben sich halt eingeredet, dass Diversität immer oberflächlich sein muss, obwohl sie gegen oberflächliche Sachen komplett fundamental sind, aber solange es gegen die Mehrheit ist, solange es gegen das Patriarchat, wie sie es sich vorstellen, ist alles geil, aber gleichzeitig haben sie einfach komplett aus dem Blick gelassen, dass Diversität im Kopf mehr wert ist und diese Diversität halt... Ja, das ist doch vor allen Dingen auch eine Ausübung von Macht, ganz deutlich. Ja, Ja, ist es. Ist es. Nein, Frauen haben keine Macht, die werden unterdrückt. Das ist der beste Beweis. Ja, aber guck mal, wir kommen schon langsam. Die mussten das erst ändern. Weißt du, die mussten es erst ändern. Es war vorher nicht ideal. Nee, aber immer. Und es zeigt, dass es wichtig ist, dass man in der Tripartheit der Ideologie den Kampf am heutigen Tag wichtig nimmt, um die Befreiung morgen zu vollenden. Und dass die Unterdrückung in der Vergangenheit sehr schwerwiegend war. Genau dieses Gesetz zeigt, wie schwer Frauen unterdrückt sind, speziell in Deutschland. Ja, guck mal, weißt du, wenn du halt irgendwie Frauen unterstützen willst, dann musst du entscheiden, was du machen willst. Weißt du, es ist schon irgendwie geil, wenn Leute modeln gehen können und darüber will ja keiner reden, dass da in der Modelagentur Frauen mehr bezahlt bekommen als Männer. Da will ja keiner drüber reden. Das ist, das ist fair, das ist geil. Aber dann Frauen den Job wegnehmen. Du nimmst ja, Models den Arbeitsplatz weg. Wie viele Modemagazine kaufst du dir mit Männern drin? Mindestens sieben. Ja, und dann weißt du, warum die weniger verdienen. Weil sich das niemand kauft, das niemand interessiert. Warte, reden wir jetzt von Männern männlich oder von Männern weiblich? Den männlichen Models. Den männlichen Männern? Okay, ja. Nee, den männlich aussehenden Models. Ums Gender geht. Die sich als Mann identifizierenden Menschen, ja. It's a human rights issue. Women fight for the right to be braless on the job. Ich finde es wunderbar, dass wir endlich den Geschlechterkampf zurückgeführt haben zur BH-Verbrennung. Ich habe die Woche die Biografie von Alice Schwarzer gelesen. Da meinte sie, dass das ein Mythos ist. Hier ist das jetzt wieder kein Mythos. Was weiß ich. So, es ist alles immer sehr kompliziert. Auf jeden Fall finde ich das klasse, dass diese Frau sich für das Recht stark macht, kein BH zu tragen. Ich finde ich auch gut. Also den größten Spaß finde ich ja, dass es eine Menschenrechtsbeschwerde ist. Also es geht ja anscheinend darum, dass ihr Chef gesagt hat, hier Alte, das geht so nicht, zieh dir mal ein BH an. Und das ist dann eigentlich eher eine Arbeitsrechtsbeschwerde, aber hey. Weil natürlich alles. Habe ich auch gedacht, so, der Chef kann ja vorschreiben, was die Leute sozusagen anhaben und wenn er da kein Bra drin hat oder so, dann oder wenn er in seiner Arbeitskleidung kein Bra mitliefert, dann kann er vielleicht auch nicht verlangen, dass er einen anzieht oder so, aber. Hey, Leute. Es gibt doch Dresscodes in vielen Unternehmen und die Unternehmen zahlen dir dann auch nicht den Anzug oder das Kleidchen. Ja, stimmt. Sagen einfach, wenn du hier arbeiten willst, kommst du so, wie wir das sagen. Ja. Hey, Leute. Hey. Man könnte doch sagen, dass sie sich dieses Thema zur Brust genommen hat, oder? Oh mein Gott. Außerdem hat es auch Nachteile, wenn man die ganze Zeit ohne das Ding rumrennt. Das merkt man dann aber erst später. Ja, außerdem gibt es Jobs, wo man kein BH tragen braucht. So Stripper und so. Da scheiden sich ja die Geister, habe ich gehört. Also das dauernde Laufen ohne BH soll dann eben auch das Gewebe irgendwie straffen oder Muskeln stärken oder so. Aber Gravitation, Mammon. Gravitation. Sind da Muskeln, ist halt die Frage. Ich meine, die Mundwinkel hängen auch irgendwann, ne? Hätte die Merkel mal lieber ein BH im Mund getragen. Ja, genau. Dürfen wir hierzu Musik hören oder kriegen wir dann wieder Probleme mit der DMCA-Inquisition? Es ist auch keine gute Musik. Kannst doch die Untertitel anmachen, dann können wir zumindest die Titel mitverfolgen. Und ich wollte vorweg sagen, du solltest zumindest die Botschaft an sich feiern, weil sichtbar sein ist wichtig. Ja, ist das so? Ja, aber wenn das wieder wenn ich schon Lou Likes lese, das ist doch die Tante, die wir schon öfter hatten, die so tut, als wäre sie eine Berufsjugendliche und die in Wirklichkeit eine Schauspielerin ist, die so tut, als wäre sie irgendwie so eine, hey, ich bin eine YouTube-Tante und so. Also nur weil die von einem Think Tank bezahlt wird, eine bestimmte politische Propaganda an Jugendliche herauszutröten, heißt es nicht, dass ihre Botschaft nicht wunderbar ist. Ich finde, mit Think Tank tust du Pink stinkt irgendwie ein bisschen viel Ehre. Also ich würde es eher als so Stink Tank. Pink Tank, genau. Pink Tank. Pink Stink Stank. Mein Pink Tank von Big Vagina. Pink Tank. Ja, aber die Botschaft ist doch so gut. Weißt du, guck mal, Politiker sein. Können wir nicht alle Politiker werden? Nee. Wer denkt da schon an eine Frau, ne? Niemand. Wer denkt da an eine Frau? Sorry. Guck mal, selbst die Frau auf Color da links denkt an Albert Einstein. Ja, die kann sich dann auch nicht helfen. Wenn ihr Penis neigt. Wahrscheinlich, ja. Und rechts, die weiße Frau denkt natürlich an so einen White Supremacist mit Amerika-Flagge auf der Jacke. Liegt das dann nicht an den Frauen auch selber, oder ist das internalisierter Misogynismus? Ja, das darf vor allen Dingen nicht Astronaut heißen, sondern Raumfahrer, damit die Leute da auch mal an Deutsche denken, wenn sie an... ja, und nicht nur Raumfahrer, Römer. Raumgabelstapler. Vor allem, warum haben sie da hinten ganz verschämt für Politiker offensichtlich ein schlechtes Bild von Martin Schulz? Also hätte man vielleicht... Ich habe auch gedacht, Martin Schulz, aber das ist bestimmt... ich glaube, das denkt der Computer. Ja, genau. Genau. Keine, ja. Wir sind 50% keine Minderheit. Warum sind wir dann immer nur mit gemeint? Da hängen die Mundwinkel schon. Wir sind mit gemeint. Ja, es gibt halt etwas, was sich nicht darauf festbindet, wie groß die Verteilung von Frauen in der Gesellschaft ist. Ich weiß, das ist schockierend, aber... Den Leuten sollte man halt auch mal erklären, du kannst halt die newtonischen Gesetze nur einmal finden und das Gesetz aufstellen. Genauso mit der Relativitätstheorie. Und das war halt ein Mann und keine Frau. Es tut mir ja leid. Aber es... Meine Fresse, Alter. Ja, aber gleich kommt ein Ding, das ist so richtig gut. Gleich kommt ein Ding, das ist richtig, richtig gut. Ich bin ehrlich, ich sage es, dass mich die Sache stört, wenn jemand alle meint und man nur Männer hört. So, Chris, pausier mal. Weißt du, wenn man... alle meint und man nur Männer hört. Sie versteht, wer gemeint ist. Sie versteht, dass sie Teil von alle ist. Aber weil jemand ein Wort verwendet, was sie interpretieren will, als nur Männer sind gemeint, regt sie sich darüber auf. Was ist denn noch definierender für Outrage Culture? Ja, aber den linken Identitarismus, das muss man doch auch mal so feiern als Grundmessage, oder? Wie wir reden, macht Frauen total unsichtbar. Ja, aber Frauen sind nicht unsichtbar. Das ist genau das Ding. Wenn Frauen nicht existieren würden und wir das nicht irgendwie in Sprache markieren würden, macht ja Sinn. Aber wir haben generischen Maskulinum. Wir haben so ein Ding von, wenn es eine Handlung ist, dann bezeichnest du den Handelnden, indem du die Handlung als Verbstamm nimmst und irgendwie ER dranhängst. Ja? Ja, wenn man nicht unsichtbar sein will, dann darf man aber auch nicht irgendwie zu Hause bleiben und auf seine Kinder aufpassen. Das ist auch so ein bisschen die Botschaft, oder? Ja. Ja, es ist halt einfach so, weißt du, so, meine Fresse. Das ist so eigentlich postmoderne Geschwafelzeugs, okay? Du hast Leute, die sich nicht auf rationelle Argumente einlassen, aber dann halt einfach so Gefühlsding pushen. Ja? Um genau zu sein, vertreten die hier die Sapir-Whorf-Theorie des soziolinguistischen Konstruktivismus. Dadurch, dass du linguistisch sozusagen eine neue Realität erschaffst, dadurch, dass du anders sprichst. Das denken diese Menschen, dass du wortwörtlich die Welt dadurch änderst, dass du ein Wort änderst. Also Magie ist Physik durch Wollen, meinst du? Ich meine, guck mal, also ich habe halt einfach in der Grundstufe Einführungsveranstaltung zu Sprachwissenschaft gelernt, dass Sprache halt einfach arbiträr ist. Wir haben uns konventionell gesellschaftlich darauf geeinigt, ein bestimmtes Wort für einen Baum zu verwenden. Es gibt keinen Unterschied, ob ich jetzt Baum sage oder Tree oder Dirgewa oder was weiß ich was. Das mentale Bild davon, was entsteht, das ist der Sinn davon. Na, Kiki und Kuku, kennst du das? Kiki oder Bubu oder wie das heißt? Bubu kenne ich, ja. Es geht. Ja. Also Kiki, das tut deine Theorie widerlegen, da hier Mr. Linguist. Da hast du es. Ah, okay. Okay, ja gut, sorry, aber wenn ich jetzt irgendwie zu Fenstertür sage und mich niemand versteht, dann muss ich nicht die Gesellschaft ändern, um meinen Wahnsinn zu unterstützen. Doch, ich glaube schon. Hast du Frauen gerade mit Fenstern und Türen verschwendet? Ja, habe ich. Kiki und Buba heißt das da, der Buba-Kiki-Effekt. Das widerlegt deine Theorie, da hast du's. Wie denn? Du redest Gigi Gaga, was soll das? Ja, als Linguist sollte man das wissen. Ja, aber ich bin kein Linguist, ich bin Atomlinguist. Ich erkläre das aber, ich kenne das nicht. Nein, Kiki und Buba-Effekt, also du hast halt zwei Formen, das eine ist gezackt, das andere ist ein bisschen rund und hast die zwei verschiedenen Formen und du zeigst das Menschen und du sagst, das eine heißt Buba, das andere heißt Kiki und irgendwie tun halt über 90% der Menschen Kiki dem gezackten Fleck beiordnen und Buba dem runden. Und das bedeutet dann, dass ein Stück weit Sprache vielleicht doch ein bisschen mehr ist wie nur komplett arbiträr. Der einzigste Unterschied ist, dass sich Autisten, also diagnostizierte Autisten, schwer tun mit der Zuordnung von Buba und Kiki. Also Ja. Also sollten wir Huba Buba Huba Kiki umbenennen, oder wie? Erster, ein Konzept von Wolfgang Köhler aus dem Jahr 1929. Ein amerikanischer Psychologe. Finde ich echt gut. Finde ich sehr gut. Dann, weißt du, wenn wir einfach mehr Kikis und Bubas hätten, dann wäre die Welt ein besserer Ort, weißt du? Oh, Alter. So muss keine und keiner alleine sein. Das ist doch viel zu kompliziert. Nee, gar nicht. Was muss, das muss. Ja, was muss, das muss. Es ist ja noch ganz dicht. Ich meine, wer entscheidet denn, dass das muss? Ihr, weißt du, Nasenbericht von 15-Jährigen? Weißt du, kommt einer vorbei und sagt mir so, hier, wir müssen die Erhaltung der weißen Rasse fördern und hier für die Zukunft weißer Kinder kämpfen. Was muss, das muss? Was muss, das muss? Wir müssen die Juden ausrotten. Ja, was ich glaube auch, das hier hinten ist auch politisch unkorrekt, glaube ich. Die macht bestimmt das Black Power Symbol oder White Power, ich weiß nicht, ist irgendwelche Power. Irgendeine Power, ja. Power. Beliebige Power Sternchen. Genau, warum ist eigentlich bei White Power immer Black Power mitgemeint? Voll gemeint. Ja, ey, sorry, aber da kannst du doch irgendwie auch den Begriff von Feminismus nehmen und sagen, hä, warum werden da Frauen eigentlich mit gemeint? So, ich will hier irgendwie Menschenismus haben. Aber sehr schön ist auch, dass als nächstes dann ein Lied von Namika empfohlen wird. Da sieht man schon, welche Qualität hier so. Und dann wird ein Video von Sonnenseite empfohlen. 11 Zeichen für Gesundheitsprobleme. Aber guck mal, bei dem hängt auch schon ein Mundwinkel runter. Die hat nicht oft genug ein BH angehabt. Wenn du musst, dann musst du. Sag ich dann nur. Ja, was musst du? Ja, ey. Ist halt echt seltsam. Und dieses ganze Video. Ich habe das ja auch dann meiner Schwester geschickt gehabt, so, weil es ist halt echt cringy. Das ist schlimm. Diagnose schwankt. Wir haben ja immer mehr Frauen, die den Lehrerberuf einnehmen und die Krankheitszeit vor der Schwangerschaft ist bei Kita-Plätzen relativ hoch. BZW fernbleiben. Ich weiß nicht, wie es richtig genannt wird, aber du kannst halt vom Arzt eine Bescheinigung bekommen, dass du dich anstecken kannst bei den Kindern, wenn du auf der Kita bist und dann, weil es nicht so gut fürs Kind ist bei einer Schwangeren. Jedoch ist es halt an einem Gymnasium was anderes, dort ist die Infektionsrate nicht ganz so hoch und früher war es so, dass die Frauen lange dafür gekämpft haben, dass Schwangerschaft jetzt nicht als was Krankes gesehen wird, sondern als was Natürliches. Man hat sich halt dann auf die Schonzeit halt festgelegt, was war es, 6 Wochen, bevor halt der Entbindungstermin ist und jetzt hat man in den Schulen das Phänomen, dass man auf Monate vorher sich krank schreiben lässt und halt nicht mehr kommt, wenn man. Das sind da schnell Arbeitsverbote für die Frauen, ne? Habe ich auch schon mal gehört. Und was halt auch ein Fall ist, ist, dass halt sehr viele Menschen, die Lehrer sind, die sehr weiblich sind, halt auch sich von der Zeit her eher so 50%, 60%, 30%, 70% rauslassen und das ist halt oft fehlen. Und die Diagnose schwank, also schwanger und krank, wird halt sehr häufig verteilt und man hat dadurch sehr oft Engpässe, um halt den Lehrplan richtig bewältigen zu können. Und sehr interessante Entwicklung. Also. Das war von Price, glaube ich. Ist er noch da? Ja, oh, das war richtig gut. Ja, ich bin da. Ich hatte das nicht eingereicht? So. Jemand anders hat das? Ich glaube, ich habe es eingereicht gehabt, aber es ist halt so ein ganz interessantes Ding. Ja, Amazon hat halt so ein System geschaffen, bei dem eine künstliche Intelligenz, so eine AI, so ein Rekrutierungstool halt verwaltet und steuert und dann hat man rausgefunden, ja, es hat ein, so in dem Trainingsphasending, wenn es dann labelt, hat es so, ja, einen Bias gegen Menschen des weiblichen Geschlechtes. Das ist halt, muss neu gemacht werden. Da im Artikel geht es darum, dass man sich darüber aufregt und dass es halt echt nicht gut ist und dass man daraus gelernt hat und man wird es nochmal versuchen, denn so eine rassisch vielfältige digitale Welt und Landschaft zu gestalten, ist sehr wichtig, wie eine Vorsitzende irgendwie von der ACLU gesagt hat. eine rassische. Da stand der Zauber halt nicht drin. Ich habe es vor allen Dingen auch gelesen und ich fand es super lustig, dass der Algorithmus halt so ganz nüchtern feststellt, dass sich für diese Tech-Sachen halt überwiegend Männer bewerben und daraus direkt schließt, dass sie besser geeignet sind. Sehr gut. Der Witz ist ja, dass von der Analyse her die AI nicht sehen konnte, welches Geschlecht der Bewerber hat und dass halt dann ja objektiv gesehen männliche Bewerber besser geeignet waren. Und wenn es halt Menschen machen, geben sie den Frauen eher einen Vorteil sozusagen. Und es ist gut, dass man jetzt die AI so programmieren will, dass man den menschlichen Bias mit reinnimmt, damit man Hiring Bias hat. Das war vielleicht nochmal was anderes, weil hier stand eigentlich schon drin, dass das klar war. Und als sie es irgendwie rausnehmen wollten, sind auch so Sachen wie Women's Chess Club oder so, irgendwas hätte die AI dann halt versucht, da drin zu finden. Als Indiz. Ja. Und wenn man hier mal, das können wir hier ganz nach unten, so die letzten paar Abschnitte, da ist das, was ich gemeint habe, so wo so eine ACLU-Sprecherin da so gesagt hatte. Da stand das da doch drin, okay. Ja, das ist. Also ich hatte das so also rausgehört bei Tim Pool, der meinte, dass komplett alle Sachen in Bezug auf Geschlecht halt rausgenommen worden sind. Also. Warte. Hier, kurz hoch. Da, hier. We are increasingly focusing on algorithmic fairness as an issue. So, Rachel Goodman, a staff attorney with the Racial Justice Program at the ACLU, said. So. Du hast dann Leute, die hingehen und sagen, ja, uns ist algorithmische Fairness ja ein Begriff. Und ja. Außerdem, da warum zum Fick hat die ACLU ein Racial Justice Program? Das ist das, was ich meinte. Ich habe es nur ein bisschen, wie üblich, ein bisschen zermatscht, so, aber naja. Und das Krasse ist ja auch noch hier im nächsten Abschnitt steht, dass hier die Kritik an diesem AI-System ist eben, dass du, wenn du für einen Job dich bewirbst, nicht mal wissen kannst, ob so ein System genutzt wird. So, und ja. Aber ich meine, das kann dir doch genauso, es kommt doch drauf an, wer dann da in der Personalabteilung sitzt, im anderen Fall. Also da kann ja auch jemand sitzen, der sagt, ach, ich glaube, hier hätte ich lieber einen Mann auf der Position oder irgendwas. Oder er sagt, von Anfang an sagt, ach, ich glaube, Männer arbeiten besser und Frauen sind zu oft schwank und was weiß ich. Ja. Also ob da jetzt eine KI oder ein Mensch oder irgendwas, wo ist der große Unterschied? Tja, der letzte Satz ist auch sehr toll, dass man sich jetzt auf Diversity fokussieren will als nächsten Schritt. Ja. Also, dass solche automatisierten Selektionsverfahren gerade bei Bewerbungssachen immer genutzt werden, das ist relativ klar, denke ich. Die nutzen das immer. Ja. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, das ist ja auch keine AI gewesen, also keine künstliche Intelligenz. Mit dem Begriff wird ja mittlerweile jeder Algorithmus geklatscht. Ja. Ja. Aber weißt du, das ist halt schon echt gruselig. Sorry nochmal zu dieser Amazon-Sache, ne? Weil wir halt in einem Zeitalter leben, wo bei Google halt Leute da Listen erstellen von ideologischen Gegnern, die dann aus der Branche verjagt werden sollen. Die werden gebrandmarkt. Und wenn so eine Liste dann verwendet wird und cross-referenziert wird mit so einem System, dann hast du da halt schon ein Problem. Das ist wie, wenn jemand dich halt auf eine Blogliste setzt, so wie Böhmermann das tun würde, aber diese Liste dann auf einmal dann bei deinem Arbeitgeber landen würde und der dann sagen würde, nee, hier, du bist mir zu kontrovers, das möchte ich nicht. Ja. Es ist schon echt interessant, wie das dann in Zukunft eventuell sich entwickeln könnte. Hier haben wir eine Leseempfehlung von mir. Brad Glasgow hat sich hier die Arbeit gemacht, praktisch mal so ein Was ist Social Justice heutzutage zu schreiben. Brad Glasgow kennen vielleicht einige noch aus Gamergate-Zeiten, einer der wenigen Journalisten, die gesagt haben, ich schaue mir das mal unvoreingenommen an, der auch eine große Umfrage unter Unterstützern von Gamergate gemacht hat, die einige interessante Ergebnisse ans Tageslicht gefördert hat. Nämlich zum Beispiel das Gamergate deutlich progressiver ist, als die Kritiker es darstellen und dass es mit der Alt-Right relativ wenig zu tun hat. Er macht hier wirklich so den Rundumschlag, ist einfach ein interessanter Artikel und auch eine Empfehlung für Menschen, die halt euch fragen, so ja, wie, was bedeutet denn dieses Social Justice Warrior? Ja. Ist absolut empfehlenswert. Jetzt nichts, um es hier zu lesen, weil das sind halt im großen Teil Definitionen und Zusammenhänge. aber ja. Aber ja, das, allein schon diese vier Seiten dieses Dreiecks fassen das zusammen. Social Justice besteht aus einer Identitäts-Antikapitalismus- und in Intersektionalismus-Schiene. Ja, das ist schon ganz gut soweit. Jo. Danke dafür. Nein, doch. Oh. Ist nicht wieder für Pussy Crashing oder was? War das was anderes? ja, aber interessant ist ja, finde ich, auch hier der Autor. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an Jascha Munk erinnert, der in den, ich glaube, in einer Tagesschau war das, wo er gesagt hat, das wäre gerade ein tolles Experiment vollführen, indem man halt praktisch so eine homogene Gesellschaft durch eine heterogene ersetzt und dass das doch alles super spannend ist. Auf der anderen Seite schreibt er jetzt hier, dass die Amerikaner offensichtlich da mit dieser PC-Culture doch gar nicht so warm sind. Und dass es vielleicht doch eher damit zu tun hat, ob du an einer Uni oder wo auch immer du bist. Ja? Also ich hätte es kaum geglaubt, dass es halt zum Beispiel die Amis, dass die nicht alle automatisch diesen PC-Blödsinn hinterherlaufen. Ja, ist jetzt Wahnsinnserkenntnis. Südstaaten-Hillbillies, ne? Die machen das nicht mit. Genauso ungefähr. Hier, 140-year-old American Indian in Oklahoma said, it seems like every day you wake up something has changed. Do you say Jew or Jewish? Is it a black guy? African American? You are on your toes because you never know what to say. So political correctness in this sense is scary. Also, dass man eigentlich schon ja, wie auf Tret in einem Minenfeld läuft, weil man genau gucken muss, was jetzt gerade der richtige Begriff ist. Da hat, wer war das auf Deutsch? Ich glaube, der Wegner hat dazu auch einen Artikel geschrieben jetzt, wo es halt auch darum geht, was ist es colored, ist es people of color, ist es black, ist es African American, ist es Afro American? Und Weiße, unter Weißen 79% lehnen oder sehen politische Korrektness als Problem in Amerika. Asiaten 82%, Hispanics 87% und American Indians 88%. Also es ist eine sehr starke Ablehnung im Endeffekt von Political Correctness über alle jetzt sage ich mal, ethnischen Gruppen hinweg. Und natürlich auch, es hat auch mit Geld zu tun. 83% der Leute, die weniger als $50,000 im Jahr verdienen, haben was gegen politische Korrektness, aber nur 70% von denen, die mehr als $100,000 im Jahr verdienen. Was natürlich auch genau unsere Beobachtungen, die wir jetzt seit Jahren ja schon machen, widerstützt, dass es hier halt um einen elitären kleinen Teil der Bevölkerung geht, der den anderen diese ganze Scheiße aufdrückt, mit Gewalt. In dem Artikel schreiben sie auch, 8% der Amerikaner sind progressive Aktivisten und ihre Ansichten sind halt nicht so typisch, so repräsentierend für die Gesellschaft. Also. Auch schön fand ich noch dieses, nur 26% der schwarzen Amerikaner sehen sich selber als liberal. 26%. Ich frage mich, wie die Demokraten bisher auf so viele Stimmen gekommen sind in dem Land. Ganz ehrlich. Und ja, mit so einem Klima muss man sich halt dann auch nicht wundern, warum halt so jemand, der sein Maul aufmacht gegen diese politische Korrektness, dann so einen Wahlerfolg hat. Da muss man dann nicht wie in Deutschland allen möglichen Scheißdreck erfinden. So. Und da kommen wir gleich zum nächsten Ding. Das ist dann so die Gegenbewegung. Ne? Liebe Franchises, jetzt packt einfach ein paar LGBTQ-Charaktere in eure Filme und ich höre auf, euch anzuschreien. Also großenteils. Aber wenn ihr das falsch macht, werde ich weiterschreien. Das ist irgendwie, das liest sich so diese Überschrift wie so ein Onion-Artikel, weil es ist genau die Kritik, die an solche Leute gerichtet ist. Dass sie die verlangen, etwas, was nicht drin war, reinzupacken, dann wird es reingepackt, aber dann wird es nicht so reingepackt, wie es Leute wollen, und dann schreien sie. Und ja, ich habe auch erst gedacht, das sei sowas wie eine Satire, ist es aber nicht. Also es wird dann zum Beispiel kritisiert, dass ja wohl völlig klar ist, dass Finn und Poe in den neuen Star Wars Filmen, dass die schwul sind, aber es wird einfach nicht thematisiert. Es wird einfach nicht thematisiert. Nur, ja, Blödsinn. Ich meine, warum, nur weil das in deinem Kopf so ist, weil dein Headcanon dir sagt, irgendwie, ja, die sind schwul, weil andere Ideen habe ich gar nicht. Natürlich müssen die schwul sein. Und wenn ich ja auch schon die Bilder sehe von Captain America und Bucky und so, alles, wo zwei Männer irgendwie miteinander irgendwie irgendwas machen, egal was, ist immer schwul. Ja? So scheint es zu sein, ja. Ja, also, und wenn ihr das nicht versteht, dann schreien wir euch halt weiter an. Und zwar so lange, bis endlich alle Leute, von denen mein kleines Hirn glaubt, dass sie schwul sind, auch schwul, offiziell schwul sind. Vor allen Dingen, wie man sich diesen Star Wars-Kram angucken kann und immer noch sagen kann, so, ja, hier, ihr müsst aber mal den Kram in unserem Sinne irgendwie ein bisschen hochschrauben. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also. Marvel hat mehr Geld verdient als Gott. Also wenn sie jetzt auf einmal entscheiden würden, dass da vielleicht ein bisschen LGBTQ-Repräsentation mit reinkommt, das würde sie ja kein Geld kosten. Ja? Sind die eigentlich verpflichtet, das zu machen? Können ja ein bisschen woke werden, ne? Wird ja nichts passieren. Also nach der Logik, ja, ist Psycho eigentlich ein vollkommen unmöglicher Film, denn der ist zu einer Zeit entstanden, von Leuten entstanden, die selbst sich nicht als Crossdresser identifiziert hatten. Und das ist deswegen ein ganz schlechter Film, weil ich kann mich nicht mit jemandem identifizieren, der ich nicht bin, weißt du, so, sorry. So. Und aber hinter dem ganzen Geschrei steht doch auch diese Idee, dass die Gesellschaft Heteronormativität den Menschen aufzwängt, enforced Heterosexuality, à la Gender Trouble, à la Butler. Also, und Butler hat sich von Foucault inspirieren lassen. Bah. Ein schwuler Poe Dameron könnte in dieser Galaxie Leben retten, Abel. Ja? Verstehst du? Ja. So weit sind wir. Da muss dann, damit irgendjemand irgendwie gerettet wird, muss dann seine Idee irgendwo in einem Film vorkommen. Damit der sich nicht umbringt oder was weiß ich. Ja. Also ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Die beiden fliegen mit der Schokoladenrakete ins Schokoladenwunderland und während der eine dann aufschreit, während er dann kommt, tut sich einer von den Stormtroopers erschrecken, der auf dem Gang spionieren ist, und dadurch können sie die Geschichte voranbringen. Nein, du verstehst mich falsch. Der schwule Poe Dameron könnte in unserer, also dieser, also der echten, nicht in der Far, Far Away, sondern in unserer Galaxie könnte der wirklich echte Leben retten. Ah, okay. So weit sind die schon, dass sie glauben, dass das wirklich, dass nur weil irgendwie jemand schreibt, ja, dieser Charakter, den ich mir ausgedacht habe, ist homosexuell, dass das einem Menschen neuen Lebenswillen gibt. Ich meine, wie irre kann man werden? Die sollen mal gut geschriebene Charaktere repräsentieren und keine Karikaturen, weißt du? So, ich meine, so, wenn deine Anforderung ist, tu jemanden rein, der schwul ist, und damit jeder weiß, dass er schwul ist, rein, ja toll, dann ist das halt einfach nur ein Stereotyp. Du verlangst ein Stereotyp. Du wirst ihn bekommen, du wirst nie zufrieden sein. Du kannst nicht zufrieden sein. So, die Leute haben selbst doch keine Ahnung, wie man einen guten Charakter schreibt. Ein Charakter, der sich selbst nur darauf bezieht, dass er was ist, was er ist, das ist kein guter Charakter. Admiral Gender Studies als Example. Das Ding ist doch auch, wenn LGBT Plus Probleme in, also von Repräsentation in Hollywood-Streifen, das größte Problem ist. Wenn das wirklich das Problem für diese Gruppen darstellt, dann sind sie ja vollkommen in der Gesellschaft angekommen. Dann haben wirklich keinerlei Probleme mehr. So, weil, keine Ahnung, wenn das wirklich, wenn es wirklich das ist, was jetzt in dem Filmchen kommt, was einem am meisten stört. So. Es könnte ja auch einer der neuen Charaktere queer sein, aber hoffentlich kein Bösewicht. Denn wenn unser erster auf der Leinwand queerer Charakter ein hochstereotyper britischer Bösewicht ist, dann schreibe ich das fieseste Think-Piece aller Zeiten. Also, böse dürfen die Schwulen nicht sein. Die müssen gut sein, weil sonst stirbt wieder jemand in unserem Universum. Ja. Mary Sue, meine Damen und Herren, eine Website von zweifelhafter Qualität. Ja, kommen wir nun zum Bundestag, aber keine Angst, ich wollte es wieder nur wiedergeben, nicht abspielen. Das wäre auch ein bisschen lang. Eine von den Sachen, die da jetzt in der vergangenen Woche hier besprochen wurden, war dieses hier. Ein Antrag von der AfD zur Rücknahme der sogenannten Ehe für alle, also diesen Änderungen an diversen Gesetzen, die es halt eben möglich machen, dass Homosexuelle in der Ehe halt gleichgestellt sind. Und ja, begründet wurde das von der AfD mit, das ist ja nur der Anfang und als nächstes kommt dann irgendwie, gibt es dann irgendwie viel Ehe und so weiter und so fort. Und ja, die anderen Fraktionen haben natürlich ja, mit dem Kopf geschüttelt, sagen wir es mal so, wie das so üblich ist. Und im Endeffekt, ich weiß nicht genau, ja, was man jetzt damit erreichen wollte, was man sich davon verspricht. Also ich denke mal, die AfD wollte sich so ein bisschen, haben sie zumindest auch gesagt, so, wir sind die einzige konservative Partei hier oder so. Ja. Ja, toll. Religiös konservativ. Ja, das ist genau das Ding, weißt du? Die lehnen ja Homosexualität prinzipiell ab nach ihren eigenen Angaben. Und wenn sie Angst haben. Auch nicht unbedingt jetzt. Also ich meine, die Weidel ist ja auch eine Lesbe und es wurde ihnen auch vorgeworfen, dass sie gar nicht da war an dem Tag und so. So nach dem Motto, hier traut ihr euch nicht irgendwie, dass sie dann da auch sitzt und sich das anhören muss, euren Bullshit. Ja, okay, ja. Aber weißt du, wenn außerdem haben die ganzen CDU-Leute halt eben auch gemeint, so ja, bei uns gab es viele, die irgendwie dagegen waren, aber die haben das jetzt halt akzeptiert und es ist jetzt halt nun mal so und so weiter und so fort und ja. Das ist aber schon irgendwie so ein slippery slope Argument. Also wenn die AfD so eine viel eher verhindern will und Angst davor hat, so, dann soll sie eher dagegen vorgehen, weißt du, so ein Gesetz irgendwo vorlegen gegen viel eher, so ein Ding. Ja, aber das würde auch alle sagen, das ist ja überhaupt gar nicht, es ist ja auch gar nicht vorgesehen. Mit anderen Worten, was macht man dann Gesetz, wenn es überhaupt gar nicht vorgesehen ist? Also du kannst jetzt keine Vielehe machen. Also brauchst auch kein Gesetz, um das zu verbieten, weil es ist schon nicht möglich. Moment mal, aber wir haben doch Leute, die hier in Deutschland in Vielehe leben. Ja, das ist auch eine andere Frage. Ja, also das hat ja jetzt nichts mit dem Heiraten in Deutschland zu tun, in dem Fall. Also, nee, das, das ist ein anderes Problem natürlich, ne? Also ja. Ja, das war auf jeden Fall diese Debatte. Also ich glaube, die haben sich auf jeden Fall keinen Gefallen damit getan, die AfD mit diesem Kram. Und ja, das fand ich jetzt auch so semi-interessant. Also kann ich nicht unbedingt empfehlen, sich das anzugucken. Ja, zeigt halt auch, dass die AfD keinesfalls die Wunderdroge ist, zu der sie viele Leute ständig hochstilisieren, weil es halt keine andere Partei gibt, die Themen angeht. Ja. Die kann trotzdem scheiße sein, auch wenn sie gute Themen ab und zu anspricht. Ja, aber es gibt genug Leute, die sie in diesem Punkt unterstützen. Also. Eine Sache fällt mir jetzt aber gerade noch ein, da hätten die Herrschaften sich vielleicht ja, also die von Storch hat den einen CDU-Abgeordneten nochmal gefragt, ob er denn ausschließen könnte, dass es dazu führt, dass man in Zukunft dann irgendwie mehrere Leute sich dann irgendwie heiraten können. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und er hat halt dazu nur gesagt, dass er die Frage nicht beantworten will, weil die nicht ernst gemeint wäre oder irgendwie so. Und ja, in dem Fall wäre es vielleicht schlauer gewesen, wenn man dazu was zu sagen gehabt hätte. Weil so ist der Punkt von der AfD halt eigentlich stehen geblieben, ne? Also kann man natürlich doof finden, aber wäre vielleicht besser gewesen, wenn man dazu was gesagt hätte, aber gut. Experiment mit Tieren, ja, habe ich mitgebracht. Chinesen haben herausgefunden, dass, oder er testet, dass man ja auch zwei Weibchen offenbar miteinander kreuzen kann, wenn man ganz viele genetische Marker fürs Geschlecht rausnimmt. Also die haben aus zwei Weibchen und zwei Männchen jeweils versucht, eben gängige Mäuse zu züchten. Und das ist ja so zum Teil geglückt. Also bei den Männchen waren da so 300 Versuche, glaube ich, und davon sind 12 was geworden. Und bei den Weibchen waren das irgendwie 20 von 180 oder so. Also nicht so ein toller Schnitt, aber bei den Mädchen oder bei den Weibchen kamen wenigstens lebensfähige Nachkommen raus und auch zeugungsfähige und so. Also die waren nicht ganz normal. Bei den Mädchen haben sie das nicht ganz so gut hingekriegt. Und ja, der Knackpunkt an der Geschichte war eben, dass sie einige genetische Marker rausgenommen haben und die Sachen dann trotzdem und dann die Sachen kombiniert haben und dann kam man trotzdem ein Tier mit Geschlecht raus. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, eine neueste Entwicklung, ne, auf dem Bereich. Okay. Also bis wir uns klonen können auf der Art, das wird ein bisschen dauern. Die haben dann auch, das heißt... Die haben die auch nicht im Labor nur gezüchtet, sondern haben die auf anderen Mäusern eingepflanzt, halt so kleine. Das heißt also, wenn du aus zwei Mäusen neue machst, also zwei weiblichen Mäusen neue machst, können da auch männliche Mäuse rauskommen, oder was? Ja, genau. Okay. Ich habe das verstanden, ja. Interessant auf jeden Fall. Ja. Das ist nochmal Bundestag. Dieses Mal ging es darum, wir haben ja vom Verfassungsgericht gab es da so ein Urteil, dass sich eine Person, sagen wir es mal so, die dieses, also so eine genetische Fehlbildung halt hatte, dass die sich irgendwie nicht als Mann oder Frau eintragen lassen muss, wurde ihr irgendwie zugestanden. Und es gibt zwar jetzt schon die Option, dass man da halt gar nichts irgendwie einträgt ins Geburtenregister bei Geschlecht, aber das hat das Verfassungsgericht als nicht ausreichend empfunden und hat gesagt, man bräuchte eine dritte Option. Und das war ja so ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich. Und da gibt es auch eine Frist, dass das jetzt irgendwie geklärt werden muss, die, glaube ich, Ende des Jahres jetzt ist. Und deswegen muss man sich da jetzt im Bundestag halt beschäftigen, was man da jetzt macht. Und die Regierungskoalition ist halt der Meinung, dass man jetzt das dritte Geschlecht divers braucht. Und ich habe auch schon gesehen, dass diverse NGOs schon Stellenausschreibungen jetzt machen mit quasi MWD für divers. W und D werden bevorzugt eingestellt. Wahrscheinlich, ja. Das heißt männlich, weiblich, deutsch. Ja. Weil männlich weiß deutsch, ne? Männlich weiß und deutsch. Naja, aber ich meine, bei allem Lachen, ich meine, wahrscheinlich ist auch hier Ulle Schaus X besonders interessiert daran, aber es gibt ja nun mal halt Intersexualität. Ja. Und das ist ja der eine Punkt, wo ich durchaus wohlwollend dieser Frage nach dem dritten Geschlecht oder wie auch immer man das nennen will. Ja, aber das ist halt wieder so dieses Ding, ne, mit dem, ist das jetzt wirklich ein drittes Geschlecht oder, und vor allen Dingen, warum nennt man das divers? Weil da haben die halt auch ausgiebig drüber geredet. Also viele von den Leuten haben halt gemeint, dass es auch diese Option quasi intergeschlechtlich gegeben hätte dafür. Um halt eben zu verdeutlichen, dass es halt nicht Mann und nicht Frau genau zuordbar ist. Und dass sie sich halt eben für dieses Ding divers entschieden hätten, weil das, und das haben auch teilweise CDU-Abgeordnete in dieser Diskussion gesagt, weil das die Vielfalt abbildet. Und bei sowas, da klingeln bei mir wieder alle Alarmsignale auf jeden Fall. Und in diesem Fall hat die Frau von Storch auch eine relativ vernünftige Rede gehalten, würde ich mal sagen wollen. Die aber natürlich von den anderen überhaupt nicht als so gut empfunden wurde. Es wurde auch viel von den Leuten, also sie hat halt darauf hingewiesen, dass das also nicht gesund ist, sozusagen, diese Turner-Störung oder so nennt sie sich, diese, was halt die Dame da hatte. Ja, Behinderung kann man so nennen, glaube ich. Genau, das sind Turner-Frauen, ja. Und dass man sich da ja auf jeden Fall auch drum kümmern muss und so, und mit Transsexualität, dass sie das generell, man sich da auch mit befassen muss. Also jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, die Leute haben einfach nur eine Macke oder so. Das Thema ist, das eine ist eine Wahl und das andere ist eben eine körperliche Bedingung oder so, die man da reinschreibt. Ja, das mit der Transsexualität ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Wahl, aber es ist halt eher was Psychisches. Also die Leute sind ja jetzt vom Vom Körper her sind die einem Geschlecht zuzuordnen. Ja, aber es gibt doch so eine Zeile für Einschränkungen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ist sehbehindert oder so. Ja, oder aber so. Genau das wollten auf jeden Fall viele von den anderen Fraktionen jetzt gerade Grüne, Linke und so überhaupt nicht hören. Also da ging das dann immer los mit, ja, das ist alles keine Krankheit, das ist keine Krankheit und so weiter. Wo sie sich auch tierisch drüber aufgeregt haben, ist, also das ganze, die ganze Debatte ist halt so ein bisschen ausgeartet, dann auch in Richtung Sehstimmung ist auch keine Krankheit, sondern eine Behinderung. In Richtung Transsexualität. Ja, das wollten sie natürlich auch nicht haben. Und in Richtung Transsexualität, wo es dann wieder hieß von wegen, ja, und die ganzen Verbände, die sagen ja alle, das wäre so furchtbar, dass sie da irgendwelche Nachweise erbringen müssen oder so. Oder dass sie da irgendwie eine Weile erstmal leben müssen, irgendwie als andere Geschlecht, bevor sie dann irgendwie das Recht haben, ihren Status da zu ändern. Halt eben von Mann auf Frau. Und dazu hat halt eben die Frau von Storch in ihrer Rede auch gesagt, dass es ja auch mit Dingen verbunden ist in Deutschland, wie zum Beispiel Wehrpflicht. Also ob man jetzt Mann oder Frau ist, das wäre ja nicht quasi komplett egal vom Gesetz, was ja im Prinzip ein richtiger Einwand ist. Was aber bei den anderen überhaupt nicht vorgekommen ist. Es steht doch in der Verfassung, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Ja, naja. Manche sind halt gleicher, weißt du doch. Ja, weißt du, da denke ich mir, guck mal, wir haben gesellschaftlich schon so viel dazu gehört, dass Männer und Frauen eigentlich überhaupt nicht genetische Kategorien sind, es sind soziale Konstrukte. Und dann hast du da Leute, die hingehen und sagen, Moment, für diese ganz wichtige Möglichkeit anzukreuzen, ob du jetzt Mann oder Frau bist, sollten wir jetzt eine dritte Option haben. So, sollte das nicht irgendwie Sinn machen, hinzugehen und zu sagen, wir schaffen beide männliche und weibliche als Kategorien ab? So. Ja, das wurde sogar auch thematisiert. Also ja, okay. Die haben halt gesagt, dass sie sich explizit natürlich jetzt nicht da, weil das war auch eine Option, die das Verfassungsgericht quasi offen gelassen hat. Die haben halt gesagt, wenn ihr das irgendwie machen wollt, dann brauchen wir eine dritte Option. Aber es wäre halt auch möglich gewesen, quasi die zwei Optionen auch noch abzuschaffen. Ja. Aber da haben sie sich halt dagegen entschieden. Wahrscheinlich natürlich auch, weil ich meine, wie willst du in Zukunft irgendwelche Frauenförderung machen oder so, wenn du keine rechtlichen Frauen mehr hast. Ja, aber dann hat das Problem ja doch eigentlich ideologische Wurzeln. Wenn man das hier nicht irgendwie durchsetzt, dann ist es ja eine Behandlung von den Symptomen und nicht der Ursache. Man müsste eigentlich zurückgehen in die Ideologie, aus der das kommt, mit denen das ist alles nur gesellschaftlich konstruiert, und das vielleicht mal korrigieren, ja, und sagen, Moment. Das war übrigens auch so lustig mit diesem gesellschaftlich konstruiert, weil nämlich viele von den Rednern hier aus dem linken Spektrum gemeint haben, dass man doch einfach nur die Leute fragen müsste und so, und die wüssten das ja auch, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, jetzt eher in diese Trans-Richtung, so nach dem Motto, oder was wir halt auch hatten bei Intersektionalität, wo sie sich darüber aufgeregt haben, und ich denke auch durchaus zu Recht, dass halt eben häufig dann halt ein gewisser Druck da ist, wenn die Kinder so zur Welt kommen, dann halt da schon irgendwie das Messer anzusetzen und halt in eine Richtung dann irgendwie zu gehen. Und was ja dann vernachlässigt, dass die Leute dann vielleicht später irgendwie doch eher in die andere Richtung tendieren. Da hat es ja auf jeden Fall in der Vergangenheit schon viele Fälle gegeben, wo die Leute dann unzufrieden damit waren. Okay. Und dass es da aber den Leuten nicht auffällt, dass es ja eigentlich ihrer komischen Sozialisierungsthese dann wieder widerspricht, weil dann könnte man ja normalerweise halt eben auch sagen, irgendwie so, naja, das ist jetzt halt so geworden, und dann erzieht die halt so und dann ist fertig. Ne? Ja. Aber es funktioniert ja nicht. Ich habe mir auch gerade so überlegt, man könnte eigentlich auch einfach eine DNA-Probe nehmen von der Person, dann schauen, okay, ist es jetzt irgendwie männlich, weiblich oder so, sonst was, und dann einfach anstatt männlich oder weiblich auf halt deutsch sprachlich hinzuschreiben als Kategorie, könnte man XX oder XY schreiben oder XXY, weißt du? So, dann hätte man das komplett aus der Welt geschaffen. Der Staat darf auch nicht von jedem DNA sammeln. Du brauchst einen Hirnscan, also kannst du es mit der DNA machen, aber du brauchst einen Hirnscan für Feststellung von Trans. Hast du gerade gesagt, ich brauche einen Hirnscan, Abel? Du brauchst einen Hirnscan. Ja, du wärst, du bist. Ich wollte noch sagen, was mir auch noch sehr aufgefallen ist bei dieser ganzen Diskussion, auch in Bezug auf diese Sachen, was ich gerade gesagt habe mit den Operationen und so, dass sie hier aus dem linken Bereich alle gemeint haben, irgendwie von wegen so, ja, wenn man die Leute dann einfach irgendwie operiert, dann schafft man ja Tatsachen. Und das sind ja Operationen, auch irgendwie Sachen dann, die man überhaupt nicht rückgängig machen kann und so. Wo ich mir dann gedacht habe, so, ja, das waren genau die gleichen Argumente, die die Leute gebracht haben, als es um das Thema Beschneidung ging. im Bundestag. Und da hat es gehießen von wegen so, nee, die Religionsfreiheit von den Eltern, die überwiegt das ja alles. Und die können das ja dann einfach entscheiden für die Kinder. Also wenn man sich dieser wenn man das jetzt wirklich so sehen würde da, also jetzt mehrheitlich, dann wäre es halt in Deutschland quasi tatsächlich so, dass die Religionszugehörigkeit als weniger willkürlich gilt als die Geschlechtszugehörigkeit. Ja, ist doch gut so. Dann werden wir endlich ein progressives Land. Ja, aber ich habe gelernt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, ich glaube auch. Und dann ist noch anzumerken, dieses gleiche Ding, gleiche Kombination, also dieser CDU-Politiker und Frau von Storch hat ihm eine Frage gestellt und er wollte es nicht haben, gab es bei dieser Debatte auch nochmal. Und in diesem Fall hat Frau von Storch, wie ich finde, richtigerweise die Frage gestellt, was denn ist mit quasi Männern, die sagen so, ich bin jetzt eine Frau und dann an irgendwelchen Sportturnieren teilnehmen wollen für Frauen, in den Frauenmannschaften sozusagen. Und ob sie sich denn darüber schon Gedanken gemacht hätten, was er dann nur abgetan hat mit, ja, jetzt stellen sie mir schon wieder so eine menschenverachtende Frage, war, glaube ich, die genaue Formulierung, die er da gewählt hat. Ja, das ist voll hart menschenverachtend, wenn man auf die Idee eines anderen Menschen eingeht und eine Frage stellt von, hier, guck mal. So. Ja, also ich könnte das ja nachvollziehen, wenn es solche Fälle noch nicht irgendwann mal gegeben hätte, und die hat es ja schon gegeben. Ja. Ne? Ja, so, also, das ist so, keine Ahnung, Mann. Das ist alles so seltsam. Werden wir jetzt irgendwie auch Toiletten bekommen für Leute, die nicht wissen, was sie sind, oder meinen, nicht zu wissen, was sie sind, oder Gehirn gewaschen wurden, nicht zu wissen, was sie sind? Die haben wir ja schon. Ja, okay. Cool. Mann. Buchstäblich, Mann. Mann, oh Mann. Ja, von der Sozialistischen Einheitsfront gibt es Nachrichten, die sich zu dem Trio äußern, die in den Grievance Studies, in den Cultural Studies, Fat Studies, Black Studies etc. ihre Papers untergebracht haben. Und ja, die Sozialisten finden das nicht so gut. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, dass halt The World Socialist Website halt ja, mit der postmodernen Linken halt irgendwie auch nichts anfangen kann. Und die haben es auch ganz so formuliert. Ich suche nur gerade die Textstelle raus. ja, es gibt halt die soziale Gerechtigkeitsdisziplin und die stehen halt im Bruch mit der alten Linken. Und in der alten Linken geht es halt wirklich nur um Klassen und da ist alles, was halt übergeordnet ist, eine Ablenkung, das sind die Pseudo-Left, sagen sie, und es sind so etwa die obersten 10% der amerikanischen Gesellschaft, in der sozusagen die Grievance Studies irgendwie ankommen, weil ihr habt ja schon mal eine Gender-Fabrik gesehen, ich auch nicht. Es gibt nur ein paar Thinktanks und ein paar NGOs und ein paar Möglichkeiten an der Uni einen Job zu haben, aber an sich ist es absolut wertlos für die Gesellschaft, was sie da so an den Tag legen. Und ja, man schreibt halt hier in dem Artikel, dass es, wie gesagt, nur halt die Reicheren sind. Dann geht man auf den Einkommensunterschied ein, den es halt zwischen Latinos und African Americans und Whites gibt in den USA, was ich interessant fand. The top 1% of Latinos owed 45% of all Latino wealth, while the top 1% of African Americans owned 40.5% and the richest whites owned 36.5% of white wealth. Und sie schreiben halt, dass der Einfluss von Postmodernism in den akademischen Kreisen explodiert ist. Nach den Massenprotesten 1960 und in den frühen 1970er Jahren. Und man hat halt explizit die revolutionäre Rolle der Arbeiterklasse außen vor gelassen und hat sich auch darauf geeinigt, dass man die Metanarrative einer sozialistischen Revolution halt ablehnt, also dessen historischen Materialismus, den er Marx hervorbringt, der wird ja negiert vom Postmodernismus, der geht ja davon aus, dass es kein keinen generellen Narrativ geben kann, keine längere Erzählung, die Sinn aus der Geschichte macht oder aus einer Zivilisation, und dass halt ja alles nur sozial konstruiert ist. Und It's not accidental that identity politics and postmodernism have now been adopted as official ideological mechanisms of the bourgeoisie rule. Ja, da habt ihr es. Der Herr Eric London vom World Socialized Web, der findet es nicht klasse, dass die Linke irgendwie sehr merkwürdige Dinge getan hat, nachdem sie festgestellt hat, dass ihre Hauptideen zu totalitären Regimen führen. So. Ja. Kenners, Unis ziehen Lernen aus Fake Science Aufdeckung. Ja, oder von mir. Ja. Ich weiß gerade woanders. Ja, es gibt einige Universitäten in Deutschland, die sich wegen dieser Aufdeckung jetzt mal Gedanken gemacht haben, ob sie ihre Lehren da irgendwie ein bisschen anpassen. Und andere Universitäten haben so reagiert, so nach dem Motto, ne, nach uns die Sinnflut, oder was heißt. Ja, muss man aber vielleicht noch zu sagen, dass mit dieser Aufdeckung in dem Fall jetzt nicht diese Sache jetzt von den Amerikanern da gemeint ist, sondern dieses Ding, was schon vor ein paar Monaten in Deutschland halt war. Ja, ich meine, ich würde das mal als Zusammenhang zusammenhängend sehen, aber im Prinzip ja. Naja, das ging ja hier eher um, also klar wollen die Intersektionalen auch Geld verdienen mit ihrem Driss, aber hier ging es ja eher darum, dass halt so zwielichtige Personen halt so angebliche Wissenschaftsjournale gegründet haben und da dann gegen Geld publiziert haben, um. Ja, also halt haben sie auf ihre Quellen geprüft, ja. Es waren nicht nur so ein paar, die das gemacht haben. Und also die haben schon richtige Wissenschaftsjournale gegründet mit einem Peer-Review-Prozess. Und da sind auch ordentliche Sachen drin veröffentlicht worden. Aber halt nicht nur. Das hat es ja alles so kompliziert gemacht. Ja. Also da ging es um einen Fall vor ein paar Monaten, ist der rausgekommen. Fake Science. Da habe ich auch nochmal einen sehr interessanten Vortrag von der DEFCON zu gesehen. Den verlinke ich später mal in den Kommentaren. Da ging es da nochmal drum. Also der Scam war im Endeffekt der, Wissenschaftler haben da ihre Papers hingeschickt und haben die dann in Anführungszeichen peer-reviewed bekommen, haben so ein paar Kommentare dazu bekommen. Gegen eine gewisse Gebühr konnten die das dann auch veröffentlichen in den Zeitschriften. Und da wurden so Konferenzen in Anführungszeichen angeboten. Und da konnten die Leute dann hinfahren und ihre Sachen vortragen vor wissenschaftlichem Publikum, allerdings immer fachfremdes Publikum. Also da hast du jemanden, der hält einen Vortrag über, keine Ahnung, Finanzmathematik und dann hast du da Biologen, Chemiker, Computerwissenschaftler, irgendwelche anderen Leute sitzen, die einfach überhaupt gar keine Ahnung vom Thema haben. Aber man kann es in den Lebenslauf schreiben. Ja, das war das Game. Und hier haben sie jemanden gefunden, der besonders viel da publiziert hat in Leibniz, in der Leibniz-Universität, oder wie? Nee, um die ging das nicht speziell. Das war schon von mehreren, war schon so eine Zusammenfassung von mehreren Hochschulen. Ja, das Problem dabei ist ja, dass da oftmals auch irgendwelche Forschungsbudgets für genutzt werden, wo das Geld dann ja quasi praktisch dafür verschwendet wird. Ja, ja genau, das stand ja auch dabei, dass er eben möglicherweise Staatsknete veruntreut wurde. Sachen veröffentlicht werden, die Blödsinn sind. Das natürlich auch. Ja, aber komm, Alter, dann auch noch richtige Forschungsgelder verheizen. Dann kauf dir doch so den Titel, aber tu doch nicht auch noch das hart erarbeitete Geld von anderen Bürgern noch ab. Moment mal, wenn ich mir den Titel so... Wenn ich mir den Titel so kaufe, muss ich den aber selber zahlen. Ey. Ja, aber du musst doch selbst, wenn du die Regeln der Gesellschaft brichst, noch so ein bisschen Anstand haben. Du kannst doch nicht so eine komplette Null sein. Also wisst ihr, wieso? Dann kauf ihn dir halt, aber doch nicht bitte nicht noch richtige Forschungsgelder abgreifen. So, meine Güte, ein bisschen Standards haben. Aber also wenn ich einfach so ein Politiker wäre, ne, und ich würde mit dem Geld von Steuereinnahmen, würde ich mir irgendwie ein Restaurant besuchen und ein Taxi bezahlen, dann wäre das ganz schlimm. Aber wenn ich eine irgendwie Möglichkeit habe, das Geld auf legalen Weisen über Stiftungen und so da reinzufüttern, dass den Politikern wie mir dann das Taxi bezahlt wird, dann ist okay. Und so funktioniert der freie Markt. Gründe doch deinen eigenen Staat. Find ich klasse, weißt du, ich mache meinen eigenen Staat auf. Alter. Und dann tue ich alle Social Justice Warrior rein, weißt du, und dann schließe ich den. Dann kommen die nicht raus. So. Kritische Aktionärinnen und Aktionäre, Hashtag CSR versus postkoloniale Verantwortungskonzepte auf der Frankfurter Buchmesse. Jakob Kramaric stellt diesen Samstag am Stand der Rosa-Lux-Stiftung den Sammelband zum Beispiel BASF vor. Ich fand es einfach nur interessant. So. Ich werde es mir irgendwann mal durchlesen. Kann mir schon vorstellen, was drin steht. Kapitalismus böse, große Firmen böse, Firmen generell böse, Ausbeutung, tralala, die Welt geht unter. Ich finde es auch toll, so guck mal, wer das gepostet hat. Einen Account namens kritische Aktionärinnen und Aktionäre. Kritisch, alles kritisch. Das ist sehr kritisch, sehr kritisch. Was bedeutet denn der Hashtag Plow Back the Fruits? Plau heißt so pflügen. Also ja, soll man die Früchte unterpflügen oder was? Ich verstehe es nicht. Wird sie vergammelt und die runtergefallen sind, ja, keine Ahnung, aus dem Boden pflügen oder so. Wir müssen ja vom letzten Jahr sein, wenn ich schon unterpflüge. Warte, ich werde mich mal hinsetzen und das mal suchen. Ja. So, und dann werde ich mich mal unter unwürdigen Bedingungen heute Nachmittag auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist wahrscheinlich, dass da irgendwelche Felder halt aufgemacht worden sind. So nennen die halt ihre Kampagne. Also. Ja, ich habe auch gehört, dass der Kubitschek irgendwie das Gerücht in die Welt setzen wollte, dass er seinen Verlag verkaufen will oder so. Das wird aber nichts dran. Ja, das war diese Geschichte, die Tichy geschrieben hat, ne? Dass angeblich er da den an irgendeinen Zahnarzt verkauft habe, den Verlag, der Zahnarzt aber auch eher aussieht wie eine Sockenpuppe von Kubitschek und ja. Aber so richtig habe ich den Witz auch nicht verstanden. Vielleicht muss man dafür Verleger sein oder so. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Ja, oder so. Der Unrast-Verlag ist gut auf der Buchmesse angekommen. Leider sind auch wieder rechte Verlage präsent. Was heißt denn hier leider? Wir leben in einem pluralistischen Land. Leider. Oh mein Gott, echt. Das wird immer DDR-mäßiger hier. Ja, vor allen Dingen halt im Zusammenhang mit dem, was diese Leute hier halt eben publizieren. Ne? Also Geschichte einer linksextremen Bewegung oder was da drauf steht. Mit Antifa-Logo finde ich schon. Linksradikalen Bewegung, ja. Und dann AfD und so ein Kram. Also da müsst ihr halt mal wissen, Leute. Ja. Das ist halt eben, also entweder ihr. Macht euch mit eurem komischen, die dürfen wir nicht veröffentlichen, weil die sind böse, buddelt ihr euch euer eigenes Grab, weil morgen seid ihr das nämlich, die da nicht mehr veröffentlichen dürfen, weil sie so scheiße sind. Und außerdem, also diese Kritik, wie auch immer valide die ist, die ihr äußert, die wird verpuffen. Schon alleine wegen irgendwie Geschichte einer radikalen Bewegung. Ne, also, wenn ihr da irgendwie irgendwas kritisieren wollt, dann müsst ihr halt wenigstens irgendwie probieren, das aus einer vernünftigen Perspektive zu machen. Also halt was unvoreingenommen und so. Und nicht irgendwie mit von wegen so, ja, hier, das ist alles unser Aktivismus hier. Aber nur weil da jetzt ein Antifa-Logo drauf ist und da Geschichte einer radikalen Bewegung draufsteht, das weiß ja nicht, was da drin steht. Nachher hat sich der Autor einmal distanziert davon, dass Menschen zu Schaden kommen und dann ist er fein raus. Also, weißt du, also da musst du schon richtig in den Quellen gucken, weil nichts hat mit nichts zu tun, gell? Hey, ich hab den Hashtag Plowback the Fruits angeschaut auf Twitter. Darüber bin ich dann auf die Seite basflonmin.com gekommen und da auf der Seite ist halt die Geschichte aufgezählt, so was da passiert ist. Und 2012, 16. August in Marikana in Südafrika wurden 34 Bergarbeiter von der drittgrößten Platin-Abmeinungs-Firma Lonmin. Also die haben halt für sie gearbeitet, ne? Wurden von der Polizei niedergeschossen. So, und jetzt beschweren sich die Familien von den Hinterbliebenen, also die Hinterbliebenen halt beschweren sich bei Lonmin, bei der Firma, darüber hier, was soll das? Und was das mit Deutschland zu tun hat, ist, dass das BASF von Lonmin das Platin halt abnimmt, sozusagen kauft, ne? So mit denen verhandelt halt eben tut. Und es ist halt unethisch und schlimm und so als Massaker wird es bezeichnet. So. Ja. Also die wurden von der Polizei niedergeschossen, 34 Leute, weil sie auf Streik waren. Und jetzt betrifft das irgendwie Kolonialismus wieder. So. Aber BASF hat sicher da angerufen und gesagt, hier, die streiken, wir kriegen kein Platin, er schießt die mal. Nee, es macht halt schon Sinn, weil das BASF sich eben damit rühmt, dass es irgendwie sehr, sehr umweltbewusst ist und auch ethisch sehr bewusst ist und ganz doll drauf aufpasst, was damit so passiert und so, aber die kriegen es irgendwie nicht hin, darauf zu reagieren, so wie es scheint. So, naja. Und hier haben wir die meiner Meinung nach interessanteste Meldung von der Buchmesse, nämlich, dass der Götz Kubitschek und seine Frau und ein Begleiter, die saßen gestern Abend in einer Pizzeria in Frankfurt-Sachsenhausen, haben da gemütlich gegessen, dann kamen drei Leute vorbei, haben geguckt und kurz danach kamen die wieder zurück, wahrscheinlich die gleichen Leute, vermummt, und haben Götz Kubitschek, wie steht hier im Artikel, ich glaube so im Kickbox-Stil gegen den Kopf getreten, dass sein Kopf auf die Tischplatte geknallt ist, haben versucht, seine Aktentasche zu stehlen. Die hat seine Frau, die, wie heißt sie? Ach, fällt mir gerade nicht ein, Kosica, genau. Die hat die dann mit ihrem Körper sozusagen geschützt, ist auch geschlagen und getreten worden. Und auch der Begleiter hat Schaden genommen. Die Polizei hat da eine Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ja, das ist also dann der Umgang, den man pflegt in Deutschland offensichtlich inzwischen mit Leuten, die man nicht mag oder deren Meinung man nicht teilt. Und ich sehe durchaus bei den Medien auch die Verantwortung dafür, dass wenn man dieses Narrativ ständig verbreitet, dass alle Nazis sind und dass das alles Rechtsextreme sind, die Demokratie gefährden, dann ist man mit daran schuld, wenn leicht beeindruckbare Vollidioten hingehen und diese Leute körperlich angreifen. Ja, aber guck mal, okay, ich verstehe, was du sagst, ich höre, was du meinst, ja, aber guck mal, im Internet, ja, mit Worten wäre das viel schlimmer gewesen, emotional so. Ja, also so körperlicher Schaden, ja, ist okay, ja, wir brauchen Initiativen, die Worte abwehren, ja. Ja. Und ja. Was man halt auch noch sagen muss, ich lese da gar nichts in den Mainstream-Medien zu. Man soll sich nur mal vorstellen, was weiß ich, Anetta Kahane hätte irgendwie ein Buch gegen den Kopf gekriegt oder so auf der Buchmesse, was dann los wäre. Aber wenn jemand wirklich hart angegriffen wird, gefährliche Körperverletzung ist ja jetzt nicht, man hat den mal geknufft oder so, dann ist die Stille ohrenbetäubend. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Frankfurter Rundschau-Journalist, Magic oder so heißt der hat ja schon gesagt, eigentlich sollte Frankfurt dem Kubitschek mal zeigen, was es von ihm hält. Und der hat sich auch nicht entblödet, dann nach dem Angriff auf Kubitschek zu schreiben, ja, habe ich doch gesagt. Also wie da halt Leute ihre hässliche Hassfresse zeigen. Und zwar in dem Fall ist das absolut mal ein angebrachter Punkt, wo man auch von Hass sprechen kann. Weil nur mit Hass geht sowas, dass man Leute, die man gar nicht kennt persönlich, angreift, weil man denkt, oh, das sind doch diese bösen Nazis, die unsere Demokratie gefährden. Fuck nochmal, echt. Buchmesse. Ja, Thema Republika. Die AfD hat einen Antrag eingereicht im Bundestag, dass die Republika-Konferenz nicht mehr von irgendwelchen Ministerien unterstützt werden soll. Was ich prinzipiell für eine ziemlich gute Idee halte, was aber ganz merkwürdig begründet ist, nämlich nur mit diesen Dingen von wegen, ja, die wollten die Bundeswehr nicht haben und deswegen sind die Fui. Mir fallen da eher andere Sachen ein, warum die Fui sind. Zum Beispiel, weil das eine Journalismuskonferenz ist und weil man da dann quasi, also die haben ja einen Schwerpunkt da und da dann irgendwie vom Staat was reinzupumpen, damit die Journalisten sich da irgendwie unterhalten können oder so, finde ich ein bisschen verkehrt eigentlich, weiß ich nicht, wie sich das rechtfertigen lässt eigentlich. Und mal ganz abgesehen von der ganzen Haltung und dem ganzen Einseitigen, was da irgendwie gepredigt wird, Ja gut, das ist natürlich im Interesse vieler Politiker jetzt so von SPD oder Linkspartei oder so, aber oder von den Grünen und aber ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, warum das ist, außerdem ist es glaube ich eine GmbH auch, ist mit Sicherheit keine gemeinnützige GmbH, diese Republika, und da irgendwie einfach zu sagen, hier habt ihr Geld, damit ihr das irgendwie machen könnt, wie unsere Logos da irgendwie drauf pflanzen vom Ministerium für Wirtschaft und Entwicklung oder was das immer ist, was das da irgendwie mit sponsort. Ja. Ja, vor allem verstehe ich nicht, wenn das schon bezahlt wird, praktisch, mehr oder weniger, warum sind die Preise dann immer noch so horrend? Ja. Bei denen. Frage. Aber die haben ja diesen Discount für Hartz-IV-Empfänger für nur 300 und Euro oder so, kriegst du da ja schon eine Karte. Und warum muss ich da dieses, wie hieß das da immer, Konversationstrinken oder irgendwas, warum muss ich diese Bespaßung einer bestimmten Gruppe mitbezahlen? Da wäre dann wieder mal Marktwirtschaft angebracht, zu sagen, okay, dann sollen die ihre Party auch selber zahlen. Punkt. Ja. Ja. Aber das hat nichts mit der Bundeswehr oder sonst irgendwas zu tun. Ja. Ja, finde ich auch. Also die Begründung ist halt ein bisschen komisch auf jeden Fall. Also da würden mir viel andere Gründe einfallen. Ja, aber man stelle sich vor, wie das denn wäre, wenn der Staat sich dazu entscheiden würde, Leuten die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, an welche Stiftungen Geld fließen soll. Weißt du? Und wer das Geld bekommt und was damit gemacht wird. Alter, das ist so eine lange Liste. Und du darfst sagen, hier, die Antonio Amadeus Stiftung bekommt 0 Euro von mir. Politische Säuberung pur. In Berlin wird ein Lehrer entlassen, weil Zweifel an dessen Eignung aufkommen. Der Mann ist der AfD-Mitglied. Entsprechend groß ist die Empörung der Partei. Der Lehrerverband zeigt Verständnis für die Kündigung vom November 2016. Weil wir doch jetzt das schon zweimal hatten, dass die AfD eine Meldeplattform für Lehrer eingerichtet hat oder einrichten möchte. Und generell Berufsverbote sind jetzt nicht unbedingt so der liberale Funkelstern am Horizont unserer Demokratie. Und da könnte man sich mal in der Gesellschaft darüber unterhalten, wie man denn damit umgehen möchte, ob man denn jetzt wieder auf Berufsverbote setzt oder halt nicht. Weil generell, es wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Auf der einen Seite, uiuiui, die AfD will Lehrer melden. Auf der anderen Seite, ja, der Lehrerverband zeigt Verständnis für die Kündigung. Kann ich mir schon ziemlich genau überlegen und denken, warum man Verständnis zeigt. Also, ja, ein Tendenzbetrieb. Der Träger dieser Schule ist die evangelische Kirche. Das heißt, der Träger ist ein sogenannter Tendenzbetrieb, der an die Persönlichkeit einer Lehrkraft etwa bei der Konfession und den Lebensverhältnissen strengere Maßstäbe anlegen darf, als dies der Staat kann. Ja. Hurra, hurra. Willkommen in Deutschland. Sollte dem Lehrer vor der Unterzeichnung des Ausschlussvertrags eine Liste an Organisationen vorgelegt worden sein, der er nicht angehören darf? Moment mal, Deutsche Demokratische Republik war doch das, was wir abgewickelt haben, oder? Ja, aber nicht in Berlin. In Berlin sehnt man sich um die gute alte Zeit zurück. So. Und ich warum wurden wir nach Berlin marschiert? Es gab in den 80ern diesen radikalen Erlass, der gegen Linke verwendet worden ist. Ich kenne selber einen ehemaligen Lehrer von mir, der lange um seine Verbeamtung kämpfen musste, weil er mal in seiner Jugend Mitglied im SDS, in diesem Sozialistischen Deutschen Studentenbund war. Mhm. Und ich meine, wer war in der 68er-Zeit nicht irgendwie links, wenn er studiert hat, so ungefähr? Ja? Dann warum müssen wir die gleichen Fehler nochmal machen und irgendwie die politische Ausrichtung von irgendwem als Gradmesser? Ist es nicht vernünftig, dass in der Schule Lehrer aller Couleur, aller politischen Couleur sind? Ich meine, ja, dass die Kinder nicht zu indoktrinieren haben, gilt ja auch für alle. Also wenn der jetzt sich dahingestellt hätte und den Kindern erzählt hätte, keine Ahnung, AfD, AfD, AfD und irgendwie, darf keine ich Ahnung, kurz, was, darf oder ich dich mal kurz so? Unterbrechen? Der ja. Träger dieser Schule ist die evangelische Kirche. Oh. Ja, okay, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ein Elite-Gymnasium. Die dürfen es. China, ja, behandelt Islam wie eine mentale Krankheit. Man redet davon, dass sich dieses krebsartige Geschwür nicht in der Gesellschaft ausbreiten darf. Man kann immer wieder rückfällig werden und man bräuchte halt öfters mal einen Campaufenthalt, damit das wieder in Ordnung kommt. Fand ich interessant, die News. Der Artikel ist etwas genauer, den könnte man sich mal durchlesen. So. Also, ja, aber die Chinesen sichern ja zu, das sind super Camps. Die Leute kriegen da zu essen und Trainingseinheiten und so und keine Gewalt. Sogar Bier trinken. Ja. Dürfen sogar Bier trinken. Also. Müssen. So, hier ist dein Schnitzel und deine Kiste Bier. Ne? Du weißt warum, ja, was du machst. Warum schicken die Leute, die so Camps dann feiern, ihre Kinder nicht dahin? Warum fahren die selbst nicht hin, wenn das so geil ist? Haben die eine Allergie auf Spaß oder was? Ja. Ja, ne? So sieht's aus. Tja, diese Camps in Xinjiang, China, in Westchina, haben wir ja mehrmals schon besprochen. Und ja, kommen halt immer mehr dazu in den Nachrichten, ne? Weil schon ziemlich krass, was da passiert. Und es ist, wir hatten ja mal diese Matrix uns ja angeguckt, wo drauf stand, okay, wenn du das tust, dann kommst du ja ins Gulag quasi. Ja, und da ging es ja tatsächlich auch um so Sachen wie, wenn man tatsächlich keinen Alkohol trinkt, sich weigert, Alkohol zu trinken oder kein Schweinefleisch isst oder solche Sachen, die ja schon ziemlich auf eine Religion abzielen, ne? Also in China gibt es doch keine Gulags. Das heißt dort Lao Gai. Das ist was ganz anderes. Genau. Das Gulag in Rot. Nein, Lao Gai. Oh, das finde ich echt Lao Gai, Alter. Reform durch Arbeit heißt es auch. Also. Ja, Islam war auch in der letzten Woche mal wieder Thema im Bundestag. Natürlich wegen der AfD. Und ich dachte, wir geben uns mal den Herrn Curio. Oder hat jemand was dagegen? Gib ihn mir. In curio pro reo. Okay. Im Chat hat noch jemand gesagt, von China lernen heißt Siegen lernen. Punkt 4. Im chinesischen Wesen soll die Welt genesen. Und bitte die Kollegen, die kurzfristig den Plenarsaal verlassen wollen, das auch schnell zu tun. Tagesordnungspunkt 4, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Unvereinbarkeit von Islam, Scharia und Rechtsstaat, der Radikalisierung den Boden entziehen, keine Verbreitung gesetzwidriger Lehren. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Das ist so beschlossen. Dann erteile ich das Wort dem Abgeordneten Dr. Gottfried Curio, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, wir sehen religiös motiviertes Mobbing andersgläubiger Schüler durch muslimische Mitschüler. Wir sehen die herabsetzende Behandlung von Frauen bis hin zu Eifersuchts- und Ehrenmorden, Zwangs- und Kinderehen. Wir sehen muslimische Attentäter, die Allahu Akbar rufen. Wir sehen Verfolgung und Todesbedrohung von liberalen Muslimen, Atesh, Abdelsamad, Rushdie, begründet von höchsten islamischen Autoritäten. Was ist der gemeinsame Hintergrund all dessen? Liegt eine quasi natürliche Gewaltneigung vor? Mitnichten. Dieser Hass, diese Respektlosigkeit, diese niedrige Schwelle zur Gewalt ist erlernt. Diese Kriminalität ist ideologisch legitimiert, kulturell eingeübt durch Anweisungen, Gebote, Aufrufe, Aufrufe aus dem Gründungsdokument einer Religion. Wer den Islam aber allein als Religion versteht, der missversteht ihn. Er ist auch Gesellschaftsordnung und gewaltaffine Ideologie, die die Welt einteilt in höherwertige Gläubige und minderwertige Ungläubige, die zu bekämpfen sind. Etliche Weisungen im Koran rufen zu Straftaten auf, Wir hören da Kriegsaufrufe, kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Er hat seinen Gesandten mit der wahren Religion geschickt, damit er sie über alle anderen Religionen siegen lässt. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Oder Gewalt gegen Frauen. Wenn Frauen sich auflehnen, schlagt sie. Bis hin zur ehelichen Vergewaltigung. Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. Geht zu diesem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Wir hören religiöse Diskriminierung. Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie die Flamme bereitet, bis hin zur Volksverhetzung. Die Ungläubigen sind die schlechtesten der Geschöpfe, schlimmer Kollege, als das Vieh. Herr Kollege Kurjok, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Der Schluss mit der Ruhe. Soweit solche Gebote, Grundgesetz und Strafe. Sie haben gleich Gelegenheit zu antworten. Hören Sie sich erstmal den Antrag an. Grundgesetz und Strafgesetzbuch widersprechen, sind sie nicht einfach durch Freiheit der Religionsausübung geschützt. Diese hebt mitnichten andere Rechtspflichten einfach auf, etwa die der Treue zum Recht. Auf die Strafbarkeit solcher Textstellen hinzuweisen wäre ein erster Schritt. Oder soll solche Hetze jetzt Schulfach werden? So würden vor unseren Augen neue Gefährder produziert. Erleben wir jetzt eine Vollverschleierung für unser Grundgesetz? Meine Damen und Herren, Sie gestatten generell keine Zwischenfragen. Ja, bei Millionen von Muslimen in Deutschland, bei zigtausenden von Salafisten, islamistischen Gefährdern und schon im Kindesalter radikalisierten Muslimen gefährden diese Texte den inneren Frieden, den vielberufenen Zusammenhalt. Zwei Drittel der europäischen Muslime finden die Vorschriften des Koran wichtiger als die Landesgesetze. Unsere Forderung, die Verbreitung solcher gesetzwidrigen Inhalte zu unterbinden, gibt der Bevölkerung die Rechtssicherheit, die für ein Zusammenleben unabdingbar ist. In seiner uneingeschränkten Gestalt gehört der Islam und die mit ihm untrennbar verbundene Scharia nicht zum Rechtsstaat Deutschland. Der Gedanke der Religionsfreiheit steht unserer Forderung nicht entgegen. Die Freiheit der Ausübung der Religion ist ja nicht Lizenz zum Bruch sonstiger Gesetze. Polygamie, Kinderehe, Zwangsheirat, Ehrenmord, Homophobie, Minderberechtigung und Züchtigung der Frau, Antisemitismus, Christenverfolgung, Steinigung, Enthauptung, Heiliger Krieg finden ihre Rechtfertigung, ja ihren Grund in Weisungen des Islam. Wer solche gesetzwidrigen Aufrufe aktuell propagiert, macht sich strafbar. Ihre religiöse Herkunft ändert daran nichts. Ganz nebenbei, Polygamie ist nicht nur ungesetzlich, sie ist auch unsozial. Der Neubürger holt seine Zweit- und Drittfrau nach. Der Altbürger darf sich zur Finanzierung einen Zweit- und Drittjob suchen. Meine Damen und Herren, der einzelne Moslem mag sich von einem verfassungsfeindlichen Korsett emanzipieren können. Der Islam selbst aber als gesellschaftliche Ordnung steht den wesentlichen Inhalten unserer Verfassung wie auch der Menschenrechtscharta entgegen. Er ist in unsere Werteordnung nicht integrierbar. Etwa die Kairoer Erklärung muslimischer Staaten sagt, es gibt keine Verbrechen und Strafen außer den in der Scharia festgelegten. Und das Demokratiedefizit islamischer Staaten ist kein Zufall, sondern zwingend angelegt. Die Türkei war eine Demokratie, solange sie nicht islamisch gesteuert wurde. Seit sie unter Erdogan reislamisiert wird, hört sie nicht zufällig auf, eine Demokratie zu sein. Oder muss man das alles nur anders deuten? Nein, die Aufrufe im Koran sind unmittelbare Gottesworte, deshalb allgültig, im Wortlaut unveränderbar, nicht durch Interpretationen relativierbar. Der Koran sagt, es gibt keinen, der die Worte Allahs zu ändern vermag. Und der einfache Moslem interpretiert nicht, er hört die Worte. Betrifft es vielleicht nur einen Islamismus? Nein, wie Erdogan sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Islamismus ist nur angewandter Islam. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht zu unserem Rechtsstaat gehören kann. Ein toleranter Islam ist westliches Wunschdenken. Euro-Islam, deutscher Islam, demokratischer Islam sind leere Fantastereien von runden Quadraten und eckigen Kreisen. Eine Studie unter muslimischen Schülern in Niedersachsen zeigt, 27% halten die Scharia für besser als deutsche Gesetze. 19% halten es für die Pflicht jedes Moslems, Ungläubige zu bekämpfen und den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. 8% für Ausbreitung des IS, 4% für Terroranschläge. Die Verachtung Andersgläubiger ist genau die Einstellung, aus der Terrorismus entsteht. Denn wer den Lebensstil einer Gesellschaft radikal ablehnt, sie als sündig empfindet, geht leichter gewalttätig gegen sie vor. Anis Amri handelte im Vollgefühl seiner Legitimation durch den Koran. Der in der Schule gelehrte Koran und der von den Salafisten verteilte, ist derselbe. Wäre etwa das jugendgefährdendste Medium heute dasjenige, wo ein reales Killerspiel geboten wird? Kein Moslem sollte sich mehr radikalisieren und für Gewaltverbrechen legitimiert führen können durch gesetzwidrige Lehren, denn Verbreitung sollte in Deutschland nicht länger erlaubt sein. Das ist jetzt Ihre Verantwortung. Wer gegen diesen Antrag stimmt, stimmt nicht etwa gegen die AfD. Er stimmt gegen das Grundgesetz und handelt gegen die Sicherheit unserer Bürger. Es gibt Leute, die suggerieren wollen, Gewalt im Namen dieser Religion habe nichts mit dieser Religion zu tun. Aha, wer bei seinem Mord Allahu Akbar ruft, meint dann wohl gar nicht Allah. Die prägenden Ursachen zu verdrängen, ist denen wichtiger als die Opfer, wichtiger als bedrängte Homosexuelle, wichtiger als geschlagene Juden, wichtiger als mit Messerstichen ermordete Frauen. Diese Texte sind eben nicht harmlos, wie ihre Wirkung zeigt. Merkels Einladungspolitik hat 100.000-fach Judenhass nach Deutschland importiert, nach Holocaust und allen nie wieder schwören. Ist solche Hofierung von Antisemitismus eine Schande, Frau Merkel? Ist das also Merkels Motto, nach mir die Scharia? Alltägliche Messergewalt, Angstträume für Frauen, für Juden, Mobbing deutscher Schüler, wachsende No-Go-Areas, all das gab es vor Merkel nicht. Wenn Merkel meint, der Islam gehöre zu Deutschland, gehöre zu unserem Rechtsstaat Deutschland, dann sagen wir, der Islam gehört zu Merkel. Aber Merkel gehört nicht länger zu Deutschland. Ich danke Ihnen. Ja. Uiuiui. Das war eine Finale. Ja, also auch in diesem Fall ist es wieder ein bisschen schwierig herauszufinden, was jetzt die AfD überhaupt da haben will. Also dieser Antrag beschäftigt sich irgendwie damit, dass die Bundesregierung sich irgendwie dazu äußern soll, quasi zu sagen, Islam pfui pfui. Aber es geht jetzt nicht irgendwie darum, da jetzt irgendein Gesetz zu ändern oder zu erlassen oder so. Und ja. Aber hat er nicht gefordert, praktisch diese Stellen, die er zitiert hat, praktisch zu verbieten? Könnte so habe ich das rausgehört. Nee, ja. das haben diverse von den anderen Rednern auch so verstanden. Also das wurde dann auch viel gesagt, das würde quasi, er wolle eigentlich ein Koranverbot erreichen damit quasi, ja. Nee, er wollte ja nur einzelne Sätze streichen, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die halt zur Dominanz, zum Töten von Ungläubigen etc. pp. Keine Ahnung. Ja, also es gab halt viel wieder von wegen, also es wurde in den anderen Reden viel gesagt, dass er genauso schlimm wäre wie die Extremisten, weil die Extremisten würden das ja auch so auslegen, wie er das quasi auslegt. Was eine schwachsinnige Argumentationsführung ist, weil ja, natürlich ist das so, dass die Extremisten das extremistisch auslegen. Also, aber man hat damit quasi der AfD vorgeworfen, sie würde das gut finden oder so, dass die Extremisten da sind und extremistisch sind oder so. Ding ist halt auch, aus Salafisten, die nehmen sich halt auch so eine Rede und gehen halt zu ihren Fellow Muslims und sagen halt, ja, so denkt jeder hier in diesem Land, deswegen kommt zu uns, wir beschützen dich. Ja, und die AfD sagt halt, so denkt jeder Muslim, komm zu uns, wir beschützen dich. Und so schaukelt sich die Scheiße halt hoch. Das ist so eine Inception. Und ich sage, hey, können wir bitte aufhören, Aussagen zu entfernen? Dankeschön, dann werden meine Aussagen entfernt. Dann kommt niemand zu mir. Schmeiß nachher raus. Ja, genau. Mal eine kleine Zwischenstimme. In den aktuellen Hochrechnungen, wir haben ja mit der CSU bei 35,5% angefangen. Inzwischen liegen die bei 37,3%. Also da hat sich doch noch mal ein bisschen was geändert. Der Rest ist ziemlich gleich geblieben. SPD 9,5, Freie Wähler 11,6, Grüne 17,8, FDP immer noch 5,0, Linke 2,9, also noch mal abgerutscht. Und AfD 10,7, andere 5,2. Da würde ich auch noch gleich einhaken. Aus gegebenen Anlass, der sich in der Anglosphäre abspielt, wer sollte sich positiv zu Gamergate äußern? Hashtag Realpolitik, habe ich auf Twitter gefragt. Und rauskamen 23% Alice Weidel, 40% Christian Lindner, 8% Markus Söder und 29% Sarah Wagenknecht. Da habt ihr es. Die Wahl ist beschlossen. Was sagt mir das denn jetzt? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Also was genau? Nein. Also du musst vielleicht noch erklären, dass Sargon of a Cat, der YouTuber, halt gesagt hat, also, Trump soll praktisch sich zu Gamergate äußern, um die Social Justice Warriors zu besiegen, was ich an sich für einen völligen Schwachsinn halte. Mhm. Ja, aber... Ja, die sind doch jetzt schon der Meinung, dass Trump irgendwie auf die Gamergater gezielt hätte oder so, die gebraucht hat oder irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, vor allem auch, warum sich Sargon für diese Geschichte mit Ethan Ralph und Mr. Metecur ins Bett legt, verstehe ich nicht so ganz. Ja, gut, die fanden das alle doof, was er gemeint hat. Er war nur so ein Stream mit denen. Ich meine, die Standardreaktion von den beiden, auch speziell Ethan noch mehr, aber generell, die sagen ja jedes Mal, ah, ist doof, ist doof, ist doof. Ist ja nicht schlimm, so kann es gerne so sein, aber du kannst dem Metacore irgendwas vorschlagen und er wird sagen, you sure that works out that way? Like, you're sure? Weißt du, das, also ich will das nicht haten, aber ich meine nur, die Antwort ist sehr jedes Mal dasselbe. Also, are you sure it works that way? Bist du dir sicher? Ich wollte noch sagen, dass ich die Cador gelesen habe dazu, zu dem anderen Dingen, zu dem Curio. Und Cador hat behauptet, sie könnte jeden Vorwurf widerlegen und vor allen Dingen, dass sich die Muslime zum allergrößten Teil sowieso nicht daran halten würden. Also sie wären auch nicht so viel unbedingt so viel gläubiger als wir. Keine Ahnung, was ja, da das ist. Das halte ich für ein Gerücht. Also. Deswegen ziehen die alle ihren Frauen die komischen Lappen an. Ja, den Kram, den er gesagt hat, der kommt, glaube ich, auch direkt aus dem vom Abdel Samad oder aus dem neuen Tilo Sarrazin oder so, also ja. Der hat das garantiert gelesen und ja, also die Sachen vom Samad auf jeden Fall haben Hand und Fuß. Ja, ich meine, der ist ja selber auch gelehrt in dem ganzen Kram. Leute, sorry, bevor wir mit unserem Programm weitermachen, ich habe gerade rausgefunden, dass auf YouTube ein German National Anthem Deutschlandlied, so dass das hochgeladen wurde, ne? Und dass das von YouTube geflaggt wurde mit der Begründung, der folgende Inhalt wurde von der YouTube-Community für einige Zielgruppen als unangemessen oder beleidigend eingestuft. Ja, das ist auch richtig so. Ja, die also, Multikulturalismus. Da ist er natürlich. Ja, ich meine, okay, ja gut, der Text ist Deutschland über alles in der Welt. Ja, okay, ja, geil. So, da Mann. Noch zu den Sachen mit den Muslimen. Ja, wir haben halt innerhalb Europa haben wir jeden Tag so etwa 3 Terroranschläge, 3,3, die verhindert werden. Ein großer Anteil davon sind Separatisten. Allerdings ist der nächstgrößte Anteil halt auch Dschihadisten. Also im Grunde könntest du eigentlich ja 3-mal am Tag lesen, oh, schon wieder jemand verhaftet, der einen Anschlag machen wollte. Also so... wir kriegen das gar nicht so genau mit, wie denn die Sicherheitslage tatsächlich steht. Jetzt lass mal die Polizei unterbezahlt sein, irgendwie richtig heftige Wirtschaftskrise sein oder so. Dann wird es interessant. Das, was wir gerade haben, haben wir funktionierende Polizeiapparat. Also nur wenn das dann mal so ein bisschen schwächelt aus irgendwelchen Gründen, wo du ein paar so Krisenepizentren brauchst, so vielleicht ein bisschen Handelskrieg oder... ich weiß nicht, irgendwie Türkei macht Mumpitz oder Russland, dann wird es erst interessant, weil wenn dann mal die Polizei nicht richtig kommen kann oder nicht richtig ermitteln kann aus irgendwelchen Gründen und du 3 Versuche hast pro Tag, dann wird es gut. Also, ja. Being Christian in Western Europe, die Einstellungssache mit dem Christentum, selbst wenn du so ein ich weiß nicht, ich nenne sie gern Elendschrist, bist, der so nicht praktiziert, nicht so wirklich an die sakralen Dinger glaubt, aber sich irgendwie trotzdem als Christ bezeichnet, hat es auch Auswirkungen auf die Einstellung zu bestimmten Themen innerhalb der Gesellschaft. Und hier in dem Artikel gab es eine interessante Grafik, die war sehr weit unten. Christians more likely than nuns to say Islam is incompatible with national values. Also sozusagen die religiously unaffiliated, das sind die Nones, non-practicing Christians, also die sind ein bisschen, ja, in der Mitte, das sind diese die Elendschristen, ich weiß nicht, und Church-attending Christians, die es halt noch irgendwie ernst nehmen. Und das hieß so eigentlich einen relativ deutlichen Unterschied, wie sie einfach zu verschiedenen Themen eingestellt sind. Also die Grafik kommt noch ein bisschen weiter unten. Also, natürlich wurden in dem Artikel verschiedene Fragen gestellt. Separation, Staat und Kirche, etc. Also, und ja, ich finde es einfach interessant, dass obwohl irgendwie Christentum da ziemlich ausgehöhlt ist, nur noch eine Hülle ist, dass es halt trotzdem irgendwie noch eine Einstellungssache irgendwie bei Menschen hervorruft. Und ja, also ich fand es interessant. Ja, das war hier auch schon die Grafik. Also schaut es euch mal in Ruhe an. Du wisst ja, was die anderen Europäer denken. In Großbritannien will man diese Biermarke verbieten, weil das Bild auf der Biermarke den Menschen anregen könnte, zu viel zu trinken. Und ich finde, das ist eine schöne Dose und ich finde, dass Bier richtig und wichtig ist. Und der sieht aus wie du. Ja, ich weiß. Das auch drauf mit ihrer Volkserziehung. Die sind auch nicht besser. Ich weiß so, Staat kriegt voll viele Sachen nicht hin, aber da ist es dann wichtig. Oder? Verbotene Werbung, was auf dem Bier vorne drauf ist. Wie groß Art ist die Ablenkung Pizza oder so. Ist, weißt du, total wichtig. Hey, Abel, aber solange ich auf meine Pizza Eier, Nudeln und Ananas draufpacken kann, bin ich zufrieden. Ja, das darfst du aber in Großbritannien bald nicht mehr. Weil man möchte nämlich die Kalorienmenge von Pizzen gesetzlich regeln. Also zumindest ist das ein Vorschlag, der aber wohl schon relativ weit oben angekommen ist, was die Ebenen der Macht angeht. Und zwar möchte man die auf unter 1000 Kalorien pro Pizza drücken. Und da geht es nicht nur um Fertigpizza oder so, sondern auch um Luigi um die Ecke, den eine Pizza macht. Und der muss dann, ich keine Ahnung, wie er das hinkriegen soll. Also wenn ich esse halt schon gerne Pizza und auch gerne mal mit normalem Käse plus Mozzarella und solche Sachen. Doppelkäse, Käserand. Ja, ich weiß nicht, wie klein soll Luigi die Pizza dann noch machen? Ja, vor allem bestellt man dann drei oder vier. Genau, und bin ich dann satt und höre ich dann auf zu essen oder möchte die britische Regierung mir auch vorschreiben, wie viele von denen ich bestellen darf? Und der größte Hohn ist, es geht natürlich wie immer um die Kinder. Weil die Kinder in Großbritannien durchschnittlich zu fett sind, möchte man jetzt allen Menschen vorschreiben, was sie und was sie nicht und wie viel sie zu essen haben. Da kommt mir die Kotze hoch, weil das wieder so eine Geschichte ist. Wir wissen ganz genau, wer daran schuld ist, wenn Kinder fett sind, nämlich dumme Eltern. Dumme, nachlässige oder faule Eltern, die nicht darauf achten, was ihre Kinder alles fressen oder die denen halt nur Dreck geben. Und da hilft kein Gesetz und da hilft keine Vorschrift. Weil Dummheit kann man nicht verbieten. Ja, keine Ahnung, wie man da, man kann dem nicht Herr werden, ohne Freiheitsrechte einzuschränken. Und deswegen möchte man jetzt diesen Weg gehen, der natürlich also. Und wir haben in Deutschland auch gleich eine Nachahmerin, die Frau Klöckner. Hier geht es aber nur um die Fertigpizzen, aber es geht auch darum, die sind zu groß und überhaupt sowieso. Ich weiß ja nicht, wann die Frau Klöckner das letzte Mal in so einem Laden wie Aldi oder so war. Die verkaufen mehrfach Packs von ihren Pizzen. Und das glaube ich nicht ohne Grund. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir mal so eine Fertigpizza mitnehme, weil ich abends keine Zeit mehr habe oder so, nach einer bin ich auch nicht so ganz satt, muss ich sagen. Da würde ich auch ein bisschen mehr noch essen wollen. Und natürlich hier der Jens. Der Jens hat sich auch noch eingeschaltet. Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen nimmt in Deutschland dramatisch zu. Mit fatalen individuellen gesundheitlichen Folgen und hohen gesellschaftlichen Kosten. Deswegen sollten wir mit Industrie bald zu verbindlichem Fahrplan zur Reduktion von Zucker und Fett kommen. Kann ich kurz mal sagen? Das ist Fett ist kein Problem. Hier, die Kohlenhydrate sind das Problem. Ja. Davon werden die Leute fett. Zucker. Das ist vom Gesundheitsminister, weißt du Bescheid? Zucker ist ein Problem. Zucker ist ein Problem, ja. Aber Fett nicht wirklich. Ne, Fett nicht. Kann ich kurz anmerken, wie angekotzt ich davon bin, wenn jemand so einen Tweet so schreibt wie er? U-I-V-U sollten wir mit Industrie, wir sollten mit Industrie zu verbindlichen Fahrplan kommen. Verstehst du? Jens, du hast eine Vorbildfunktion. Guck mal, wenn du es nicht glaubst und ich auch eigentlich das nicht sinnvoll finde, hast du eine Vorbildfunktion. Und wenn du schon schreibst... Ja, Jens hat auch ein Character-Limit. Ja, aber Jens Spahn könnte doch einfach mal in den freien Markt reingehen und sein Produkt anbieten, oder? So, die Jens Spahn fettreduzierte Pizza, komm zu mir. Nee, man muss das über den fetten Hebel des Staates machen, weißt du? Das Ding ist hier haben wir das nächste Ding, der Schulmilchreport. Kinder wählen Zucker. Man hat EUs, Gelder, die den Kindern helfen sollen, Milch in der Schule zu kaufen. Manche Kinder wählen jetzt Kakao, also halt Milch mit Kakaopulver und da ist ein bisschen Zucker drin. Und das bringt jetzt die Zivilisation zu Fall. Und ich frage mich ja, hey Leute, wir tun ja den Kindern manchmal auch nicht richtig vorlesen abends. Manche Kinder sitzen zu lang vor der Glotze. Manche sitzen zu wenig lang vor der Glotze. Manche Kinder machen keinen Sport. Und wäre das dann nicht besser, wenn man da irgendwie einen Beauftragten hätte, der die Leute zu Hause besucht, der dann empfindliche Strafen für die Eltern mitbringt, wenn sie irgendeine von den Regeln missachten? Weil ich finde, weißt du, das ganze Experiment mit der Freiheit, wir haben gar nicht so viele Normen, gerechte Menschen und weißt du, die eigene Entscheidungsfähigkeit, die ist ja immer so suboptimal und ich finde, dass wir doch da endlich so eine gesellschaftliche Bewegung bräuchten, die sich so den ganzen Problemen annimmt und dass dann das auch mal richtig ordentlich gemacht wird, weil ich finde es total toll, wenn der Staat sich überall einmischt und sich nicht zurückhalten kann. Wäre es nicht besser, so eine strafgeführte Jugendorganisation zu haben? Ja, weißt du. Da hingehen und dann da lernen, wie man ein guter, was auch immer ist. Weißt du, also ich fände es total gut. Kinder wählen Zucker. Ach, echt? Die Kinder trinken lieber was Süßes als eine pure Milch. Jetzt als nächstes erzählst du mir, dass die lieber Cola als Wasser trinken oder lieber Fritten essen als eine rohe Kartoffel. Ja, weißt du, es ist halt einfach so ein kulturelles Ding, was sich vor Jahrzehnten gebildet hat und aus Amerika so irgendwie angefangen hat, weil da Konzerne halt, hier, die sind immer dran schuld, ne? So, die haben so Studien finanziert, die wurden von Konzernen dann mitfinanziert und hieß halt hier, zeig mal, mach mal Studien, dass Zucker voll nicht gefährlich ist und so, wir schieben alles auf Fett. Aber das Ding ist, Zucker wird jetzt auch, die Leute haben jetzt entdeckt, dass Fett nicht ganz so schlimm ist, schieben jetzt alles auf Zucker. Ja, eine unausgewogene Ernährung ist schlecht für dich. Du brauchst 0,8 Gramm Protein pro Körperkilogramm, das du mit dir rumträgst. Plus Spurenelemente und Vitamine. Aber du kannst auch, wenn du den ganzen Tag Karamell futterst, abnehmen. So, das ist zwar dann nicht unbedingt gut und das ist eine Mangelernährung, aber der Zucker ist das Furchtbarste. Ja, ich weiß nicht. Alles, was du zu viel machst, ist halt blöd für dich. So. Ja, aber wenn man sieht, wo inzwischen überall Zucker oder halt Glucose, Fructose, Sirup reingeschüttet wird, wo du dir denkst, wofür brauche ich das in meiner Suppe oder in meiner... Das Ding ist auch die Frage, ob wir das in der Menge brauchen. Das Ding ist auch prinzipiell schon, weil es verkauft sich ja auch. Also die Leute kaufen es doch auch. Also ich wüsste. Ja, weil sie, aber ich glaube, viele Leute kaufen das auch, weil sie halt in Supermärkten einkaufen müssen. Weil sie sich die Alternative nicht leisten können. Und in den Supermärkten steht nun mal nur der Kram. Da steht nicht irgendwie der super gesunde Kram daneben. Du musst halt selber kochen. Also das ist halt das Ding. Ja, klar. Das sind halt ein paar Sachen, okay? Das erste Ding ist, dass man nachgewiesen hat, dass der menschliche Körper überhaupt keine überhaupt keinen Zucker braucht, okay? Der macht den selbst für sich in dem Maße, wie er braucht, und der Rest davon wird halt eben von Fett abgebaut, okay? Dein Körper ist in der Lage zu überleben ohne 3 oder 4 oder 5 Mahlzeiten am Tag. Das ist ein Erscheinungsding, was wir jetzt haben durch die irgendwie Überproduktion von Essen, was eben schief reguliert wird und dann halt Leute in sich reinschaufeln. Es ist verständlich, dass Leute das machen. Das ist einfach so ein Ding von, der Mensch ist halt schon so dazu gewired, dass er das Zeug nimmt, was ihm irgendwie Endorphine auswürfen lässt. Aber dann gibt es halt noch so andere Sachen, so Hormone wie Insulin zum Beispiel. Ja. Das wird zu überstrapaziert, es kommt zu Überregulierung oder Unterregulierung und du kackst halt ab, weil dein Körper nicht damit klarkommt. Weißt du? So, also so Sachen wie Diabetes sind eigentlich pur so ein Ding von, so, du hast dir das selbst so draufgepackt. Es gibt natürlich irgendwie eine Gruppe an Leuten, die halt genetisch irgendwie dazu vorveranlagt ist, weißt du, aber wenn du selbst nicht regulierst, was du mit deinem Körper anstellst, wenn es dir egal ist, wenn du den nicht priorisierst, so wenn du deine Zukunft als so ein Rohr siehst und du willst eigentlich nur bis zum nächsten Tag durchkommen, ja toll, dann lernen deine Kinder von dir, aber im Grunde braucht der Mensch nicht 3-mal am Tag zu essen und Zucker. Hör auf Hängermehl einzuprügeln. Ja, ich prüge halt echt einfach auf Hängermehl ein. Da gab es noch mal so einen Amerikaner, der hat in den 50er oder 60er Jahren, der war etwas zu fett, der war über 200 Kilogramm und der hat über ein Jahr keine Nahrung mehr gegessen und der ist auch nicht gestorben. Der hat zwar Salz, Vitamine zu sich genommen, so ein bisschen Supplements für Grundstoffe. Er hat selbst auf Proteine verzichtet, was auch nicht unbedingt so empfehlenswert ist, aber ist es, nicht, es geht halt schon. Also so. Ja, natürlich geht es. Und das, was ich halt vorschlagen würde, ist, anstatt dass man Pizza reguliert, sollte man einen alternativen Lifestyle promoten, indem man Leute zum Beispiel aufklärt darüber, dass Fasten einen nicht umbringt, wenn man das mal macht. Weißt du, wenn du einfach... Oder Marathon laufen. Ich wäre dafür, dass Menschen 10% mehr Steuern zahlen, wenn sie keinen Marathon unter 3 Stunden laufen können. Ja, weißt du, so besonders... Das ist alles viel zu anstrengend. Ja, das ist ja auch umstritten, ob dieser Kardiokram überhaupt so gesund ist, lieber Abel. Aber alles ist umstritten, Abel. Nichts, was du sagst, ist unumstritten. Alles, was du sagst, ist gegen dich verwendet. Marathonlaufen ist das Natürlichste, was der Mensch tun kann. Das ja, warum Bären gefressen werden auch, Abel? Die interessanteste Fettmeldung dieser Woche kam für mich aus Griechenland. Die griechische Regierung hat nämlich verboten, dass Touristen über 100 Kilo auf Eseln reiten. Ne? Ich finde es gut, dass für die Esel mal was getan wird. Ja, ne, vor allem so ein Esel, der einfach 100 Kilometer laufen kann, ist schon krass. Versteht ihr? Leute auf Eseln 100 Kilometer. Kilogramm, ich weiß. Ich hab's. Gut, Kinder. Kommen wir nun zu iGen. Why today's super connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood and what that means for the rest of us. Die gute Frau, die hat auch schon mal ein Buch über die Millennials geschrieben und sie hat sich Quellen rausgesucht, die halt repräsentativ für die amerikanische Gesellschaft sind. Ich habe nur das Hörbuch durchgehört, aber so an sich, wie sie die Quellen präsentiert hat, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es Mumpitz ist. Ich bin jetzt aber auch noch nicht dazu gekommen, das genauer nachzuprüfen. Auf jeden Fall hat sie versucht, sozusagen einen Querschnitt zu machen von der Generation, die nach so 94, 95 geboren worden ist. Um halt genau zu gucken, wie es den jungen Leuten von heute denn so geht. Und festgestellt hat man, dass die jungen Leute eine Selbstmordrate, eine Depressionsrate hat, die skyrocketing ist, also die extrem nach oben geht. Und das hat so 2011, 2012 angefangen, das war zur selben Zeit wie die Smartphones, sich stark durchgesetzt haben als Standardprodukt, ja, halt für alle Altersgruppen. Und man hat festgestellt, dass es 50% weniger Dates gibt. Die iGen hat weniger Sex, aber sie trifft sich auch weniger häufig mit Schulfreunden. Sie macht weniger Sport, sie hat weniger so Musikaktivitäten. Man macht alles so ein bisschen weniger, man hat auch keinen Job. Und diese ganze extra Zeit, die sozusagen gewonnen wird, weil man sehr viele Dinge nicht tut, die wird in der Regel im Internet verbracht. Man ist sehr gut connected und man ist aber oftmals alleine. Man geht auch nicht unbedingt raus. Man trinkt weniger Alkohol, man raucht ein bisschen mehr Pot, weil man Pot als sicherer betrachtet. Alkohol, also Binge-Drinking für 18-Jährige ist cut in half, also die Hälfte. Aber für die 21-Jährigen ist es dasselbe geblieben. Jeder liest weniger. 87% der Mädchen checken soziale Medien jeden Tag. Jungs werden eher körperlich gebullied, Mädchen eher verbal, und bei Mädchen ist halt die Depression wesentlich stärker, dauernde Vergleichen und Bullying untereinander, so das Mobben. Man hat festgestellt, dass bei den Jugendlichen alles, was mehr wie 2 Stunden Screentime ist, zu Depressionen und Selbstmordrate führt, die relativ hoch ist. Man hat festgestellt, dass es die am sichersten, der physical safest generation, but the mentally most unstable. Also man ist total sicher, aber man ist halt mental instabil. Die gute Frau hat die 1 in 5 Sexual Violence Study wiedergegeben, wo ich mir dann auch dachte, ja, wie viel ist denn dann am Rest vom Buch dran, wenn du da jetzt auch nicht irgendwie wissenschaftlich gearbeitet hast. Aber ja, so an sich ist so das ganze Bild, was gezeichnet wurde von der iGen, so 67% finden Safe Spaces gut. Die Kindheit wird immer weiter verlängert. Man braucht länger, um halt erwachsen zu werden. Die Hoffnung auf Heilung schwingt da so ein bisschen mit. Also wenn das unmöglich macht oder so, dann werden sie es wohl niemand dran geben. Also so an sich, menschliche Interaktion geht weit zurück. Bernie und Trump, super. Depression geht absolut hoch. Die konservative Seite, die rechte Seite ist eher libertär wie konservativ, und die andere Seite, die ist halt, ja, wortwörtlich SJWs, also Generation von SJWs. 67% finden Safe Spaces super. Die Unterstützung für Sozialismus geht um über 10 Prozentpunkte runter, wenn man ihnen erklärt, was Sozialismus ist. Und die liegt dann bei 42%. Und irgendwie ist es halt so wie es die Autorin darstellt. Und hier und da rümpfe ich auch die Nase. Ist mit der Screentime, weiß ich nicht so genau. Überall bin ich so ein bisschen so. Ist auf jeden Fall mal gut präsentiert. Und du hörst es nicht direkt raus, wo irgendwie der Wurm sitzt. Aber die Studien sich anzugucken, wäre es trotzdem mal wert. Aber so an sich, was ich von dem Buch mitbekommen habe, ist, in die nächste Generation ist wesentlich mehr gespalten. So, weil halt du entweder libertäre Ansichten hast oder SJW-Ansichten. So. Aber ist auch so ein bisschen, nein, doch, oh, oder? Ja. Also das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass Leute That Safe Space richtig geil finden. Ja, also. Ja, ne? Angst, dass sie impotent werden. Hast du Angst, dass du impotent wirst? Nicht. Einige lehnen Fleisch von Schweinen ab, die gegen Ebergeruch geimpft werden, sagt der Grünen-Chef. Die Alternative zur Ferkelkastraktion brauche Unterstützung. Das ist das Soyboy-Meme für die Öko-Bewegung. Oder ich keine Ahnung, Mann. Das ist so ein Titel, der mich erschüttert. Also. Was ist denn die Impfung gegen Ebergeruch? Also, ich weiß, was ein Eber ist, ich weiß, was Geruch ist, aber ja, scheint es da so ein Syndrom zu geben, dass das irgendwie beim Fleisch dann riecht oder so. Oh, das Fleisch riecht nach irgendwas Natürlichem, das geht natürlich nicht. Und deswegen werden die Tiere wohl kastriert, und das passiert im Moment halt eben unbetäubt, weil es günstiger ist, und das finde ich schon eigentlich ganz gut, dass man das nicht mehr macht dann. Ja, nur was hier ja auch steht, die Große Koalition hat zwar das beschlossen, dass das ab nächstes Jahr nicht mehr passieren soll, aber jetzt überlegt sie, das halt zu verschieben. Das ist auch wieder so. Weißt du was, wir impfen einfach die Leute gegen Ebergeruch-Wahrnahme. Das wäre doch mal was. Also es gibt noch mehr Gerüche, gegen die ich verschiedene Gruppen impfen würde, auf jeden Fall. Einfach die Nase zumachen, das billiger. Vielleicht auch gegen Geruch impfen oder so. Export von Spech-Software. Erst beteuern, dann einknicken, Fragezeichen. Weil totalitäre Staaten Späh-Software aus Europa einsetzen, wollte die Bundesregierung den Export strenger regulieren. Laut WDR, NDR und SZ droht eine neue EU-Verordnung aber zu scheitern. Wegen dem Widerstand von Norwegen und Schweden, und die Deutschen wollen auch so eine mittelmäßige Lösung, die halt so typisch deutsche Lösung dramatisch in der Mitte liegt. Aber ein Urheberrecht kriegen sie hin und sowas, ne? Memes verbieten und so ein Scheiß. Das, das Ding an dieser Idee, diese Überwachungssoftware zu verbieten, generell finde ich es wunderbar, wenn auf der Erde in allen Ländern mehr Menschenrechte durchgesetzt werden. Das Problem ist aber, wenn du einen autoritären Staat hast, der seine Bevölkerung einschüchtern möchte, dann lässt er einfach Menschen verschwinden und er begeht sozusagen random einen Akt von Gewalt gegen Bürger, um sie einzuschüchtern. Auf der anderen Seite, wenn er nur wirklich politische Oppositionelle verfolgt und er sozusagen herausfinden kann, wer tatsächlich im Widerstand ist, dann wird diese Person verhaftet. Wenn er jetzt aber nur sozusagen rückständige Methoden hat, diese auszumachen, wird er öfters mal Unschuldige finden und die dann sozusagen in das Staatssystem halt einsperren, wo sie eventuell gefoltert werden und trotzdem Sachen zugeben, die sie am Ende nicht gemacht haben. Ja. Worauf ich damit hinaus will, ist, wenn du diese Spähsoftware nicht verkaufst und es einschränkst, tust du damit nicht unbedingt die Menschenrechte fördern. Es könnte sogar noch eher sein, dass halt öfters Unschuldige noch eher drankommen, weil es ist auch oft verbreitet, sozusagen den Nachbarn anzuschwärzen, sozusagen. Unschuld ist in dem Fall aber ein bisschen schwierig, oder? Also ich meine, wenn du so, ungerechte Gesetze hast, dann ist ja auch die Frage von Schuld und Unschuld, wie gesagt, das ist ganz so einfach. Aber okay, ja, also, die passen natürlich recht, ja. Also was oft passiert ist, dass der Nachbar angeschwärzt wird, weil man mit dem einen Streit hat und dass der dann von der Sicherheitspolizei mitgenommen wird, gefoltert wird. Und so hätten sie ein Spähtool, um zu gucken, ob der wirklich im Widerstand ist. Ich will damit nicht sagen, so hey Leute, seid ultra pragmatisch, aber mein Punkt ist, einfach nur das zu verbieten, wird nicht unbedingt Menschheitsrechte stärken, weil die Regime selber das Problem sind und nicht diese Software als Tool selber. Aber ja. Und ich meine, dass völlig klar ist, dass man sich das dann woanders programmieren lassen kann, wenn die EU das verbietet, kommt ja auch noch dazu. Die Amis oder die Inder oder sonst, wir haben vielleicht nicht solche Skrupel. Oder man setzt halt selber Leute dran. Also das ist wieder mal so ein, Aktionismus. Ja, DCX, wie er heißt, in Frankfurt, an dem großen Internetknoten, sitzt ja auch schon seit Ewigkeiten der Geheimdienst und horcht mit. Allerdings dürfen die angeblich sowas nur machen wie internationale Gespräche oder internationale Verbindungen aufzeichnen und sowas. Und die Erfahrung mit den einzelnen Vorfällen, da ist aber wohl ein bisschen anders, sodass der Betreiber des Internetknotens, ich weiß gar nicht, ist das die Telekom oder was, die jetzt vor das Verfassungsgericht zerren möchte. Und dabei habe ich gedacht, ja, Verfassungsgericht, ne, die können ja einfach ablehnen. Also ich habe jetzt mehrmals schon gelesen, der will den und den Verfassungsgericht zerren oder so. Man kann aber zerren, bis er lustig wird. Wenn die das nicht annehmen wollen, wenn die keine Lust haben, das zu machen, das zu besprechen oder zu abzuhandeln, dann machen sie es eben nicht. Ne? Und schreiben sie auf den Zettel, wird nicht abgehandelt. Und ist nicht anfechtbar, die Entscheidung. Tschüss. Ne? Also alle Meldungen, die man liest über, will jemand anderen vor das Verfassungsgericht bringen, ja, könnte alles schön in die Tonne kloppen. Da wird gar nichts draus. Das ist eine reine Beruhigungspille. Zur Information. Ja gut, der Großteil der Sachen wird abgelehnt. Ja, das weiß man aber eigentlich auch. Oh, ich sehe das böse B. Ja. Ich habe es leider nicht geschafft, mir das Originaldokument durchzulesen. Also ich habe das Originaldokument nur überflogen. Super, immerhin. Aber ja, ich meine, ich habe die ganze Starbucks-Sache ja mal auseinandergenommen. Die haben ja auch mal so ein Diversity-Training-Ding gemacht. Da sind mir einige Elemente bekannt vorgekommen. Ja, The Good Censor, also nicht der gute Hirte, sondern der gute Zensor. Ja, hat sich, also da kann man ja schon fast gar nicht glauben, ja, dass die so perfide sind, um so ein Briefing wirklich so einen perfiden Namen zu geben. Aber sie haben bestätigt, dass es alles authentisch und echt ist, Google. Also besteht kein Zweifel daran. Ja, da können sie noch so häufig jetzt behaupten, dass sie nicht irgendwie voreingenommen sind. Das ist relativ eindeutig, was da für Marschbefehle rausgegangen sind an die Empfänger von diesem Briefing halt. Ne? Ja. Dann geht's halt von einer Kultur geredet, dass die Kultur im Wandel begriffen sei oder die Kultur muss sich ändern, je nach Lesart. Und die beschreiben halt, dass man sich halt überlegen muss, ob es nicht vielleicht zu optimistisch war mit der freien Meinungsäußerung, wo das Internet halt neu aufgekommen ist und ob man da nicht vielleicht sich etwas so den europäischen Gepflogenheiten anpassen sollen will. Und da machen die so eine pseudowissenschaftliche Amalgamierung von irgendwelchen Befindlichkeiten, dass halt bestimmte Sachen der freien Meinungsäußerung entgegenstehen und das wären europäische Werte. Also die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben mit dem ganzen Zeug. Da haben auch viele Leute dran mitgearbeitet. Es wurde auch relativ viel Geld reingeflossen. Ja, aber hauptsächlich geht es darum, ja, die Meinungsfreiheit muss jetzt anders definiert werden, soll nicht mehr so definiert werden wie nach amerikanischer Lesart. Google ist nur eine Plattform, die das Ganze darstellt, aber das machen die nur, damit die halt nicht belangt werden können für bestimmte Inhalte. Allerdings wollen sie sich jetzt so verhalten, als ob sie belangt werden könnten dafür. Also als ob sie quasi wie Verlagshäuser oder als Publisher quasi die Sachen selber veröffentlichen würden. Dann würden ja andere Rechte für die gelten. Und ja, insgesamt weitere Bankrotterklärungen von Google, aber was erwartet man, ne? Ja, das ist faszinierend. Ist auch ganz interessant, dass ja diese Entscheidung, dass in den USA halt die Redefreiheit richtig groß geschrieben wird, die wurde ja erst von einem Sozialisten, dann von einem Zeugen Jehovas und dann von einem Kommunisten und dann von einem Neonazi, also so sozusagen nacheinander gab es da Fälle, die halt dazu geführt haben, dass man das da sehr weit fächert mit der Freiheit. Und es ist halt interessant, wie sich jetzt Google sozusagen von diesem, ja, leicht kulturellen Aspekt, dass man die Freiheit wertschätzt, entfernen möchte. Und der gute Zensor ist. Also, ja. Und die inhärente Logik ist auch wieder total, läuft einfach total im Kreis, weil sie im Endeffekt sagen: So, ja, das mit der freien Meinungsäußerung, das müssen wir bezweifeln. Warum müssen wir das bezweifeln? Ja, wegen so Sachen wie Alt-Right, Trump, bla, bla, bla. Weil, wenn das passieren kann, dann können ja auch ganz andere Sachen passieren. Und am Ende schließen sie dann damit, dass sie sagen, so ja, wir müssen halt aber auch darauf achten, dass jetzt nicht zu sehr die Rechten, die bösen Rechten halt die Zensur jetzt wieder versuchen, in die Mainstream-Medien zu tragen. Ja, also von vorne bis hinten absolut transparent und vorhersehbar. Und die Chinesen werden sich auch freuen. Google will ja in China jetzt auch ein Suchanbieter werden. Haben sie sich ja bis jetzt geweigert, weil sie nicht zensieren wollten. Ne? Ja, Google halt. Ne? Mhm. Ja, hier geht es, in dem Artikel geht es um ethische Bedenken, die Leute in der Tech-Branche haben, die teilweise sogar gerechtfertigt sind. Ja, man kann natürlich immer alles übertreiben, aber es geht beispielsweise darum, wenn jemand für ein Technologieunternehmen arbeitet und dann kriegt er halt irgendwann mit, ach ja, hier, ich baue hier gerade irgendwie eine Steuerungssoftware für irgendwie ferngelenkte Raketen oder sowas. Ja, oder irgendwelche Robotersteuerungen oder Drohnenprogrammierungen oder solche Sachen. Ja, aber guck mal, die Menschen wollen immer eine Arbeit, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Und bei einer Drohne ist es definitiv der Fall. Warum beschweren die sich? Das Produkt ist eindeutig auf den Endnutzer ausgelegt, meinst du, ja. Okay. Ja, der Mensch steht bei einer Predator-Drohne im Mittelpunkt. Da kannst du sagen, was du willst. Tja. Nun ja, Systemlösungen. Unternehmen bieten ja sehr gerne die Systemlösungen an. Ne? Und viele Mitarbeiter wissen gar nicht, woran sie da teilweise arbeiten und sind halt, ich sag jetzt mal, oftmals vielleicht sogar ein bisschen aktionistisch angehaucht, ja, also, ne, laufen bei jeder Aktion hinterher, wo sie was verändern können, ne, keine Plastiktüten und so Zeugs. Und aber auf der Arbeit ist ihnen das eigentlich egal, was für Konsequenzen das teilweise hat. Ja, also da gibt's ja genug Leute, die davor gewarnt haben, dass die Leute mal ein bisschen ernster nehmen sollen, was sie da machen und gucken, was mit den Sachen passiert soll. Und ja, jetzt sehe ich das Thema oftmals aufgepoppt, hier in New York Times beispielsweise. Ja, vielleicht kommt da mal ein bisschen Schwung in die ganze Angelegenheit rein, dass die Leute mal drüber nachdenken, was sie da so arbeiten teilweise. Tja. Ja, und hier geht es wieder um eine sogenannte künstliche Intelligenz. Und ich habe die ganzen Fakten jetzt nicht mehr so im Hinterkopf, aber allgemein ging es darum, dass eine Forschergruppe versucht hat, eine besonders akkurate Fake News identifizierende künstliche Intelligenz zu programmieren. Also quasi ein Algorithmus, der halt Sachen lernt und dann versucht, halt herauszufinden, was sind denn jetzt hier Fake News und was sind ordentliche Nachrichten oder was sind einfach nur Fehlmeldungen, Falschmeldungen oder was ist Werbung und Spam und solche Sachen. Ja, und dabei hat man herausgefunden, dass das scheitert einfach daran, dass einfach viel zu viel Daten noch von Menschen vorsortiert werden müssen. Und nur wenn eine vorsortierte große Datenbasis besteht, wo man halt Referenzen draus ableiten kann für so einen Algorithmus, funktioniert das Ganze so halbwegs. Aber sie haben es halt immer noch nicht hinbekommen, dass halt ein Computer oder ein Algorithmus halt die Sachen so rausfiltert, wie sie es gerne hätten. So. Wie auch. Der Trick an der Lüge ist ja auch, dass keiner weiß, dass es eine Lüge ist. Man, sonst wäre es keine Lüge. Wie soll das gehen, ne? Ja, aber da geht es halt wieder darum, die versuchen jetzt eine Datenbank, also die suchen im Endeffekt auch Freiwillige, damit die dabei helfen, eine Datenbank zu füllen mit halt Fake News Sources. Ja, aber ja, was ist das? Ich glaube, und dann ist es keine Lüge mehr. Den Algorithmus nehmen. Ja, es ist schon ziemlich bescheuert. Weißt du, was ich aus Gamergate gelernt habe, ist so der Umgang mit eben möglichen Informationen, wenn man nicht weiß, ob sie jetzt wahr ist oder nicht. Das ist so ein Ding von Trust but Verify. Das heißt, vertraue der Information, aber bestätige sie. So, such weiter, bleib nicht einfach stehen mit dem Artikel, den du hast. Ja. So, und das hilft halt schon echt gut. Man sollte eigentlich nicht eine Datenbank machen, sondern den Leuten beibringen, wie man irgendwie Kompetenzen mit sich bringt, so journalistisches Zeug, einfach für sich. Aber genau, Medienkompetenz halt so ein bisschen. Also, ne? Trust but verify ist ein Sprichwort über Ronald Reagan endorsed, was ein russisches Sprichwort ist. Das heißt also, dass Gamergate sich mit russischen Sprichwörtern bewaffnet. Ja, Abel, du hast erfasst. Ja, genau. Ja, sehr gut. Du kriegst jetzt 10 IQ-Punkte gut geschrieben. Nice. Russische Kalaschnikow-Wörter, hm? Ey, da haben irgendwelche Hackers, ja, die haben einfach persönliche Informationen von 30 Millionen Facebook-Nutzern bekommen. Wie kam das denn zustande? Weißt du, da sitzt Facebook da und beachtet ganz toll die Regeln, was sie mit den Daten anfängt, ne, und verkauft die nicht irgendwie schäbig weiter. Nö, die sind auch voll gut gesichert. Und dann kommen so Hackers und nehmen sich einfach 30 Millionen Facebook-Nutzer Daten. Boah, ey, das wird bestimmt verwendet für Landtagswahl in Bayern. Alles, ich habe den Fall jetzt gar nicht so nachverfolgt. War das bei dem Fall tatsächlich so, dass die Daten auch nicht ausreichend gesichert waren? Es kommen ja öfters mal so Fälle vor, dass halt solche Daten-Leaks und solche Daten-Klau-Angelegenheiten teilweise ja auch, ja, da gab es sehr mangelhafte Sicherheit, aber da ist halt im Hintergrund Geld geflossen, weil, genau wie du sagst, die Daten anders nicht hätten verarbeitet werden dürfen. Ja. Ist sowas da im Hintergrund passiert oder hast du es einfach? Weiß ich nicht, ich habe es nicht eingereicht gehabt. Es ist einfach nur so ein Ding hier, CNN. Es wurde ja, aber grundsätzlich waren die doch dann schlecht gesichert, wenn sie geleakt worden sind, oder? Die FBI meinte, dass man nichts. Das Wort Hacker weist auch darauf hin, dass das jetzt technisch gemacht wurde. Im Artikel weisen sie darauf hin, dass das FBI meinte, um die Ermittlungen zu vereinfachen, soll Facebook nicht kommunizieren, unter welchen Umständen oder welche Gruppen sie denn vermuten. Also sozusagen keine Details wirklich bekannt. Also es waren aber wohl ziemlich umfangreiche Datensätze, bis hin zu Bewegungsdaten und Suchmeldungen. Also. Ja. Aber wer heute noch einen Facebook-Account hat, der hat verschlafen. Der ist ein NPC, ne? So, apropos technologischer Fortschritt. Hier Estonien, ne, so voll so ein kleines Ding, so ein Land, so eine Nation, die haben ihre gesamte Nation, haben die jetzt vor zu digitalisieren und eigentlich so gesehen, jeder Bürger hat jetzt so ein neues System, wo er so eine Karte drauf hat mit einem Chip. Auf dem Chip gibt es die Möglichkeit, eben eine einmalige Identitätsnachweis, so einen digitalen Fingerabdruck halt zu haben, mit dem die Leute von überall ihre Rechnung machen können, also ihre Steuern machen können. Sie können in Estonien, können sie hier ein Business öffnen, sie können ihre keine Ahnung, Einkäufe auch mit dieser Karte erledigen. So, das ist ein ganz umfangreiches Ding. Ziemlich cool. Ja. Ziemlich cool, nur das ist halt cool. Wenn jemand dann. Prinzipiell gibt es das in Deutschland auch schon. Also ich meine, du hast auch eine Karte, mit der du bezahlen kannst und es gibt auch in den Personalausweisen Personal. Nee, darum geht's nicht. RFID-Chip, den man einschalten lassen kann, um damit dann irgendwelche offiziellen Sachen irgendwie zu machen. Beschissen angenommen in Deutschland und total versemmelt, diese Einführung. Ja, klar, aber das dort bei denen im Land ist halt der Unterschied, dass es bei denen dort ist, ja. So, und dass das, wenn die es machen, das was Neues ist. Nee, aber ehrlich, ey, du hast mich da gut dran gekriegt gerade. Es geht einfach nur darum, dass man weniger Bürokratie haben will. Estländisches Privileg jetzt, oder wie? Hä? Estländisches Privileg, du bist ein Est-Supremacist, bist du doch. Also bis man in den Chip nicht auch ein bisschen Beruhigungsmittel einbaut, was man im Notfall vom obersten Politiker den Menschen verabreichen kann, bin ich von der Chipping-Idee noch nicht beeindruckt. Also die Menschen selbst werden nicht gechippt, ja. Nein, also weißt du, wenn du dann sozusagen auf der Höhe der Flüchtlingskrise so den Menschen Beruhigungsmittel verabreichen kannst über den Chip, der an den Personalausweis und Versicherungskarte, weißt du, wenn du den so irgendwie unter der Haut trägst, das wäre richtiger. Nee, du trägst den nicht unter der Haut. Also es gibt da so TED-Talks dazu. Gibt es dann da irgendwie so einen kleinen, im Kleingedruckten steht dann, du machst irgendwie Piep auf der Karte, dann steht da, bitte lecken Sie jetzt die Karte. Damit du dann deine Hormone da irgendwie verabreicht. Also es gibt da so TED-Talks zu dem Thema von Leuten, die da so mitgewirkt haben an diesem System. Und das richtig Coole daran ist halt, wie dann die Präsentation davon ist. Ja, hier Leute, wir wollten mal das Red Tape, das bürokratische Zeug, wollten wir mal ein bisschen so zurückschrauben und haben uns so ein super geile Datenkrake überlegt. Kommt doch zu uns bitte. Und anstatt, dass du im 21. Jahrhundert ja immer noch ein Formular ausfüllen musst mit einem Foto und einem Namen, dann hast du Zettel und die musst du tragen, kannst du zu Hause sitzen und vom Rechner aus das alles machen. Boah, guck mal. Ja, das ist ganz interessant. Ja, Forscher haben angeblich CO2 jetzt eine Möglichkeit gefunden, CO2 vernünftig zu verarbeiten, nämlich ein Material. Und das holt sich komischerweise oder tollerweise auch noch sein CO2 irgendwie aus der Umwelt, aus der Luft oder so. Also ich habe es nicht so richtig geglaubt. Vielleicht ist das nochmal ein Ding für Thunderfoot, um das auseinanderzunehmen. Der hat ja immer diese technischen Entwicklungen und zerpflückt die, warum das nicht gehen kann. Aber das las sich schon nicht schlecht. Wie so ein kleines Wundermaterial, das uns den ganzen Müll aufsaugt oder so. Beziehungsweise eben den CO2, ja, das Kohlendioxid, da einsammelt. Ja, und da kann man daraus Häuser bauen und Sachen machen und so weiter. Cool, ne? Dauert aber noch ein bisschen, bis das fertig ist. Oder benutzt werden kann. Ja, das ist ja so eine wunderschöne Grafik, so von den verschiedenen Projekten, die China unternimmt. Die haben ja ihre Belt and Road Initiative, manchmal auch Iron Silk Road genannt, oder ja, und es ist einfach eine schöne Grafik, da sieht man so, wo sie das ein oder andere Projekt haben, was geplant ist und wo sie schon welche umgesetzt haben. Und ich finde es interessant, so. Da habt ihr es. Also. Und der Rapport dahinter ist auch interessant. Ja, aber die sind ja hier auch in der Ukraine und Europa und so. Also. Also in dem etwas längeren Artikel, der hinter dem Tweet steckt, sind auch noch ein paar interessante Informationen. Aber die Prämisse von dem Artikel ist, dass das nicht so ganz gut läuft mit der Belt and Road-Initiative. Weil es gibt da 6 verschiedene Korridore. Also zum Beispiel von China nach Westeuropa oder von China nach Pakistan. Ja, und davon gibt es 6 Korridore insgesamt und nur der China-Pakistan-Korridor hat bis jetzt halt quasi, zeigt wirtschaftliche positive Veränderungen durch dieses Belt and Road-Projekt. Ja, das, also der Artikel ist so ein bisschen pessimistisch, was die ganze Sache angeht. Das ist ja auch das Ding, Großprojekte vom Staat ist halt immer so ein bisschen so. Ja, weiß nicht am Ende, was bei rumkommt. Es hört sich ja mal nicht schlecht an, aber ob das dann am Ende wirtschaftlich auch gut ist, das sei mal dahingestellt. Ja, nix wäre ja den Menschen kein Geld über Steuern wegzunehmen und sich selber wirtschaften zu lassen. Ja, das also, wird immer passieren. Also nix wäre tatsächlich besser, weil die Menschen selber mehr Ideen und Entscheidungen treffen, wie ein Zentralkomitee, was plant. Ja, und, aber welche Leute sollen denn so ein riesen Infrastrukturprojekt selber bezahlen, Abel? Ja, die chinesische Regierung möchte das, aber die Frage ist halt, ob die Leute das selber wollen und brauchen. Ja, also, aber ja, das ist die Frage, ob sie es wollen und brauchen. Das ist dann doof, dass sie keine Demokratie haben, aber kannst du nicht einfach sagen, so, ja, der Staat kann das nicht machen, das müssen irgendwelche anderen Leute machen. Ich meine, solche großen Sachen kann halt nur der Staat machen. Ja, aber nicht jeder Staat, wie wir bei Berlin und der Elbphilharmonie und Stuttgart 21 und so sehen können. Das und der ein oder andere Milliardär könnte so ein Projekt umsetzen. Also, weißt du? Die George Soros Road. Das ist ihr eigenes, genau. Ist ihr eigenes Geld, ne? Da haben die nicht dann die Traut dafür. Ja, hier noch ein Artikel von mir. Und zwar geht es um Fethullah Gülen und unseren Freund Erdogan in der Türkei. Und um einen Pastor Branson, der dauernd ausgeliefert werden sollte von der Türkei nach Amerika. Beziehungsweise der ist in der Türkei festgesetzt worden und durfte nicht mehr nach Amerika ausreisen. Und der Donald Trump hat halt immer gesagt, ich hätte gern meinen Pastor zurück. Und der Erdogan hat immer gesagt, ich hätte gern den Fethullah Gülen zurück. Ja, weil der Gülen, der ist seit Mitte der 90er Jahre, wohnt er in Amerika, in so einem Compound, beschützt von verschiedenen Geheimdiensten von Amerika halt. Und zieht halt davon da im Hintergrund seine Fäden, was auch immer der tut. Ja, vielleicht macht er auch nicht viel, der hat verschiedene... Eine Sache, mit der er hauptsächlich auch, sage ich jetzt mal, viel Aufsehen erregt, ist, dass er halt sehr viele Privatschulen besitzt, beispielsweise. So, ja, also Charter Schools, wie die in Amerika teilweise heißen. Ja, und ich fand die Meldung ganz interessant, dass da wohl jemand versucht hat, auf diesen Compound in Amerika einzudringen und das war nicht so ganz erfolgreich. Und jetzt, zwei Tage später, wurde der Priester von der Türkei freigelassen und hat schon dem Donald Trump seinen persönlichen Segen ausgesprochen. Fand ich einen sehr, sehr interessanten zeitlichen Zusammenhang irgendwie. Was ich da sehr lustig fand, war ein Tweet von Karl Lauterbach von der SPD, der da schreibt, der von Erdogan freigelassene Pfarrer Brunson kniet dankbar vor Trump und spricht ein Gebet. Was für eine extrem unwürdige Geste. Verständlich, aber schmerzhaft beim Ansehen. Ein Symbol, leider, für die Hilflosigkeit der Kirchen in der Gewalt der Diktatoren. Was er sich da genau bei gedacht hat, wüsste ich gerne, weil... Ja, das wüsste ich auch gerne. Vielleicht hat er ja darauf angespielt, dass man in der Türkei nicht so einfach Kirchen bauen kann. Aber das, was hat das dann mit dem Knien vor Trump zu tun? Also, es geht ihm ja um die Geste, eine extrem unwürdige Geste vor Trump zu knien, verständlich, aber schmerzhaft beim Ansehen, ein Symbol für die Hilflosigkeit der Kirchen in der Gewalt der Diktatoren. Ja, in Wahrheit gehört es andersherum. In Wahrheit müssen die Politiker vor der Kirche knien. Ja. Lauterbach wird immer so mehr und mehr auch so zu so einem Stegner 2, was Twitter angeht, muss ich sagen. Der hat ja schon diese dämliche Fliege. Das macht ihn ja schon so ein bisschen zum verhinderten Comedian. Aber echt, auch in so einer Situation, stellt euch doch mal vor, ja, der Präsident setzt sich für euch ein, dass ihr freigelassen werdet. Da finde ich das überhaupt nicht angemessen. Ja, und außerdem wird auch verklärt. Trump in die Nähe von einem Diktator zu bugsieren, irgendwie, finde ich halt. Was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Verstehe ich. Kannst du doch heute alles sagen. Ja, alles. Dass er noch keine Kinder gefressen hat. Soll ich das mal hier, das nächste Thema vorlesen? Es ging darum, dass jemand eine Idee hatte, was man mit Migranten machen könnte. Und zwar hatten wir heute schon mal das Thema, dass die eben hier 10-mal so viel kosten, wie wenn man die unterstützt, da wo sie leben. Und die Idee dabei ist, dass man da wirklich auch Städte richtig baut. Der Ja, Text hier, die Idee nennt sich Charter Cities. Das sind auf dem Reißbrett entworfene Siedlungen, die in einem Entwicklungsland gebaut werden, mit dem Zweck, Migranten ein neues, sicheres Zuhause zu bieten. Dort gelten allerdings andere Regeln als im Rest des Staates. Wie das funktioniert, ein Gastland stellt den neuen Stadtstaat sozusagen als kommunales Startup kostenlos Land zur Verfügung. Warum sollte der das tun? Kurz gesagt, weil es sich lohnt, ne? Weil er bisher von der Sprache wenig Nutzen hatte, sich aber durch die Stadtgründung Vorteile erhofft. Ja, und so weiter, kann man sich ja vorstellen. In Somalia hat es das wohl schon teilweise, oder gibt es wohl, nee, wäre eine gute Möglichkeit zum Beispiel, meinte er. Und an sich finde ich, dass es einfach mal eine Idee ist, ja, die als Idee schon ziemlich singulär ist. Also wo hatte man eine vernünftige Idee, diese ganzen Flüchtlingskrisen irgendwie auch zu lösen und die Länder zu befrieden oder so, in den Ländern die Probleme mal in den Griff zu kriegen. Klar, ist das ja auch angeblich alles Kolonialschuld oder sonst was, aber die hier alle aufzunehmen, ist ja dann auch keine Lösung im Endeffekt. Also das ist wenigstens mal ein Ansatz von einem Versuch einer Lösung. Finde ich jedenfalls ganz gut. Was Besseres habe ich da noch nicht gesehen. Halte ich aber so ein bisschen schwierig. Also stell dir mal vor, in der Stadt ist dann die Lebensqualität natürlich höher als im Rest von Somalia. Da wollen alle hin. Ja, genau, dann wollen da alle hin. Wie halte ich denn da irgendwie das Gleichgewicht? Und da wird auch gleich wieder von Kolonialisierung die Rede sein. Ja, jetzt hältst du im Prinzip durch den rechtlichen Rahmen, den er innerhalb dieses Gebiets dann hast, sozusagen, der sich dann einfach von dem Außen unterscheidet. Ja, aber wenn, guck mal, du baust da eine Stadt für 150.000 Leute, sagen wir mal. Aber nach einem halben Jahr sind da 300.000. Und wie willst du das in den Griff kriegen? Ja, da sind so viele, wie dafür Platz ist, ne? Ja, du weißt aber schon, dass die sich dann zweifelsfall stapeln, die sich dann da hochbauen. Ja, das ist ja auch eine Frage von Preisen, dann musst du die Preise eben entsprechend hochmachen. Ja, dann hast du aber nur Gutverdienende. Nein. Ja, klar, hast du dann nur Gutverdienende, das ist richtig. Das soll ja auch so sein. Die Leute sehen, so den Leuten soll es doch besser gehen da. Und natürlich wird sich das Gutverdienen auch auf das Außen drumherum auswirken. Das oder kann also bei höheren Preisen in Zusammenhang sein, nur insgesamt geht es ja darum, dass man so das Leben sozusagen überhaupt mal befördert da. Dieser viele Stillstand ist doch das Problem. Ja, gut, du hast doch letztlich ja, aber ich halte. Also ich habe mit der praktischen Umsetzung, da habe ich Zweifel, ganz ehrlich. Ja, Somalia. Das ist sicher nicht so einfach. Also man will ja auch nicht sowas wie Gated Communities daraus machen, dass man jetzt irgendwie sich mit Gewalt absperren muss oder so. Das ist nicht der Sinn der Sache. In Somalia gibt es doch schon einen Gated Bundesstaat, der in der Lage ist, die Anarchie ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, indem sehr viele Marker der Lebensqualität bereits wesentlich besser sind wie im Rest vom Land. Also, du hast ja auch schon sozusagen Pilotprojekte in Ceuta und Melilla in Nordafrika. Und da ist es halt genau das Problem, dass du riesige Zäune um die Dinger drumherum bauen musst, weil halt sonst da Leute reinkommen, die halt irgendwann die Stadt überfordern werden. Also, also grundsätzlich finde ich die Idee auch interessant, aber da müsste man dann schon noch ein bisschen was in das Konzept irgendwie, also das noch ein bisschen. Ja, ich glaube, er hat das auch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber prinzipiell ganz richtig, ja, vielleicht auch mal ausprobieren, ne? Ich bin ja auch immer dafür, dass man Sachen ausprobiert, also auch Grundeinkommen oder so, soll man das mal ausprobieren, ne? Aber, dass irgendwas getan werden muss, finde ich irgendwie, finde ich so gesehen, ist das eine Richtung, die ja endlich auch mal an der richtigen Stelle ansetzt, ne? Ja, gut, aber das mit dem mal ausprobieren ist halt auch so, ich weiß nicht. Grundeinkommen mal ausprobieren. Ja, das kannst du auch in einem begrenzten Raum kannst du so ausprobieren. Kannst du irgendwie fünf begrenzte Räume, in einem machst du Grundeinkommen, in dem anderen machst du Sozialismus, Kommunismus, in dem dritten machst du Libertarismus oder so und so weiter. Und dann hast du schön fünf Sachen, die kannst du hinterher vergleichen. Aber man könnte gut, auch eigentlich einfach nur, keine Ahnung, das nicht tun. Zum Schluss gewinnt der Bereich mit der Armee. Ja, weißt du, du nimmst einfach eine Insel. Aber der gewinnt ja nur gegen die anderen. Der gewinnt ja nicht bei dem, wie gesagt, so wirtschaftlich oder beziehungsweise bei dem, also ich kann die Vorteilenden daran da haben möchten. Oder so. Ich kann dir schon vorhersagen, welches Experiment. Das ist das einzigste Experiment, was ich grandios scheitern würde, ist das Libertäre. Du nimmst einfach eine Insel. Das wird auch von der Armee übernommen. Du nimmst einfach eine Insel, okay, teilst sie in Sektoren ein, gibst den Leuten, die auf die Insel kommen, so Bomben-Halsbänder. Ich frage, was man messen will. Wenn man den Wohlstand beziehungsweise den Wohlstand messen will, der gemehrt wurde, dann habe ich da nichts vom Krieg. Ne? Dann habe ich verloren, wenn ich Krieg mache. Weißt du, was macht ja, das alles in der Virtual alle Leute, die den Wohlstand hatten und wohnen dann in deren Häusern. Nee, aber mal wirklich, Leute. Kommunismus. Nee, aber wirklich, mal, lass doch einfach mal, keine Ahnung, Geld reinpumpen in Virtual Reality Zeugs, so videospielmäßig die Erkundung von solchen Systemen. So, da fängt es an und dann wächst es und dann siehst du, wie sich das entwickelt. Da brauchst du es nicht in real life ausspielen. Das ist so, ne. OPEX, das ist aber irgendwie ein bisschen sinnlos, weil in der Virtual Reality produzierst du nichts und aber Mars, wenn du experimentieren willst, weißt du? Mars, weise mir erstmal nach, dass du jetzt gerade nicht in einer Virtual Reality bist. Wenn ich nicht in einer Virtual Reality bin, ja, könnte ich dann das machen? Hey Abel, Kulturmarxismus. Ja, ne? Siehst du mal. Du einprogrammiert, also ist Kulturmarxismus doch ein Problem, hm? Ja, weiß Bescheid. Ja, der soziolinguistische Konstruktivismus. Kann ich dir nachweisen, auf jeden Fall, Ewe, dass wir das hier gerade alles nicht träumen. Weil wenn wir das wirklich träumen würden, also wenn du das träumen würdest, dann müsstest du ja so eine gute Vorstellungsmöglichkeit haben, um dir unsere anderen Einfälle und so, was wir alles reden, alles selber auszudenken. Ja, das kommt halt davon, dass er keine Haare hat, weißt du, auf dem Kopf. Das kommt daher. So, wenn man sich das abrasiert, dann wird man schlauer, okay? Alle schlauen Leute haben keine Haare auf dem Kopf. Denkst du mal. Ich wollte nur sagen, ich habe generelle Zweifel, dass überhaupt irgendwas existiert. Ich habe generelle Zweifel, ja, aus Prinzip. Aber daran zweifelst du nicht, ne? Ja, ich zweifelst nicht an deinen Zweifel. Zweifel ich nicht. Ich lasse ja, dir nein. Deine kritische Theorie, Ebel, ist alles okay. While field experiments on unethical behavior are important, comparing stated and revealed behavior. Da hat man ein psychologisches Experiment gemacht, wo man mit Game Theory guckte, so Verhaltensspiele, ob die Menschen einander bescheißen oder nicht. Man hat herausgefunden, dass das, was die Menschen in der Umfrage vorher angegeben haben, ob sie bei sowas bescheißen würden oder nicht, dass das sehr wenig mit dem zu tun hat, wie sie sich am Ende verhalten werden. Und ich finde das ganz interessant, weil sozusagen evolutionspsychologisch ist es sehr interessant, wie wir zum Lügen gekommen sind. Und damit wir richtig lügen können, brauchen wir ja auch so ein bisschen so die Fähigkeit, uns selber zu täuschen und uns etwas vorzumachen, damit wir auch richtig authentisch lügen können. Und ich finde es halt interessant, dass halt hier man mal wieder so ein Experiment hat, wo man halt wenig Korrelation mit dem hat, was Menschen sagen und mit dem, was Menschen tun. Weil ich bin auch immer so ein bisschen so, ja, ich finde halt Verben wichtig. Und bei vielen Menschen sehe ich halt, dass die ihre Verben irgendwie nicht in Ordnung sind und ich finde es halt lustig. So. So, da habt ihr es und da ist die Studie dazu. Hashtag nichts existiert. Apropos Studie, hier haben wir einen Kommentar zu einer Studie. Schlechter Journalismus füttert Fake News und irgendwie sind alle Beispiele, die man hier aufzeigt, interessant, dass also Fakten statt Fake von dieser Stiftung neue Verantwortung. Und ich finde es irgendwie lustig, dass halt alle Probleme, die man aufzeigt mit Fake News, dass die irgendwie alle so ein bisschen so halt gegen die populistischen Parteien gehen, so ein bisschen so, und halt, sehr, sehr progressiv sind, so von dem, was sie als Fake News identifizieren. Und da habe ich mir natürlich auch die Finanzierung angeguckt und ich fand es irgendwie interessant, so, da hat man da tatsächlich auch Fälle gefunden, wo die DPA Mumpitz verbreitet hat, aber ich finde es irgendwie so echt komisch, dass man halt so auf der eigenen Seite nichts mit Fake News findet und aber irgendwie bei der anderen Seite ist es total sicher, ist, dass in der neuen Verantwortung um Fake News halt viel gefunden wird. Allerdings weist die Studie auch darauf hin, dass es halt oftmals auch schlechter Journalismus selber das Problem in die Welt setzt und dass oftmals, wenn Journalisten über Fake News sprechen, ist eher so ein ideologischer, politischer Begriff ist und dass es selbst diesen Menschen hier auffällt, die ja schon so ein Stückchen einen Bias haben. Und wie gesagt, die Finanzierung haben wir ja auch schon eingeblendet. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. So. Du siehst halt einfach richtige, wahre News und du bist psychologisch eher darauf getrimmt, dann zu sagen, nee, möchte ich nicht sehen, nee, komm, nee, ist bestimmt nicht so wahr wie das, was ich glauben möchte. So, oder du siehst irgendwie Verhältnisse zwischen Dingen, die es eigentlich nicht gibt und du siehst es nur in deinem Kopf so. So Sachen betreffen uns halt alle. Es ist möglich, sich davon zu distanzieren und das ist halt so das professionelle Ding, aber das fängt halt damit an, dass man erstmal zugeben muss, dass es halt jedem passieren kann, weißt du? So, aber dann kann man nicht hingehen und seine ideologischen Gegner dafür an Pranger stellen, weißt du? So, du kannst nicht hingehen und deinen Gegner, den du eben dehumanisieren willst, eben menschlicher machen, indem du sagst, ja guck mal, die haben einfach nur keine bösen Absichten, die haben nur was falsch verstanden gehabt, weißt du? Kurz gesagt, der Begriff Qualitätsjournalismus ist Unsinn. Journalisten und Journalistinnen sollten immer Qualität produzieren. Das muss das Ziel und die Regel sein, nicht irgendeine Sonderform des Journalismus. Jede Schwäche und Ungenauigkeit wird sonst ausgenutzt, vor allem von rechts und als ideologische Kampagne und Kommunikationsstrategie benutzt, wie die Macher der Studie schreiben. Deswegen sollten wir aufhören, ununterbrochen über Fake News zu reden und stärker die eigenen Schludrigkeiten zu bekämpfen. Ja. Wow. Ja, dafür brauche ich ja auch so ein Ding, ne, dass mir das sagt. Ne? Ich kann mich nicht einfach irgendwie hinsetzen und sagen, die Welt ist komplex. Leute wollen leichte Antworten und Lösungen für komplexe Sachen und vielleicht wollen die das so sehr, dass sie sich einfach nicht besonders die Mühe machen, so ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen weiter so. Vor allem, das Ding ist auch so, ja, du bist im Internet, jemand sagt oder behauptet etwas, hat keine Quelle. Wow, es könnte wahrscheinlich nicht stimmen, du hast die Quelle nicht angeguckt. Weißt du, das ist so, sowas lernt man doch in der 7. oder 8. Klasse, Alter. Das ist so, meine Fresse, auf welchem Niveau reden wir hier? Das ist, ja. Also, und im Endeffekt ist es so, dass du dann zwar Beispiele rausziehen kannst von fabrizierten Nachrichten, von Dingen, die nicht wahr sind, aber an diesen Sachen ist dann auch bestimmt irgendwie schon teilweise was wahr. So, die sind, oder die sind halt teilweise komplett ausgedacht, weißt du? Aber wie arbeitest du dann da ein bisschen feiner? So, der Begriff von Fake News, da verwechsel ich schon die Sachen, Alter. Von Fake News ist da schon sehr, sehr grob. Der ist nicht so fein, wie es sein sollte. Weißt du, du kannst doch irgendwie sagen, dass es Fake News ist, wenn du sagst, so, ich habe 2 Kinder zu Hause, weil eigentlich habe ich 3. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Nein. Ich habe keine Kinder, Abel, du hast Kinder. Ja. Ja, weißt du, wenn man da irgendwie sagt, hier so ein Phänomen betrifft 0,8% der Bevölkerung, dann kann man darüber News machen, sagen, hier 0% der Bevölkerung sind betroffen. Ist das jetzt Fake News? Ja, ist es. Da wird Information weggelassen, die eigentlich wichtig ist. Ja, aber weißt du, das Ding ist, weißt du, aber wir verbieten doch auch nicht Religion und wir verbieten auch nicht Homöopathie. So, weißt du, und dann haben wir jetzt Fake News Debatte, die sich, ich keine Ahnung, abstrakte Konzepte, Journalisten sind angepisst, weil Leute sagen, ihr seid doof. Ja, Religion ist eigentlich die größte Fake News, die gibt. Weißt du, wir haben in Deutschland ein bisschen einen Bias in den Medien, der halt eher nach links geht und wir haben halt auch sehr wenige Journalisten, die irgendwie rechtskonservativ sind und ein Rechtskonservativer hockt dann da und sagt, das ist alles Mumpitz. So, wow. Und deswegen haben wir jetzt Fake News oder was? Hirn. Ja, weiß Bescheid. Bodyshaming. Ja, Funk hat scheinbar hätte ich was gefunden, was wirklich nicht, also Kritik, die angenommen wird bei Funk, aber sorry, natürlich über Bullshit. Die haben sie so einen Dicken, haben sie fett geschämt, ne? Also vorher auch noch dann Beschimpfungen gesammelt, die man ihm so an den Kopf werfen könnte, und dann haben sie das auch noch gemacht in einem Video, 9 Minuten lang oder so. Das muss echt cringy gewesen sein. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nö, ist ja richtig, als Zusammenfassung. Ja, diese NW oder was, hat sich da so ein bisschen gegen beschwert und dann haben sie wohl auch zurückgerudert, dass das vielleicht ein bisschen hart war und sie nicht mehr machen wollen, aber ich habe so den Eindruck, Funk kämpft auch schwer mit Aufmerksamkeit oder so, wenn die solche Maßnahmen fahren, wenn die sich irgendwie schon den Hass irgendwie ranholen müssen, weil sie den ja nicht von alleine finden, ne? Haben die wirklich sich lustig gemacht oder haben, bei Bodyshaming, das ist ja immer so das Problem, dass für viele von den Progressiven Bodyshaming viel, schon. Ja, einige Zitate standen ja im Text, also. Ach so. Die haben sich wohl lustig gemacht, ja. Okay. Ja, übel eigentlich, ja. Also auch übler als all das, was irgendwie Hengame jemals behauptet hat, abgekriegt zu haben. Ja. Okay, und was machen wir jetzt mit denen? Abwickeln. Abwickeln. Das ist ja eine fette Story hier gerade. Der Funk kann man ja kurz einfach schließen. Ne? Einfach das ist ja ein dicker Hund. Ja, aber schämen die Story nicht dafür. Naja, sorry. In der nächsten Sendung wolle man sich selbstkritisch mit den Vorwürfen befassen. Ja, das klingt schon so ein bisschen so, als hätte man erst die Angel ausgeworfen und dann, als jemand angebissen hat, überlegt, man könnte jetzt nochmal so ein... Es geht, der YouTuber ist kein so kleiner, EXSL95 oder so, ist vielleicht bekannt bei einigen. Hier im Osten steht auch was von Zwillinge Dennis und Benny Wolter. Keine Ahnung. Was ja, das sind diese Worldwide Wohnzimmer. Das ist da, wo das gelaufen ist. Okay. Ja, guck mal, da machst du halt eine Show für Leute und die ist dann so, hat ein bestimmtes Milieu so, so einen bestimmten Ruf. Und dann kommt sowas und dann gibt es Aufschrei, weil, was soll das? Ihr solltet das nicht sagen. Alter, wie sehen die denn auch schon aus? Ich meine... Hey, also ist die Gummiente da. Das ist eine Gummiente. Das ist Kackshaming, ja. Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Honor for the Brave Webvideopreis. Ja, es ist das was Honor. Ist denn Honor for the Brave? Es ist, ich glaube, es geht um dieses Handy, Honor-Handy. Ah, okay. Die machen also Product Placement. Ja, es geht wirklich um das Huawei-Handy. Ja. Wow. Was hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen? Ja, das wird gesponsert. Nee, das sind alles Sponsorwand. Hast du noch niemals so eine Sponsorwand gesehen? Wo kommst du denn her? Ja, ich weiß schon, was eine Sponsorwand ist, aber warum ist ein chinesischer Handyhersteller zusammen mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen? Tja, das und vieles weiteres. Er war also in der nächsten Folge der Weltraummachen. Nächstes Mal, wenn es heißt, Quietschhähnchen, sieht viel zu wütend aus. Ist das Hass oder kann das weg? Bevor wir jetzt in den Abschluss geraten hier, wollte ich noch, wo war denn das schöne Zitat von meinem Opa, Mann? Ich finde es jetzt gerade nicht so wahr. Oh, wie ist geil. Oppheim? Der Obermann hat nämlich gesagt, irgendwie, dass die Regierungsparteien die Mitte aus den Augen verloren haben und dass deswegen die Zahlen so schlecht sind. Und da sind aber Söder und Seehofer dran schuld. So, ich dachte erst so, wow, Selbstkritik, ach, Söder und Seehofer, na dann, wer hätte es gedacht? Ja. Aber die Hochrechnungen haben sich stabilisiert, so wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, 37,4% CSU, 9,4% SPD, 11,8% Freie Wähler, 17,8% Grüne, 5,0% FDP, 3,2% Linke, 10,4% AfD und 5,0% die anderen. Das ist jetzt die Hochrechnung vom ZDF von 21 Uhr. Ja, Bayern, was hast du da gemacht? Verstehe ich nicht. Und in der Analyse der ARD heißt es, die Grünen hätten gepunktet mit Werten und Umweltschutz. Aha. Welche ja, Werte sollen das? Sind grüne Wiesen mit, als Werte und so. Die Grünen haben gepunktet mit Ökomarxismus und moralischer Erhabenheit und Herdenmentalität und der Warnung vor dem Weltuntergang. Wie sind denn jetzt die möglichen Konstellationen da? Und Der Witz, also was ich wirklich krass finde, ist, der schlechteste bisherige Wert der SPD bei einer Landtagswahl in Bayern war doppelt so hoch wie das, was sie jetzt haben. Also die hatten mal 18,6% 2008 und jetzt haben sie noch 9,6%, also ungefähr doppelt so hoch. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ach du Scheiße. Und es sind wohl viele, viele Wähler von der CSU zu den Grünen gewandert. 200.000. Und 200.000 von der CSU rund zur AfD. Und viele Nichtwähler sind zur CSU gewandert. Das waren wahrscheinlich so Leute, die sich dachten, na, aber was, die wollen meine Partei abwählen, da gehe ich ja mal wieder wählen. Oder so, keine Ahnung. Gut vorstellbar, ja. Also, und ich denke mal, also, was jetzt die Koalitionsmöglichkeiten angeht, Freie Wähler und CSU zusammen wären wohl regierungsfähig. Mhm. Die Sache ist halt, die feiern ja jetzt ganz böse die Grünen ab als Gewinner und so, aber im Endeffekt ist es doch so, auch wenn die Grünen 18% haben und die SPD 10%, dann sind das immer noch keine 30%. Ja? Und das heißt, der andere Block, nämlich der nicht linke Block, der ist immer noch zwei Drittel in Bayern. Das haben sich nur so die Protagonisten verschoben. Halt mehr Freie Wähler, bisschen AfD, bisschen FDP und immer noch fast 40% CSU. Da jetzt so zu tun, als sei das ein Erdrutsch, ist schon wieder typisch Medien. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es mit den Grünen nicht. Ja, was die Bayern da reitet, verstehe ich auch nicht. Das müssen all die Zugezogenen sein. Also Stadt mit einer Stadtbewohner irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also in den großen Städten sind die Grünen stärker als die CSU. Das muss ich auch mal reinziehen. Also die CSU ist gerettet worden von den kleineren Städten und der Landbevölkerung. Ich kann auch nur mit Umweltgiften zusammenhängen in der Stadt. Ja, oder halt zugereist. Ne? Ich meine, woraus besteht denn München? Wie viele Bayern wohnen denn noch in München? Oder wohnen da vielleicht inzwischen eher Leute aus anderen Gegenden? Ich weiß das nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Aber würde einiges erklären. Leute aus anderen Gegenden. Leute mit anderen Gegenden Hintergrund. Oder? zugereist. Da sind wir immer ein bisschen misstrauisch. Ne? Ja, Rosenheimer und Landsberger und so. Also, mit München würde ich schätzen, dass bei den unter 18-Jährigen auf jeden Fall schon weniger wie 50% Bayern in der Stadt leben. Also mindestens. Also, aber das ist jetzt auch so ins Blaue geraten. Aber würde mich nicht wundern. Also. Ja, das war dazu, ich hätte noch eine Analyse eines britischen Kulturanalysten, der da schrieb: Star Wars is fascist, Harry Potter is fascist, New Feudal Drag, Selfie Obsession is fascist, British Soap Operas are fascist, Sci-Fi is generally fascist, Ironic Detachment is fascist, Porn is fascist, Mass Culture and Imperialism is inherently fascistic, Sorry to Spoil Your Fun. One day people will ask, how did Anglo-Americans not see their own fascism? And part of the answer will be, because they were entertained by it. I hope you're entertained. Ja, aber das ist doch auch wieder nichts weiter als Adorno in neuen Schläuchen. Also das ist doch genau dieses Fun ist ein Stahlbart-Gelaber, das auch der schon gebracht hat. Ja, aber Ewig, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine ganz merkwürdige Kritik von der neuen Doctor Who Staffel. Wo hast du die denn gelesen? Die wird ja irgendwie nicht so gut angenommen, habe ich gehört oder gelesen. Ja, nee, wird sie auch nicht. Also ich habe die Folge schon gesehen. Die war jetzt nicht komplett furchtbar. Sie haben sich auch mit der Ideologie erstmal noch ein bisschen zurückgehalten. Die neue Optik ist auf jeden Fall ganz schön. Also ist ziemlich, also macht ordentlich was her, so fürs Auge. Aber ja, mal gucken. Also ich habe schon was gehört, dass die zweite Folge wohl wesentlich schon mehr von wegen Feminismus und so. Also in der ersten Folge war es schon ein bisschen, aber es war noch nicht so. War noch nicht so schlimm. Also insofern halt ein bisschen, weil die wohnen da irgendwie in einer der weißesten englischen Städte, die neuen Leute, mit denen da Dr. Who irgendwie durch die Gegend reist. Und die sind aber alle irgendwelche Minorities. Also. Großartig. Wäre es nicht auch einfacher, einfach ein, dann. Sorry. Ja, einer ist keine Minority, aber ja. Wäre es nicht einfach, dann auch das einfach hinzuzufügen zu dem Anita Sarkeesian-Zitat: Everything is sexist, everything is racist, everything is fascist, everything is homophobic and you have to point it all out. Da müssen wir uns nicht die ganze Liste wieder anhören. Ich glaube, das mit dem Fascist, das schwingt doch da einfach mit. Ne? Aber es ist schon geil, wenn nur einer zur Mehrheitsgesellschaft gehört in der Serie, wie du gerade meintest. Ja, und der ist auch ein bisschen älter. Gut, ältere Männer ist ja bei denen irgendwie auch so böse. Ansonsten könnte man sagen, der ist ja im Prinzip auch noch eine Minderheit von einer Altersklasse. Okay. Also unser Zuschauer Horst Indianer hat das auch schön ausgedrückt. Wenn alles faschistisch ist, ist nichts faschistisch. Ja. Lieber angloamerikanischer Kulturkritiker. Wer war das denn, Emil? Alles ist da ja auch bei denen nicht faschistisch. Es ist ja immer auch deren Ideologie, ist ja das Einzige, was nicht faschistisch ist. Ja, boah, ich habe jetzt den Namen, Alter. Ich ja, okay. Ist ja jetzt auch nicht wichtig. Das können wir auch in der nächsten Sendung. Von dem will ich auch nichts mehr wissen. Der zweite war es. Marxist-Leninist Counter-Propagandist. Slingshot carved from the olive branch. Phil Graves. A slingshot carved from the olive branch. So da hat es jemand nicht wirklich verstanden, so, ne? So was mit dem. A blog on Western imperialism and foreign policy, particularly within the Arab world and North Africa, from an anti-revisionist Marxist-Leninist perspective. Lass mich raten. Alles die Schuld des Kolonialismus und Islam did nothing wrong. Aber das ist das halt auch irgendein Plepp. Also Kulturkritiker ist in dem Fall jetzt überzogen. Also das ist irgendein Plepp halt. Also, ja. Ich meine, gibt dazu, dass er eine sehr enge Perspektive hat. Das war ein Shitpost von Tommy Robinson wahrscheinlich. So, liebe Kinder. Geh den Wald, lasst euch nicht gendern. Mein Internet ist abgekackt, Mann. Wählt nicht die Grünen. Ich war letzte Woche nicht gefunden, nur Bäume, ne? Mein Internet ist abgekackt, Mann. Ich höre dich dann noch, da kann dein Internet nicht so abgekackt sein. Nee, das hat aber abgekackt. Tolle Wortäußerung. Oh, weißt du, wen interessiert, ob deine Leitung funktioniert? Wo war eigentlich mein cooler Tweet von der Polizei Frankfurt? Oder meine. Ich habe so ein bisschen Preis. Das habe ich rausgelassen. Ja, weil das die Polizei Frankfurt das war vielleicht. So interessant. Erektile Dysfunktion. Lass mich erinnern. Warum war jetzt alles still, wenn ich das war. Die Polizei Frankfurt hat nämlich darauf hingewiesen, dass das eine Fehlinformation ist, dass wenn man im Auto Gas und Bremse gleichzeitig drückt, dass dann ein Screenshot gemacht wird. Ich fand das sehr lustig. Oh. Aber der Chris fand das nicht lustig. Ich bin nicht gut. Als aus Frankfurt war. Macht's gut, Leute. Ich bin richtig gut. Ja, tschüss. Drück Gas und Bremse. Ich bin auch ein Fan von Lazio Rom. Aber nur ein Spiel an. Und nicht so erfolgreich.